Verdammt nochmal, Disziplin, einmal mit Profis, so kriegen wir nie den Grimme-Preis. Aber der ist doch Mainstream. Ja, das. Schönen Sind guten wir auch, Abend. hallo? Jo. Abend. Sonntag, 18 Uhr, Weltraumaffenzeit. Profizeit. Profizeit, also cum tempore, wie man so schön sagt. Ja. Hallo, ich bin der Abel und die Leute sagen ja immer, Abel, du bist dumm wie ein Esel und doppelt so hässlich. Hallo. Hallo, Abel. Die Weltraumaffen haben heute einen Gast, wie ihr unschwer an dem Keks auf rosa Grund erkennen könnt. Das ist der Kevin. Er ist heute da, damit wir mit ihm nachher über seine Mitgliedschaft in einer extremistischen Partei reden können, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Betreibt ja neuerdings Meme Warfare, so Ja, so eine viel Erfolg. total unbekannte Untergrundpartei. Ja. Aber wir werden erstmal mit dem normalen Format ein wenig Blödsinn machen, bevor wir dann nachher auf die Extremismusdiskussion kommen. Und wenn der Abel jetzt noch den Chris einblendet, dann Wie, geht's warum? los. Warum muss ich das tun? Weil du der Horst bist. Ich bin der Horst, ja, das stimmt. Du bist der Hausmeister. Ja, doppelte Diskriminierung. Ja, also, wenn man Frau und geflüchtet ist, dann ist man doppelt diskriminiert und muss geholfen kriegen. Ja, Ja. ich bin für eine Frauenquote bei Flüchtlingen. Also Ich 70% Flüchtlinge müssen Frauen frage sein. nur, ich frag mich nur, wie du das umsetzen willst. Ah, die ist angekommen und glücklich, das sieht man. Ja, also jetzt kommen dann schon nur irgendwie 20% oder so Frauen, aber die müssen dann jetzt auch noch extrem gefördert werden im Arbeitsmarkt. Weil das ja auch total zur Mentalität der meisten Flüchtlinge passt, dass Frauen arbeiten gehen und selbst irgendwie bestimmt ein Leben neben der Ehe führen. Ja, aber es ist Deutschland hier und faul in irgendeinem Flüchtlingsheim hocken, das können die sich abschminken. Die werden jetzt hier voll integriert und mit der Frauenquote gleich sofort in irgendeine Arbeit gesteckt. Jetzt ist halt die Frage, wie geeignet sie dafür sind. Ja. Jetzt überleg mal, du bist 13 Jahre alt, du bist zwangsverheiratet während der Flucht und dann kommst du nach Deutschland und musst dann auch noch arbeiten gehen. Ja, Ja, Zwangsarbeit, echt. ja. Also ich finde das voll diskriminierend. So vergrault man doch die armen Flüchtlinge, die wollen hier gar nicht mehr hinflüchten. Also die Frauen zumindest. Finde ich gut. Ja, das merkt man ja schon an der Zusammensetzung der Flüchtlinge, dass die Frauen einfach, die haben Angst davor, hier in den Arbeitsdienst zu kommen. Also meine Frage ist, was ist denn eigentlich mit den Transflüchtlingen? Also so, ich meine, die flüchten ja schon so transnational, aber sind die Leute auch wirklich trans? Aber bei Willst du den jetzt ernsthaft das da Gender muss der Flüchtlinge ich assumen? Da muss ich jetzt aber mal nachhaken, meinst du, damit die transsexuellen Flüchtlinge oder diejenigen, die sich als Flüchtlinge identifizieren? Oh, okay. Warum nicht beides? Warum nicht Flüchtlinge, die trans sind und sich als Flüchtlinge identifizieren? Also, Ah, Trans-Trans-Flüchtlinge. ja, trans. Das ist ja, oh mein Gott, das Kaninchenloch, das öffnet sich heute aber schnell. Also. Und was für einen Status haben diese Leute dann in Transitzonen? Oder in Transsilvanien. Ja, Arbeit ist der Integrationsmotor Nummer eins, ja, weil wir ja auch gar keine. Mensch mit Entwurzelungshintergrund, würde ich Das sagen. ist so typisch deutsch irgendwie, oder? Ja, vor allem haben wir ja auch hier überhaupt keine Arbeitslosen, ne? Also wir haben es Ja. nicht mal geschafft, unsere eigene Bevölkerung über diesen Motor zu integrieren, vollständig. Und ein großer Teil davon arbeitet auch noch für einen Hungerlohn. Aber trotzdem ist das der Integrationsmotor Nummer eins. Klassischen Argumente von, ah, die können ja nur am sozialen Leben teilnehmen, wenn sie auch Geld verdienen. Das machen sie durch Arbeit und so werden sie integriert. Und dann Naja werden gut, wir aber mal. der Fairness halber, in anderen Ländern wie Frankreich oder Großbritannien, da wird es halt nicht über den Arbeitsmarkt gemacht und da funktioniert es halt, ich behaupte mal, bedeutend schlechter. Aha. Was machen die? Also auf jeden Fall nicht über den Arbeitsmarkt. Da werden die Flüchtlinge aus Nordafrika oder nicht Flüchtlinge, die Einwanderer aus Nordafrika größtenteils beispielsweise in Frankreich, in die Borneos, an den Stadtrand von Paris gekarrt, zum Beispiel. Und dann was? Ja. Und dann bilden sich in bedeutend höherem Maße, finde ich zumindest, diese Problembezirke, von denen immer die Jetzt Rede ist. Jetzt ist mir gerade was Interessantes aufgefallen. Und zwar hast du dich gerade selbst nochmal eben verbessert. Du hast erst gesagt Flüchtlinge und dann Einwanderer. Machst du da Unterschiede? Absolut, ja. Gut, ja. Der Fenster, wenn ich mich jetzt da versprochen habe, dann tut mir das wirklich leid. Also, nein, nein, nein, darum ging es mir nicht, sondern ich wollte nur mal nachfragen. Also ich sehe das nämlich ganz ähnlich. Ne? Ich würde der Fairness halber auch sagen, der Begriff Wirtschaftsflüchtling ist meines Erachtens nach ziemlich irreführend, weil man kann nicht vor der Wirtschaft fliehen. Man kann vor einer Bedrohung, einer Katastrophe, man kann meinetwegen auch vor dem steigenden Meeresspiegel fliehen, was die Holländer wahrscheinlich im kommenden Jahr wahrscheinlich auch tun durften. Aber man kann nicht meines Erachtens nach vor einer Wirtschaft fliehen und dann sollten die Leute auch so behandelt werden, dass sie halt entsprechend als Einwanderer beziehungsweise Wirtschaftsmigranten behandelt werden, nicht Wirtschaftsflüchtlinge. Nun, naja, aber das ist ja jetzt wirklich eher so ein Argument auf so einer semantischen Ebene. Es ist wirklich so ein sprachliches Ding. Und wenn Leute wirklich von Wirtschaftsflüchtlingen reden, dann reden sie eigentlich eben von den Leuten, die aus einem Land, was schon eine Wirtschaft hatte, in ein anderes Land einwandern, ja, was eine bessere Wirtschaft hat und demnach sozusagen auf die Wirtschaft ausgerichtet sind. Ein Wirtschaftsflüchtling ist jemand, der keinen Abschluss machen will, bevor er versucht, in ein anderes Land zu kommen. Der macht nichts und sagt, gebt mir bitte einen Teil von eurer erfolgreichen Wirtschaft, helft mir. Und dann gibt es Leute, die erst studieren gehen und sich dann sozusagen bewerben, um halt ein Migrant zu werden. Also ich weiß, ich finde es semantisch, ja, das ist vielleicht nur ein bisschen Haarspalterei, aber ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob du jetzt sozusagen erst versuchst, Qualifikation zu erwerben und dann in Land zu kommen, wo du sagst, hier, ich bringe was mit, kann ich bitte Teil von eurer Gesellschaft werden? Oder du machst dich einfach auf den Weg, weil du sagst, in meinem eigenen Land läuft es nicht so gut und gib mir mal irgendwie Erfolg und Geld und ich habe keinen Bock, in meinem eigenen Land was hinzubekommen. Also das kann man als Haarspalterei sehen, aber ich finde es ganz wichtig für eine Lösung. Also wir haben ja jetzt ich sag mal Einwanderungsproblem, ja, eine Flüchtlingskrise und da genauer nachzusehen, ist auf jeden Fall extrem wichtig für die Lösung dieses Problems, da nach den Ursachen zu schauen. Aber ich würde mal kurz zu mir halt sagen, dass ich ja hier nach Deutschland gekommen bin aus Russland und meine Eltern passen eigentlich schon in die Richtung von Wirtschaftsflüchtlinge, wobei sie jedoch schon beide einen Abschluss hatten und als ich hierher kam und Arbeitslosengeld bekommen haben, haben sie geweint aus einfach dieser Beleidigung, die sie dann empfunden haben, weil sie in Russland für alles halt gearbeitet haben und hier einfach das Geld bekommen haben. Und das hat meine Mutter dann, meinen Vater dann ja auch so motiviert, halt hier wirklich einen Job zu machen, ja, und sich wirklich rauszuarbeiten aus diesem Sicherheitsnetz, in dem man dann quasi drin ist. Natürlich, wenn man da drin bleiben will, dann ist man auch ein Wirtschaftsflüchtling, wenn man in ein Land kommt, wo man schon weiß, dass es so ein Netz gibt. Aber man ist auch ein Wirtschaftsflüchtling, wenn man schon einen Abschluss hat, würde ich mal so sagen. Natürlich gibt es halt mehr Leute jetzt in dieser jetzigen Flüchtlingswelle, ja, die halt keinen Abschluss haben. Aber da würde ich halt schon sagen, dass sämtliche Flüchtlingswellen, bei denen Leute nicht aus ökologischen Gründen geflohen sind, also nicht umweltbedingten Gründen geflohen sind aus ihrem Land, sondern aus finanziellen Gründen, sind schon Wirtschaftsflüchtlinge. Und ja, da würde ich eher schon die Definition. Aber ihr kamt ja dann als Fachkräfte hierher sozusagen. Genau. Ich finde, das ist schon ein Unterschied, ob du halt auch was mitbringst und halt sagst, ja, jetzt bin ich mal hier oder ob du halt einfach gar nichts hast und sagst, ich komme trotzdem mal. Ich finde, das ist schon noch ein großer Unterschied. Ja, das sehe ich halt schon, nur würde ich halt beides zu Wirtschaftsflüchtling reinsetzen. Vielleicht das eine wäre halt Migrant und das andere Flüchtling, aber da gibt sich auch nicht viel. Also das sind ja Synonyme. Nee, das sind keine Synonyme. Auf keinen Fall sind das Synonyme. Flüchtling und Migrant? Wenn jemand, ich kann ja auch ein Migrant sein, wenn ich mich jetzt entschließe, irgendwie nach Amerika zu gehen, eine Green Card beantrage, bin ich ein Migrant. Aber ich bin kein Flüchtling. Und genauso sind die Leute meiner Meinung nach großenteils, die aus Nordafrika kommen, wenn sie nicht gerade irgendwie homosexuell sind oder halt extreme politische Verfolgte sind, keine Flüchtlinge, sondern Wirtschaftsmigranten. Ah ja, okay. Und ich finde halt, das ist sträflich von den Medien vermischt worden und deswegen herrscht auch dieses Durcheinander. Aber eigentlich sollte man... Wenn ich da mal kurz einhaken darf, beispielsweise in den USA finde ich das relativ gut gelöst. Da haben sie nämlich drei verschiedene Statusse. Einmal Citizenship, dass man sozusagen Einwohner ist. Nationality, einmal die Nationalität. Und den Inhabitant, also sozusagen den Einwohner, der sich einfach nur in dieser Region befindet. Und das sind drei verschiedene, auch rechtlich getrennte Einheiten, die auch unterschiedlich behandelt werden. Okay, ja. Okay, gut. Ich stimme euch schon großteils allen zu. Ihr habt schon recht mit den Definitionen, die und wie ihr sie versteht und verwendet. Ja, ich stimme euch zu. Ja. Aber ich sage noch mal was zu mit dieser Quote für Flüchtlinge. Ich meine, was soll denn das? Es geht doch bei dieser ganzen Krise darum, dass man die Krise ja behebt und nicht, dass man jetzt einfach fucking Quoten einbaut und dann noch so irgendwie Tokens Leuten gibt, ja, und Geschenkkörbe. Das ist hier die Edition F, und die Edition F, die hat hier oben diesen Punkt Jobbörse, den wir uns auch irgendwann schon mal angeguckt haben. Also das eines von den Steckenpferden von diesem Ding ist halt eben diese Behauptung, die ja auch hier vorne gleich schon drin steht, dass ja angeblich alte Firmen so viel besser funktionieren, wenn da viele Frauen drin sind. Wobei ich, wie auch schon mal gesagt, das eher umgekehrt sehe, also dass halt eben die Frauen in die Firmen gehen, weil die Firmen erfolgreich sind und nicht die Firmen erfolgreich werden, weil da so viele Frauen hingegangen sind. Und ja, aber das ist halt deren Ideologie, da kommt auch diese Intersektionalität dazu und so wird dann halt dieser Aufsatz hier geschrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wenn die zum einen irgendwie davon reden, erlaubt ihr Mann überhaupt, dass die arbeitet, als mögliches Vorurteil, und dann auf der anderen Seite aber irgendwie, keine Ahnung, so tun, als kämen da die Hochqualifizierten an oder so. Also ich glaube nicht, dass die in den Ländern da wenn die Frauen qualifiziert sind, dass dann da irgendwie das Problem besteht, dass sie nicht arbeiten gelassen werden oder so. Also. Du hast ja jetzt den Artikel gelesen, nämlich an, geht daraus eigentlich hervor, inwiefern diese Quote bei der Integration helfen soll? Nur bis hier, na, ich habe den nicht gelesen, der ist nicht von mir, aber. Achso. Ja, also das ist halt das, was ich jetzt aus den paar Absätzen, die ich jetzt hier überflogen habe, rauslese, weil das ist ja dieses Magazin Edition F hier. Diversität macht erfolgreich, das ist ja quasi deren Ding. Die kommen halt um die Ecke und meinen, ihr braucht Frauen. Ja, Frauen sind so die Universallösung für alle Probleme halt, aber das liegt halt an der ideologischen Ausrichtung von Edition F. Achso, ja, schade. Warum stellen die nicht einfach nur alle Frauen ein, die sie wollen, und lassen andere Betriebe in Ruhe mit dem, was sie machen? Die haben nur fast Frauen, was sich beschäftigt. Ja, aber dann sollen sie doch andere Leute in Ruhe lassen. Nee, weil die müssen ja auch so divers werden. Aber dann vermindern sie doch ihren eigenen Wert. Die haben ja schon mal ein bisschen Ärger gekriegt auf Twitter, weil die nur so viele Frauen haben. Das ist Ärger gekriegt. Die haben den Kopf drüber geschüttelt, so nach dem Motto, ja, aber das ist doch kein Sexismus, wenn wir das machen, so wie üblich. Na. Vielleicht kannst du da so ein bisschen nachhaken und dann mal fragen, warum sie denn da keine Flüchtlingsmänner gehen wollen. Ja? Oder die haben warum kein Problem. Das ist doch gerade gelesen. Also das schlimmste Problem, was es gibt, ist, wenn die Leute denken, dass dein Mann dich nicht arbeiten lässt oder so. Und so. Der extra Pay Gap. Also als Mann hast du doch da gar kein Problem, wenn du geflohen bist. Das ist doch alles super. Ach, ja gut, dann bin ich ja beruhigt, wenn die das sagen. Da sagen die Leute, du hast einen Pimmel, du darfst sofort hier, machst ein bisschen Geld haben. Mit Entschuldigung, Pimmel, ich habe gesehen, du hast einen Aufsichtsrat, ohne Probleme. Genau. Ja. Ein Fingerabdruck an der Tür unseres Patriarchenbunkers, sondern einen Penisabdruckscanner. Wir lernen jetzt alle so ein paar afrikanische Knacklaute, damit wir uns bei der Aufsichtsratssitzung auch verstehen. Ja, aber für die Frauen wird ja alles besser, und da sorgt unter anderem natürlich die heilige Anne für, Anne Wiezorek, die hat diese Woche ein neues Netzwerk vorgestellt, das feministische Netzwerk. Gelauncht. Da habe ich mir gedacht, oh, guckst du mal, neues feministisches Netzwerk, aber wenn man dann guckt, wer den Scheiß gezeichnet hat, dann sind das die gleichen Hackfressen, die die ganze Zeit ihr Maul aufreißen. Und das Design, das tut jedes Mal nur ein bisschen die Farbe ändern, aber es ist jedes Mal dasselbe Template. Ob das ausnahmslos oder Aufschrei oder Tralala ist, das ist jedes Mal dasselbe Template, nur mit anderen Farben. Ich sehe auch, das wurde mit Squarespace gemacht und ich denke mir so, ja, wie steht denn Squarespace dazu, dass Feministen ihre Plattform nutzen? Ja, die Feministen sollten sich da mal wirklich zu überlegen, welches Licht sie auf Squarespace werfen. Ja, man muss schon bewusst sein, welche Rolle man in der Gesellschaft hat. Ne? Ja, aber ich bezweifle mal ganz stark, dass die Feministinnen sich bewusst darüber sind, was sie für ein Licht auf sich selber werfen. Das ist wohl. Ja, das wäre schön. Das wär schön. Apropos, so ein paar Feministen haben denen ja auch schon gesagt: Ey, Leute, sowas gibt es schon lange. Hätte da einfach mal ein bisschen hinterher gegoogelt und so. Wir können ja gar nicht genug komische Netzwerke haben. Lass mal Formular 2 ausfüllen. Hallo? Google wurde doch von weißen heterosexuellen Männern gemacht, ja? Da kann nichts Interessantes für den Feminismus stehen. Also der Jack ist zumindest ein riesengroßer White. Kann ja auch Bing benutzen. Daher. Also wir könnten uns doch mal mit einer Veranstaltung anmelden, mit Formular 1, weil wir haben ja eine wöchentliche Veranstaltung, wo wir über Feminismus reden. Ne? Ja, genau. Stimmt eigentlich, der, ne? Einer der Anlässe, warum das jetzt gemacht worden ist, ist, dass am 8., also in 3 Tagen, am 8. März ist der Weltfrauenkampftag. Und um da nee, das ist einfach der Frauenkampftag, ist glaube ich noch was anderes als der Weltfrauentag. Da geht es ja offensichtlich vom Namen her. Das ist das Gleiche. Ah, echt? Ja, es ist das Gleiche. So wie Tag der Arbeit. Und ich dachte, durch den Angriff der feministischen Organisationen wird es in Ordnung kommen. Aber was war denn eher da, der Frauenkampftag oder der Weltfrauentag? Ich denke mal schon, dass das irgendwer gehijackt hat dann und da einen Kampfplan ausgemacht hat. Aber wenn wir hier gucken, wer dahinter steckt, wer das Impressum ist, dann ist eigentlich schon wieder völlig klar, woher der Wind weht. Mhm. Also ja. Da denke ich mir dann immer so, the revolution will be sponsored. Weißt du? Bei Coca-Cola und your Bundesregierung. Ja, ja. Also, Ben und Jerry's gibt dann Eis. Jasna ist auch dabei. Mhm. Ah! Die Tugendfurie, natürlich. Und die Amina Yu ist auch dabei. Also alles Gesichter, Namen, die wir schon, Stefanie Lohaus etc., die wir schon seit Ewigkeiten kennen. Also es ist nichts als alter Wein in neuen Schläuchen. Die haben sich doch schon untereinander vernetzt. Mit wem wollen die sich weiter vernetzen? Die wollen rekrutieren, verstehst du das nicht? Es geht doch hier um einen Kampf und da brauchst du eine Armee. Okay, dann sollten die so ein Buch schreiben und ihren Kampf beschreiben. Mein Kampf! Nee. Weil ein Aufschrei nicht reicht. Da steht's drin. Naja, die haben jetzt wahrscheinlich wieder einen neuen Input durch diese Women's March-Geschichte, wie er hier auch schon steht. Und deswegen sind sie jetzt der Meinung, dass das jetzt alles irgendwie verändert. Und deswegen, ja, muss jetzt die Partei halt für die internationale Frauenbewegung in Deutschland sich natürlich entsprechend dann neu ausrichten. Müsste es die Rechte von Menschinnen mit Behinderung heißen? Menschinnen. Ja. Aber das ist halt auch wieder dieses typische Ding. Feministisches Netzwerk, aber dann geht es um alles. Dann geht es um Einwanderung, um Behinderung, um Arbeitsmarkt, um keine Ahnung. Also die haben einfach so ein bisschen ihre Linse so weit gedreht, dass es so sehr streut, dass sie eigentlich kein Profil mehr haben. Ah, ich meine, guck mal, du weißt doch, wer da mitmacht. Es geht denen einfach nur um Einfluss und um Kontrolle und darum, dass sie halt auf irgendeine Art und Weise ihre Machtposition ausbauen können. Ja? Das ist doch das Einzige, weißt du, das wird ja auch von anderen Feministen und Feministinnen der Anne Winzurek vorgeworfen. Ja? Das ist halt eben der einzige Grund, warum sie diese Aufschrei-Kampagne gestartet hat, der ist, damit sie ins Gespräch kommen. Und seitdem hat sie halt alles versucht, um auch im Gespräch zu bleiben. Ja? Auch wenn das meistens nur so Social-Media-Hashtag-Bubbles waren. Boah, das ist ja auch ein fieser Satz, muss ich sagen, den du da gerade markiert hast. Ja, vor allen Dingen, das passt auch eigentlich gar nicht zu dem restlichen Teil. Teilweise steht es dem sogar entgegen. Also alle Menschen sollen ohne Angst vor Diskriminierung und Verfolgung leben. Aber Gender Mainstreaming ist überall gesetzlich zu verankern und umzusetzen. Das heißt, wenn du die falschen Pronomen benutzt, musst du doch Angst haben. Ja, natürlich, man muss Frieden Leuten aufzwingen. Du kannst nicht Leute einfach in Ruhe lassen und sagen, hier habt ihr Gesetze und wenn was passiert, dann regelt man das. Nee, man muss Frieden und Toleranz in Leute reinprügeln. Nagelt die Vernunft in das Volk. Gucken wir uns mal hier das Gleichstellungsgesetz, das Bundesgleichstellungsgesetz, diskriminiert an mehreren Stellen gegen Männer. Ja, das ist einmal, dass bei gleicher Qualifikation und Frauen unter 50% sind, werden Frauen bevorzugt eingestellt. Bei Männern gilt das nur, wenn eine strukturelle Benachteiligung herrscht. Gleichstellungsbeauftragte dürfen nur Frauen sein und dürfen auch nur von Frauen gewählt werden. So als Beispiele. Das ist ein Gleichstellungsgesetz. Und gleichzeitig wollen die mir sagen, dass die auch mit Antidiskriminierung was zu tun haben. Gleichstellung ist nicht Antidiskriminierung. Gleichberechtigung ist Antidiskriminierung. Leute, ich habe da oben noch was bemerkt. Geh mal kurz noch höher. Ich glaube, die haben sich verschrieben, aber es ist lustig. Geh mal kurz höher. Ja, sehen Sie sich wieder von gleichwertig anstatt von gleich. Ne? So nach dem Motto, ja, das können wir ja dann immer schon bestimmen, was gleichwertig ist. Zieh mal ganz kurz höher, die haben da so einen Druckfehler gehabt bei einem Paragraphen, das sieht aber lustig aus. Warte, höher, ja. Nein, höher. Also der Teil, bei dem ihr da markiert habt, da war im darunterliegenden Abschnitt, da war ein lustiger Schreibfehler. Kannst du mal noch wieder auf die Stelle zurück, wo ihr wart? Gewalt beenden. Wir stellen uns gegen Polizeigewalt und Racial Profiling. Wir sind alle verpflichtet, gegen rassistisches, sexistisches, antisemitisches, antiromaistisches, behindertenfeindliches, antimuslimisches, klassistisches, bi-, trans-, inter- und homofeindliches Denken und Handeln in familiären und privaten Beziehungen vorzugehen. Boah. Seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Worin wollt ihr euch denn noch alles einmischen? Muss ich dann einen Abgeordneten vom feministischen Netzwerk zu Hause haben, der aufpasst, dass ich meine Frau nicht diskriminiere oder was? Ja, vor allem, ich meine, wie kannst du sowas eigentlich schreiben, ohne die geeigneten Leute dafür zu haben? Ja, also da ist ja keiner von denen qualifiziert, um das, was die da fordern, in irgendeiner Art und Weise zu behandeln, sich darum zu kümmern. Ja? Ja, die halten sich alle für qualifiziert dafür, weil sie halt das entsprechende Geschlecht haben und die richtige Einstellung. Aber ich meine, das wird ja auch nicht Gewalt beenden, dieses ganze Mikromanagement von sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen, weil dann ist halt irgendwann die Frage, was machen wir denn mit den Leuten, die was Sexistisches gesagt haben oder so. Cooler. Darauf läuft es hinaus in meinen Augen. Also ganz ehrlich, diese Schlagwortwolke von was man alles bekämpfen muss. Ich meine, niemand ist großartig für Hass etc. Aber wenn du dann die Definition von was Rassistisches immer weiter ausweitest, dass zum Beispiel ein Kostüm tragen, Cultural Appropriation ist, und du davon redest, dass du in allen Bereichen des Lebens wirken möchtest, familiär, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Politik, dann hört sich das für mich einfach nur totalitär an. Und das war's. Hier ist die Stelle, die ich meinte, die war im Moment, ja, höher, Mann, jetzt, da hier Rechte von Menschen mit Behinderung. Wir streiten dafür, dass wir unsere Gesellschaften gemeinsam und inklusiv voranbringen. Wir streiten dafür. Ist das so ein freudscher Versprecher? Ist denen da was rausgerutscht? Oder? Ja, das ist durchaus etwas altertümliches Deutsch, aber durchaus richtig. Durchaus richtig, okay. Ja. Man streitet also gemeinsam für etwas. Ja. Also Deutsch man streitet sich nicht um. Heutzutage hätte es in meiner russischen Welt nie gegeben. Ja, dann geh doch dahin zurück, wenn es. Nein, wir sollten aus Deutschland Russland machen. Ich will hier russische Propaganda, ja, das ist meine Sache, ja, nicht eure. Was willst du aus deinem kleinen Bundesland da eigentlich? Russland. Bundesland. Vasallenstaat. Komm, wir haben doch Petris importiert, das muss jetzt auch mal reichen. Hey, aber guck mal, du hast jetzt hier Umweltschutz. Weißt du, du hast so viele Themen, so ein richtiger Bauchladen an Sachen, die haben wollen. Und am Ende kommt dann auch noch Umweltschutz. Die versuchen einfach nur verzweifelt im Gespräch zu bleiben mit jedem Strohhalm, den sie irgendwie greifen können. Oder Strohmann, den sie bauen können. Ja, das ist doch die standardmäßige AfD-Taktik. Möglichst abgefahrenen Krempel raushauen, damit man einfach prominent bleibt. Ja. Oh, das ist ja mal interessant. Die Intersektionalität zwischen feministischen Netzwerken und AfD. Ja, was ich halt mehr da drin sehe, ist eigentlich so Sachen wie diese ewige Bündnisbilderei. Ne? Also was bei anderen Leuten denen vorwerfen, so nach dem Motto hier, das ist irgendwie die DVU, macht mit der NPD, macht mit der AfD, macht mit der Identitären Bewegung oder irgendwas. Aber selber ist jeder irgendwo, ne, sind es immer die gleichen Nasen. Und da sind sie dann stolz drauf, so, ja, das, wir haben uns hier, das ist ein Bündnis. Ja, aber Chris, du, die Anne ist doch eine von den Guten. Weißt du das denn nicht? Ach so, ja. Nee, wusste ich noch nicht. Nee. Ja, jetzt weißt du es auch mal. Okay. Ich finde es auch sehr unterhaltsam, dass die Taz als erstes da irgendwie einen Jubelartikel drüber schreibt. Genau. Wenn man weiß, dass halt Missy Magazin und Taz extrem vernetzt sind und sogar halt schon untereinander Mitarbeiter ausgetauscht haben in leitenden Positionen. Also das Netzwerk funktioniert an manchen Stellen schon richtig gut und das hat auch vorher schon richtig gut funktioniert, wie wir ja aus leidvollen 2 Jahren wissen. Ja, und das, was die jetzt hier wieder behaupten, so nach dem Motto, es gäbe ja, also das impliziert ja hier alles wieder so dieses, dass es so diese breite Masse in der Öffentlichkeit gibt, die das alles unglaublich wichtig findet und nicht nur diese kleine Clique, die das immer wieder mit neuen Bündnissen und neuen Hashtags und so ein Kram da irgendwie versucht, von oben herab unterregnen zu lassen auf die Leute. Sie haben schon verschiedene öffentlichkeitswirksame feministische Kampagnen mit initiiert. Ja, so hast sie hat Hashtags erfunden. Wow! Aber hier könnte man nicht auch sagen, jetzt so wie das gegenwärtig mit diesem komischen Anti-Schwulen-Video von Mert, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, diesem großen Gangster-Rapper da. Mhm. Gangster-Rapper, der Mert heißt, aber naja, was auch immer. Der Aufschrei, den das ja im Prinzip quer durch ganz YouTube Deutschland erzeugt hat, hat ja auch Bände gesprochen, wie viele Leute im Endeffekt so denken wie dieser Rapper. Und ich denke mal auch, dass der Effekt durchaus vergleichbar ist mit diesen Feministinnen, dass je lauter die schreien, je abgefahrener sie toben, dass immer mehr Leute, wie ihr unter anderem, sich da wahrscheinlich dann auch irgendwann gegen erheben werden. Aber also dieser Effekt ist ja wirklich gut. Der ist gut, weil er auf Meinungsfreiheit aufbaut und man hier nicht so einen Polizeistaat hat, wo, wenn man schon eine Meinung hat, man sie nicht mal aussprechen kann. Von daher würde ich schon sagen, es ist ein guter Effekt, aber die Resultate davon sind halt einfach so wirklich so ein Abgrund, den man vorher vielleicht nicht wirklich vor Augen hatte. Was wiederum was Gutes ist, denn man weiß jetzt, dass es so ist. Es ist transparent geworden, ja, weil es so eine Kontroverse ist. Und natürlich wird da jetzt jeder seine eigenen Sachen zu aufbinden. Und du hast schon recht, das korreliert auch vom Verhalten her mit diesem feministischen Zeug auch so von Empörung und wie das dann hochgeht, wenn du das meinst, ja. Ja, auf jeden Fall der akute Anlass ist der bevorstehende 8. März. Also sind sie schon vom Current Year auf den Current Day gewechselt, oder was? Feminismus ist immer wichtig. Jetzt haben wir schon Bilder von Anne, die von Anne gemacht werden. So Anne Wiczorek, Foto von Anne Koch. Das ist so Skandal! Aufschrei! Schlimm, ich brauche Quoten in Namendiversität. Ja, aber ja, das ist ja auch ein Artikel im täglichen Missy-Magazin eine Organisation vom anderen Missy-Magazin, vom richtigen Missy-Magazin. Also. Leute, lass mal einfach eine Firma gründen, wo wir nur Leute einstellen mit dem Namen Peter, okay? Alle Leute, die Peter heißen, werden eingestellt. Nee, du brauchst eine Frauenquote. Und wie viele von uns wären dann raus, die nicht Peter heißen? Ja, hat man halt, ja, aber so eine Firma halt, ich habe schon irgendwo mal gelesen gehabt, ja, dass so Firmen, die Peter in der Firma haben, sind halt besser als ohne Peter. Feminismus fragt, warum nicht alle dieselben Möglichkeiten haben, sich zu entfalten oder politische Teilhabe auszuüben. Das ist Quatsch. In unserem Land hat jeder die Möglichkeit, politische Teilhabe auszuüben, der irgendwie Lust hat. Der kann in eine Partei gehen, der kann in feministische Netzwerke gehen oder sonst irgendwo hin. Also, der kann sogar in seinem zweiten Heimatland wählen gehen, wenn er das denn möchte, ja, dank der doppelten Staatsbürgerschaft. Das nennt sich auch Strohmann. Also wenn es wirklich bei Feministen um dieses Untergraben von existierenden Systemen und gesellschaftlichen Normen im Mainstream geht, dann ist Feminismus schon längst bei uns im Westen hier im Mainstream angekommen. Die müssten sich selbst untermauern, aber das geht gegen ihre Existenzberechtigung. Deswegen machten sie es nicht. Was für eine Existenzberechtigung? Naja, die Existenzberechtigung, sich zu empören. Das ist das, was wir an Meilensteinen in der Geschlechtergerechtigkeit haben, ist uns nicht geschenkt worden. Das wurde hart erkämpft, nicht von dir, Anne. Und genauso gut kann es auch wieder wegbrechen. Ja, sicher. Also ich sehe das auch kommen. Sobald die AfD irgendwie über 10% ist, wird das Frauenwahlrecht in Frage gestellt. Und dann müssen Frauen wieder, werden die wieder an den Herd gekettet. Ich sehe da die Gefahr auf jeden Fall. Die Frauen dürfen wählen? Beschiss? Ja, naja, es hat auch nichts gebracht, außer eine Stimmverdopplung für alle Parteien. Ich hab, vor zwei Tagen habe ich ein Video gesehen von einer Frau aus Saudi-Arabien, die mit zittriger Stimme erzählt hat, dass ihr Mann sie erst geschlagen hat und sie dann angedroht hat, die Gäste, die da waren, in den Raum zu holen, damit sie gruppenvergewaltigt wird. Und sie ist dann in Panik aus dem dritten Stock gesprungen und hat sich den Rücken verletzt und war jetzt ein halbes Jahr im Krankenhaus, bis ihr Rücken wieder zusammengewachsen ist. Und sie ist jetzt wieder zu Hause bei ihrem Ehemann und er möchte sich nicht von ihr scheiden lassen. Und wenn ich dann dieses, wir brauchen Feminismus in Deutschland, weil wir so viele Probleme haben, hören, dann weiß ich, dass, wenn ich dann immer Beispiele aus einem anderen Land bringe, das auch immer so ein bisschen zu weit weg ist. Aber ich kriege einfach einen Hals, wenn ich mir angucke, wie das zum Teil woanders ist und man sozusagen wenig Solidarität mit Frauen in Saudi-Arabien zeigt, die man zeigen könnte, wenn man einfach mal auf Twitter geht und Saudi Woman eingibt und wir aber in Deutschland Solidarität fürs Missy-Magazin brauchen und für Hashtag Aufschrei. Ja, aber der Grund dafür ist ja auch in der kritischen Theorie fundiert, dass du ja dort ansetzen musst, wo du gerade bist. Und das bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass du ja voll ignorant sein musst zu den Geschehnissen, die in der Welt so passieren, sondern dass du ja immer überall Probleme hast. Alles ist sexistisch, alles ist rassistisch und es liegt an dir, das alles hervorzuheben. Aber das sind ja dann... Achso, nee, was ich noch anmerken wollte, das ist mir vor einem 2-3 Monaten mal aufgefallen. Da gab es nämlich im Iran eine Aktion, wo halt erst die religiösen Führer Frauen das Recht abgesprochen haben, Fahrrad zu fahren, weshalb auch immer. Und dass daraufhin landesweit 20.000 Frauen allein auf Twitter sich halt abgelichtet hatten, wie sie Fahrrad fahren. Und das, also ich habe noch nie ein Gesetz so schnell zurückgenommen werden sehen, wie in diesem Fall. Und hat das mal in irgendeiner Form Eingang in die feministische Presse gefunden? Ich glaube nicht. Ja, und das wäre ja so theoretisch, dass, wo zumindest dann eine Person in der Redaktion da hockt und das zumindest alibimäßig beleuchtet. Weil mich interessiert der Kampf wesentlich mehr, wie ich lebe in Deutschland und mir geht's schlecht. Weil ich eine Frau bin. Also, ja, aber die wollen das gerne so verstanden wissen. Also das Problem ist halt generell so dieses, es ist ja total islamophob, wenn man jetzt irgendwie behauptet, dass diese Gesellschaften ein größeres Problem mit Frauen hätten als die westlichen Gesellschaften. Ja, ich war ja hier in Heidelberg auf so einer Femi-Demo und da war so ein Typ, der hat mit so einer Frau gequatscht, von wegen mit so einer Feministin halt darüber gequatscht, wie es doch eigentlich logistisch einfach ein Problem ist, wenn Muslime hierher kommen und sich wirklich so komplett verschleiern, dass man das Gesicht nicht erkennt. Ja? Das war sein Argument und das macht auch schon Sinn, ja. Aber dann meinte dann so die Feministin so von wegen, ja, aber wenn man denen jetzt sagt, die sollen das abnehmen und so und sich hier so kleiden wie halt ohne Verschleierung, ja, dann ist das ja gegen ihre Integration in unsere Gesellschaft. Und ich dann so, hä? Und ich so, was? Nein, Integration ist so ein zweistufiger Prozess. Einmal ist es das Land, in das man immigrieren möchte und sich dort integrieren möchte und ob es da möglich ist mit Gesetzen und Systemen, die schon vorher existieren. Und der zweite Teil ist halt man selbst. Ja. Du kannst jemanden, das ist halt dieses Ding von, du kannst einen Gaul ans Wasser führen, aber halt zu trinken muss er halt schon selbst. Ja. So, wenn die Leute hierher kommen und sich nicht integrieren wollen, dann kannst du machen, was du willst. Ja, werden sich nicht integrieren. Und das ist ja das Ding. Halt so dämlich. Also wie kann das islamophob sein, zu sagen, dass wenn Leute hier in dieses Land kommen, sie auch nach den Regeln in diesem Land zu leben haben. Und wenn man dann hinkommt und sagt, ja, du hast dann Religionsfreiheit, aber der Punkt davon ist, dass du es zu Hause machst und nicht in der Öffentlichkeit. Ja, so dass wir in der Öffentlichkeit alle auf einen gemeinsamen Nenner zusammenkommen, ist dann aber heißt, nein, das ist ihre Identität und das darfst du nicht. Das ist so schwachsinnig. Die Religionsfreiheit erhältst du ja auch erst, nachdem du sozusagen der Verfassung zustimmst. Ja, außerdem hat der Islam halt wirklich ein ziemlich großes Problem mit so Meinungsfreiheit. Das sieht man halt auch wirklich jedes Mal, wenn irgendjemand den Propheten Mohammed zeichnet oder irgendwie den Islam verarscht. Ja? So Charlie Hebdo und so. Ja, ich erinnere auch nur an diese Geschichte mit, man darf das alles nicht islamistischen Terror nennen, weil das ist ja alles gar nicht muslimisch. Habe ich gerade vorhin ein tolles Video drüber gesehen. Ja, nur, weißt du, so, man muss halt dazu. Ich habe auch Videos gesehen, wo da Leute meinen, ja, warum wird denn immer die Religiosität, die Religion da von dem Typen genannt, wenn da was passiert, ne? Also ja, damit man halt ein Pattern feststellen kann, wenn da eines ist, ja? Damit man potenziell halt weiß, wo er Racial Gefahren Profiling! Sorry. Nein, das Racial ist eben Racial Profiling. Das ist einfach nur so, wenn du keinen Bock hast auf das Profiling, dann hast du einfach nur deinen Glauben zu ändern. Das ist nicht schwer. Also ich habe kein Problem damit, wenn ich geprofiled werde, wenn ich kurze Haare trage. Ich habe halt so, was weiß ich, ein paar Millimeter. Wenn mich jemand dafür profilt, ja, mach das bitte. Wenn man dadurch 12 Euro in Sachen Steuern sparen kann, dass ich mal geprofiled werde, ja, bitte mach das. Ach Leute, habt ihr vergessen, wie hier bei Köln da, nachdem dieser Aufschrei war und diese Übergriffe und so, da jetzt diesen Neujahr hier Leute sich beschwert haben, dass die Polizei da rumgelaufen ist und Racial Profiling betrieben hat. So, beschützt uns. Nein, ihr Rassisten, nicht so. Aber nicht so, genau, richtig, ja. Die Sache, wenn man es halt einfach nicht von der Hand weisen kann, dass bestimmte Gruppen, die in ein bestimmtes Raster nun mal reinpassen, tendenziell eher auffälliger sind. Und das ist nicht mal rassistisch gemeint, das ist wirklich einfach nur von den Statistiken her abgeleitet. Ich meine, Statistiken sind ja auch rassistisch. Ja, aber wen schränkt es denn ein, der wirklich sich hier integriert hat, sich hier wie ein ganz normaler Mensch verhält, sag ich mal. Die Sache ist, ich gehe auch nicht immer unbedingt von Integration und dergleichen aus. Ich habe beispielsweise auch am Anfang immer so ein bisschen Probleme mit diesen flüchtlingskritischen Argumenten gehabt, einfach weil ich mir dachte, das sind doch Sachen, die muss man doch nicht sagen. Das ist doch gesunder Menschenverstand, dass man hier die Gesetze achtet, sich hier zur Kultur und zu dem Land bekennt, in dem man nun mal lebt. Ja. Das muss man doch nicht extra sagen. Mhm. Sollte man denken. Ja, nur der Punkt damit ist halt, du hast schon recht, dieser gesunde Menschenverstand, aber das ist ja schon so eine ziemlich große, sehr stabile Annahme. So wenn jemand einen gesunden Menschenverstand hat, ja, dann ja, da wird die Person auch. Ja, da bin ich wahrscheinlich einfach so gutgläubig für viele Menschen. Ich weiß es auch nicht. Das ist halt wirklich dann auch so, also du meintest es ja nicht, sagen wir mal, aus Boshaftigkeit, sondern einfach aus vielleicht Nichtwissen, ja, was da auf einen zukommt. Und viele Leute hatten das wahrscheinlich auch gehabt, ja, selbst in der Regierung wahrscheinlich, ja. Nur so ein Ding, was halt eher einen negativeren Charakter hat, ist so Kulturrelativismus, zu sagen, ja, dass alle Kulturen schon so verschieden sind, dass man sie ja nicht vergleichen kann miteinander und nicht sagen kann, welche jetzt besser oder welche schlechter ist. Und das ist absoluter Schwachsinn. Natürlich kann man das. Und man kann das an verschiedenen Metriken messen, wie zum Beispiel die durchschnittliche Lebenserwartung, die finanziellen Möglichkeiten, die rechtlichen Möglichkeiten. Da gibt es auch ein Totschlagargument. Wenn jemand sagt, alle Kulturen sind gleich, dann sage ich, was war mit Nazi-Deutschland? Das war nicht genauso gleich und gut wie die restlichen Gesellschaften. Halt gleicher als manche andere. Aber dann weichen die Leute aber jedoch darauf aus und sagen, ja, das ist aber eine andere Kultur. Wir haben hier ja auch Probleme. Ja, wir haben ja auch nur gucken, ob die Leute, die aus der Kultur kommen, die braun sind. Und wenn die braun sind, dann weißt du, dass es rassistisch wäre zu sagen, dass das schlecht ist, was die machen. Ja. Auf jeden Fall, das, was ich hier gerade eingeblendet habe, hat mir Donnerstag so ziemlich die Sprache verschlagen, weil ich da nichts ahnend in der Station, ich wohne in Hannover, stand und da plötzlich diese Bahn vorrollte, die man hier auf diesem Bild sieht. Eine komplette Bahn, voll gekleistert mit Equal Pay Day. Und hier sind jetzt auch die Ich hatte eigentlich noch die Hoffnung, dass das nicht aus Amerika rüberschwappt. Ach, da dürfen wir uns doch die nächste Diskussion anhören. Ja, das gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Ich würd echt mal gerne die Reaktionen oder beziehungsweise die Argumente von den Feministinnen hören, wenn man einfach äußert, ja, was ist denn, wenn beispielsweise die größten DAX-Unternehmen sind ja nun mal Industrieunternehmen und das ist halt nun mal schon allein aus dem gesellschaftlichen Bild heraus eine eher männliche Domäne. Frauen arbeiten eher mit Menschen, Männer eher mit Dingen. Also Industrie, Technik und dergleichen, das ist halt einfach eher eine männliche Domäne. Ja, und die größten Unternehmen wie Volkswagen, EADS und so weiter, das sind nun mal Industrieunternehmen. Dass dann da logischerweise mehr Männer arbeiten, Dann machen wir ein Gesetz und das ändern wir alles und das ist alles nur ein Konstrukt. Und das wird alles also ich habe da ein gutes Beispiel. Meine Frau, die hat in einem Ölunternehmen gearbeitet, mittleres, oberes Management, keine Ahnung, nicht ganz oben, aber halt schon relativ weit oben. Und ihr Vorgesetzter hat ihr vorgeschlagen, dass sie sozusagen weiter aufsteigen könnte, dass sie dann aber halt länger in der Firma einfach hocken muss und dann halt so einen 11-12-Stunden-Tag haben wird und aber halt weiter nach oben aufsteigen kann und halt die Chefposition Scheiß-Raffinerie halt bekommen könnte, wenn sie sich denn anstrengt und sie dann am Ende auch die ordentlichen Qualifikationen bekommt. Und sie meinte einfach, ja, ich kann dann wesentlich mehr verdienen pro Monat und ich sitze dann aber halt länger im Büro. Ich habe darauf keine Lust. Und wenn dann das der Grund ist, warum sie dann ungerecht behandelt wird, also sie hat ja eine aktive Entscheidung getroffen, weniger zu verdienen, weil sie einfach meint, das ist mir nicht wert, das bisschen mehr Geld für länger in der Firma haben. Also dieses Equal Pay Day, das ist ja nur, wenn du einfach nur Männer und Frauen vergleichst vom Gehalt her und du tust aber auch Lebensqualität einfach nicht mit reinrechnen. Ich meine, wir tun ja auch nicht Equal Death Day, weil ja Männer eine kürzere Lebenserwartung haben. Männer sterben ja, ich weiß nicht, irgendwann Anfang Dezember. Also wenn du dieselbe Logik mit Payday nehmen würdest, auf Lebenstage würdest du Anfang Dezember sterben. Wenn du jetzt aber mehr Geld verdienst, weil du deine Gesundheit opfern tust, dann ist das jetzt nicht unbedingt mehr Macht. Also es gibt halt wirklich so auch Bereiche, in denen man generell viel Geld verdient, einfach weil da ein Risiko drin ist. Ja, also wenn man so Kläranlagen verwalten könnte oder Kanalisationenbauer so sein, ja, dann oder Müllabfuhr, ja, oder irgendwie auf einem fucking Öl-Rig arbeiten irgendwo im Meer, ja. Da könnte ich sogar zwei Beispiele mit zusteuern, weil ich da selber mal gearbeitet habe. Einmal Bundeswehr und einmal im Bergbau. Mhm. Und das sind nun mal zwei der mit Abstand körperlich anspruchsvollsten Berufe. Und Beispiel Bergbau ist noch eine der wenigen Branchen, wo man halt tatsächlich regelmäßig tote Kollegen zu betrauern hat. Mhm. Ja. Und das die Umgebung oder beziehungsweise das Umfeld, in dem man da arbeitet, das ist halt nur für Leute geschaffen, die von vornherein wirklich, und ich behaupte jetzt nicht, dass alle Männer, nur weil sie Männer sind, dafür geschaffen sind, aber tendenziell eher in so einem Umfeld besser klarkommen als Frauen. Es gibt auch Frauen im Bergbau, absolut. Der Anteil ist dementsprechend kleiner, richtig, aber es gibt auch Frauen. Aber die sind dann halt auch dementsprechend oder beziehungsweise können sich auch für so einen extremst anspruchsvollen und auch extrem gefährlichen Beruf begeistern. Beziehungsweise können das auch machen. Der Grund für diesen Unterschied nach eben den zwei Geschlechtern aufgeteilte körperliche Eigenschaften und Einschränkungen ist halt eben sexueller Dimorphismus. Das heißt, dass sich einfach nur verschiedene Geschlechter verschieden entwickelt haben. Und Frauen sind halt körperlich weniger belastbar als Männer. Das sieht man auch einfach so mit solchen einfach absurden Beispielen, wo so eine professionelle Soccermannschaft von Frauen, so Fußballmannschaft, dann gegen so Elftklässler spielt, sondern haushoch verliert. Ja, oder dass Männer einfach eine viel stärkere Handmuskulatur, also Handflächendruck halt haben und sich dann halt besser halt halten können an Dingen. Ja. Oder dass Männer im Militär, wenn es wirklich um Feldeinsätze geht, mehr belastbar sind und besser sind als und schneller sozusagen so ein Parcours abschließen, als wenn da auch nur eine Frau in einem Team dabei ist. Weil diese also, dann einfach zusammenbrechen könnte und dann muss man für sie tragen und sie noch mittragen. Und das finde ich jetzt aber sexistisch. Das auch, nee, ist ja. Ja, ist es. Es ist sexistisch. Es ist Aufteilung nach Geschlecht. Da fällt mir übrigens auch noch eine Sache. Ich durfte auch beispielsweise mein Quartal mit als Hilfsausbilder mitarbeiten und da war es halt wirklich so, dass die ganzen Feldwebelanwärterinnen, ich war bei den Sanitätern, da ist halt ein relativ hoher Frauenanteil und um es mal auf einen Nenner zu bringen, von den Männern vielleicht während des gesamten Quartals, während der gesamten drei Monate vielleicht ein paar Ausfälle, aber bei jedem Marsch, bei jeder körperlichen Betätigung lagen reihenweise Rekruten da nieder, die halt einfach schlicht nicht mehr weiterlaufen konnten, weil ihnen das Gepäck zu schwer geworden ist. Ja. Und wenn du mit so, Verzeihung, wenn ich das sage, wenn du mit solchen Leuten in der Kampfeinheit in einen Einsatz gehst, die muss man dann hinterher schleppen, deswegen machen das so wenige. Ja, in Amerika wurden so Tests betrieben, da wurde wirklich geschaut, so hier, wir geben jedem so ein Pack, so ein Gepäckding, halt im Durchschnitt halt sind die ja alle ziemlich gleich, belastbar halt, und dann schicken wir sie los, so ein Parcours halt machen, so über eine Wand klettern, dann so irgendwo drunter kriechen und so laufen und so. Genau. Und die Teams mit schon einer Frau haben deutlich länger gebraucht, wirklich deutlich länger. Das waren so 10 oder 15 Sekunden. Und das ist schon ziemlich viel, wenn man so bedenkt, wenn es wirklich um so schnelle Bewegungen geht und in der Gruppe bleiben. Nee, das ist unmöglich. Verstehe mich falsch. Ja. Ich hatte auch beispielsweise eine Unteroffiziersanwärterin, die hat mit einem komplett fettgeschwollenen Knie, also wirklich einer richtigen Sehenscheidenentzündung, einen Leistungsmarsch absolviert. Da habe ich absolut höchsten Respekt für, dass sie das auch wirklich durchgezogen hat. Hat sich dann noch Schmerztabletten reingepfiffen, damit es noch irgendwie durchhält. Aber die hat es durchgezogen. Das hätte ich wahrscheinlich in dem Moment selbst als Mann nicht hinbekommen. Aber das soll ja nicht heißen, dass Frauen das nicht können. Aber nee, pass auf. Also, die Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau halt diesen Anforderungen gerecht wird, ist halt einfach, sagen wir mal, nicht so häufig gegeben. Und im Idealfall wirst du wahrscheinlich für deinen Ego-Trip einen deiner Kameraden sterben sehen, wenn es tatsächlich zum Einsatz kommt. Und das ist halt immer dieses Ding so. Du bist einfach körperlich nicht ganz so fit, du musst mehr trainieren. Wenn du das wirklich durchziehen möchtest, probier's, aber du wirst wahrscheinlich nur unglücklich dabei werden. Das ist halt das Problem. Panzerfahren und zum Beispiel hinter den feindlichen Linien Aufklärungsarbeit machen, sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Als Beispiel. Ja, also die Existenz. Ich glaube, da würden die jetzt aktive Panzerfahrer wahrscheinlich widersprechen. anstrengend ist, aber. Du musst ja das Ding nicht fahren, du musst es ja auch, einbuddeln. Ja, ich meine, das ist okay. Du musst vor allem den Panzer auch warten können und dich mit der Technik auskennen, die ist teilweise ja auch jetzt schon zum Beispiel, 40 Jahre alt oder so, ja, und dementsprechend mechanisch, dann brauchst du auch Kraft. Aber ich wollte nur darauf anspielen, Ich wollte nur darauf anspielen, dass bei den Spezialeinheiten die Anforderungen runtergesetzt werden müssen, weil Frauen sonst einfach körperlich nicht in der Lage sind, sich zu qualifizieren. Das hat man ja bei den SEALs schon zweimal gemacht, dass Frauen einfach andere Leistung bringen, weil sie sonst das nicht schaffen körperlich. Also das KSK hat sich da gegen mehrfach quergestellt und hat das auch nicht zugelassen. Und auch, ich weiß noch beispielsweise bei der Einsatzvorbereitung, die Sache ist ja jetzt eher so, da die Bundeswehr jetzt nicht mehr primär in allererster Instanz zur Landesverteidigung da ist, sondern auch zu Einsätzen ja logischerweise da ist, wird die Vorbereitung, die dafür da ist, um nachher, was weiß ich, in irgendwelchen Ländern durch die Gegend zu stiefeln, wesentlich verstärkt. Also man hat grundsätzlich immer eine 6-monatige Vorbereitung, um überhaupt in Mali auf Patrouille gehen zu können. Und da findet dann schlussendlich die knallharte Grundausbildung statt, also die in Anführungsstrichen knallharte Grundausbildung, die man normalerweise früher allgemein in der Grundausbildung hatte. Und dementsprechend sind dann auch die Ausfallquoten, also da braucht man natürlich auch nicht wirklich drüber diskutieren. Weißt du, so mir fällt halt auf, dass du mit Generalisierungen teilweise gut zurechtkommst, also du würdest die jetzt nicht einfach alle ablehnen, aber du scheinst irgendwie den Drang zu haben, zu sagen, ja, aber nicht alle wiederum. Ja, die Sache ist einfach nur, das ist nicht Teil der Aussage. Man sagt ja nicht, dass wirklich alle so drauf sind. Man sagt nur, dass es Wesen gibt, die so sind, ja, wie man sie halt im Beispiel dann erwähnt. Das heißt, ja, klar, die Gegenbeispiele sind da auch schon mit drin. Die werden nur nicht explizit genannt. Also ich glaube nicht, dass sich hier jemand hinstellen würde und sagen würde, dass Frauen einfach schon, weil sie Frauen sind, nie in der Lage sein können. Absolut nicht, nein. Und das ist ja das Ding. Also so Generalisierungen sind nicht auf so einen Allquantor beschränkt, sondern auf so einen Existenzquantor. Also das heißt, er schon eigentlich explizit, dass es schon ja zumindest einen geben könnte, der nicht so ist. Ja. Aber egal. Machen wir mal weiter. Was ist das hier jetzt gerade? Das ist eine EU-geförderte Studie zum Thema Gamergate. Was ist, Alter, was ist mit Gamergate? Oh Mann. Oh. Das ist, ach, du weißt auch, das ist das. Ja, das ist doch das Lieblingsbeispiel für Hasskampagnen im Internet. Ja. Aber es geht doch nur um Ethik im fucking Gaming Journalism. What the fuck? Ja, aber wer glaubt dir das, wenn du das sagst, ja? Zumal, kann mir jetzt mal irgendjemand, ich weiß nicht, hat sich das jetzt irgendjemand etwas genauer durchgelesen, was da steht? Weil ich sehe jetzt nur einige grün-rote Diagramme, um es mal ganz blöd zu formulieren. Ich weiß nicht, was da steht. Also die haben 1,6 Millionen Tweets unter dem Hashtag untersucht, die Leute hier von der Uni in Thessaloniki, und haben dann geprüft, inwieweit da halt Hass-Content drin ist und Drohungen etc. pp. Aber wenn sie damit irgendwie ein Narrativ unterstützen wollten, dann hat das nicht funktioniert, weil... Sag mal, da gab's doch schon mal sowas Ähnliches, oder? Ich glaube, in Bezug zu Anita Sarkeesian, wie oft sie da in diesen Tweets erwähnt wird und wer dann halt eben versucht, ihr zu sprechen. Von WAM, Woman Action Media, da gab's schon mal eine Gruppe, die was ziemlich Ähnliches angestellt hat, was zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen ist. Irgendwie das mit dem Hassgruppe ist halt irgendwie aus den Fingern gezogen und halt wortwörtlich Fake News oder könnte schon fast sagen Atrocity-Propaganda, weil es halt einfach nur Sachen, Behauptungen sind über Leute, die einfach nicht haltbar sind. Und das eine war von einem feministischen Netzwerk und jetzt haben wir hier über die EU eine Studie, die wieder dasselbe Ergebnis hat. Also welchen Narrativ sollte jetzt diese Studie bestätigen? Dass Gamergate eine Hasskampagne ist, die alle Frauen aus der Videospielbranche vertreiben sollen durch ihre extremen Hasskommentare. Und aber man findet halt die Hasskommentare nicht. Ja, also Business as usual, okay. Also die haben wir auch nicht unterschieden, also zwischen Zustimmung und Ablehnung. Also sie haben ja nur den Hashtag generell überwacht. Also auch alle Leute, irgendwelche Antis, die unter dem Hashtag gepostet haben, die sind halt auch mit eingeflossen. Aha. Aber hier zum Beispiel haben wir halt, da geht es in diesem Ding um Uppercase-Tweets, also um All-Caps-Lock Rumgebrülle. Und da ist ihnen komischerweise aufgefallen, dass Gamergate da sogar einen niedrigeren Anteil hat als der durchschnittliche Twitter-User. Aber sie reden sich das am Ende wieder schön und sagen, ja, aber das liegt daran, dass die Gamergater ja versuchen, sowas zu vermeiden, damit sie eher ernst genommen werden, so ungefähr. Was natürlich völliger Grütz ist. Aber man muss ja irgendwie versuchen, seine Grundannahmen zu bestätigen. Ne? Ne. Hier steht das halt mit dem EU-Projekt und diese ganzen Referenzen. Da musste ich auch sehr lachen, als ich das gelesen habe. Es geht ja schon los mit Edited so wie Quinn 4chan-Archiv. Irgendwie from an Indie Developer is a liar, das LUT 4chan-Archiv. Ja, also. Das ist alles ganz, ganz große Klasse. Dann irgendwelche New York Times-Artikel, alle möglichen Sachen halt, die irgendwo erschienen sind, von irgendwelchen Antis geschrieben. Das verfolgt einen immer noch, ey. Was denkt ihr, wie viele Studien erstellt werden, bis man langsam das sagen kann, dass es keine Hassgruppe ist? Also so vielleicht 12, 15? Ja, nie, weil du ja am Ende immer noch auf irgendwelche New York Times-Artikel verweisen kannst, wo die Leute das ja ganz klar herausgearbeitet haben, beziehungsweise behauptet haben, dass es so ist. Ja, aber wer sagt denn, dass das nicht Fake News sind? Ja, das ist die New York Times, doch keine Fake News. Also hier hat man schon wirklich Nachweise mit Belegen und eine größere Untersuchung. Das ist schon gewichtvoller als irgendein Artikel, den irgendjemand geschrieben hat, weil er meint... Ja, größere Untersuchung, das sind 6 Seiten hier, ne? Und 6 Seiten voller Annahmen und Quark mit so ein bisschen Daten drin. Und 1,6 Millionen Tweets sind ja nun mal auch nur ein minimaler Ausschnitt aus dem, was bei Gamergate gelaufen ist. Es ist alles einfach so ein Mist, okay? Ich meine, allein das Verwenden von Tweets für irgendeine Form von statistischer Analyse von größeren Faktoren und Verhalten von Leuten ist schwachsinnig, okay? Ja, ziemlich. Es ist schwachsinnig. Also aber hier ist eine schöne Sache, hier unten steht, dass es 340.000 Unique Users waren, die diese 1,6 Millionen Tweets geschrieben haben. Also, falls die Antis nicht den Löwenanteil verbrochen haben, scheinen wir doch mehr als 300 Leute in unseren Basements gewesen zu sein. Hm. Ja, die Idee von Tags ist ja keine schlechte. Das ist einfach nur, dass Twitter an sich jetzt ja auch mittlerweile selbst schon mehr Zensur betreibt, wo man einen Tweet postet und dann nicht alle Antworten darauf zu sehen bekommt und diese ja, dann ja, auch Shadow nicht, ja, genau, oder Shadowbanning genau auch, so ein separates Ding würde ich auch noch dazu sagen. Es ist schwachsinnig, Twitter als irgendeine Form von ja, Basis zu nutzen für wissenschaftliche Arbeiten. Naja gut, es ist schwachsinnig, dass du absolut recht, aber es passiert ganz einfach. Ich meine, guck dir das doch mal an. Donald Trump twittert irgendwas über einen Film und dann schreiben gleich 30, 40 Leute was darüber. Tweets sind News, ja. Und deswegen würde ich das jetzt nicht einfach so verharmlosen und sagen, ach, das ist Twitter und die Leute schreiben halt mal viel Unsinn, wenn der Tag lang ist. Weißt du? Nee, das meine ich nicht. Ich meine das Format selbst, ja, dass du in 140 Zeichen da nicht wirklich einen Gedanken ausbilden könntest und das machen könntest. So wirklich. Aber es lässt sich schön viel reininterpretieren. Ja, das schon. Ja. Wobei, was heißt keinen wirklichen Gedanken in 140 Zeichen? Jeder Wahlslogan ist doch so von der Länge von dem Tweet. Also, das ist auch kein wirklicher Gedanke. Nee, das Problem ist ja nicht das, okay, Wahlslogans sind eben so kurz, weil sie auf den Punkt gebracht sind. Hier geht es aber darum, dass man von der Größe von Wahlslogans, ja, von so einer Maus, ja, auf einen Elefanten hochskalieren möchte. Ja, das stimmt auch. Das ist das Problem. Also so an der Hand von einem Wahlslogan, das wäre ja genauso absurd zu sagen, ja, Make America Great Again ist so irgendwie voll so ein nationalsozialistisches, rechtsradikale Parole, so, was soll das? Ja, das ist ja auch, das hat man auch gesehen. Das ist genauso dieses einen Elefant aus einer Mücke machen, ja. So, ja. Kann man, braucht man aber nicht. Ja, und hier ist der goldene Zaunpfahl 2017, mit dem der Klett Verlag eins übergezogen bekommen hat. Ja, diese beiden Bücher da, Geschichten für Jungs zum Lesen lernen, Geschichten für Mädchen zum Lesen lernen, das ist natürlich absolut kriminell, ja, dass man da halt Prinzessinnen und Pferde und im Gegenzug halt Polizisten, Piraten und Kosmonauten, was ich auch sehr interessant finde, Kosmonauten, ich dachte, die gibt es gar nicht mehr, seit die UdSSR geplatzt ist, aber gut. Doch, ich glaube, die von der russischen Raumfahrtbehörde heißen immer noch Kosmonauten. Echt? Okay. Ich glaube, ja. Ja, das sind einfach nur Leute, die im Kosmos rumgeistern. Ja. Aber ich finde es lustig, wer halt zum Beispiel, ratet mal, wer in der Jury für diese Scheiße sitzt, die sich Zaunfall. Ne? Lass mich raten. Dunscheid Berg, sehr gut. Bizorek? Nee, Bizorek nicht. Nee. Stokowski sitzt drin noch. Ah ja, okay. Also, Kahne, das ist die Wildcard. Susie Grime. Michael Stinger. Susie Grime, wenn du im Komitee für irgendwas, Alter, was bist du für einer? Das Komitee für Weed, Alter. Ja, Weed. Auf Klo. Ist auf Klo dabei. Auf Klo ist auch bei dem feministischen Netzwerk dabei. Ach shit, nein, oh fuck, oh Mann. Oh. Ach shit, genau. Ach shit. Na, okay, verstehe. Mädchen. Ja, aber ich finde das halt auch langsam, aber sicher. Warum soll nicht, also wir haben doch immer so auf wirtschaftliche Freiheit gepocht. Also das war doch immer wichtig, dass wir jetzt den Unternehmen nicht so viel auferlegen und dass wir die Wirtschaft nicht abwürgen und so. Aber wenn es um ideologischen Scheißdreck geht, wie hier, scheint das völlig in Ordnung zu sein, irgendwie Firmen zu schämen und so für nix und wieder nix. Ja. Vor allem, weißt du, früher wäre es blasphemisch gewesen, irgendwie Gott anzuzweifeln, okay? Heute ist es blasphemisch zu sagen, Jungs und Mädchen, okay? So, das ist für Jungs, das ist für Mädchen, okay? Ja, und was machen dann die Transix, LBGTQ, Sternchen? Die können von ihnen gelbe Seiten lesen, okay? Was ist scheiß drauf, Alter? Das Problem ist ja genau, dass sie das ja halt auch so sehen, dass, also, so wie wir jetzt sagen, das wird denen vorgeschrieben, denken die ja auch, dass quasi der Klett-Verlag jetzt versucht, irgendwie den Kindern sowas vorzuschreiben, dass das eine Buch für die einen zu sein und das andere für die anderen, weil die es ja wie üblich immer genau von der falschen Seite aufzäumen, das Pferd. Ich frage mich immer, wieso denkst du denn nicht als Gender-Queer-Aktivist, wow, der Klett-Verlag ist assi, weil er tut hier Stereotype pushen. Ich mache jetzt selber einen Verlag auf, wo ich diese Stereotype abschaffen tue meine eigenen Kinderbücher veröffentlichen und weil die ja sonst immer unterdrückt werden, die Veröffentlichung davon, mache ich damit Millionen. Ja, vor allem ist ich frage mich immer, warum gibt es da niemanden, der das so macht? Wenn du denn den Negativpreis hier für den Klett-Verlag brauchst, um dieses Verhalten zu schämen, warum machst du nicht Millionen mit deinem Queer-Kinderbuch und steckst es dann in dein feministisches Netzwerk. Gibt es doch. Gibt es doch. Es gibt doch schon Queer-Bücher. Es gibt doch den ganzen Scheiß schon. Und warum hat es keinen Erfolg? Weil das einfach, wenn das Buch schlecht ist, dann kannst du das so, da kannst du so viele Label wie möglich draufknallen. Es ändert sich von der Qualität nicht. Ja? Vorhin waren wir ja schon mal an dem Punkt, dass sie toben und schreien können, aber wenn die Mehrheit dem zustimmen würde, würde es ja wahrscheinlich nicht so einen großen Widerstand dagegen geben. Hm. Kann man alles am wirtschaftlichen Erfolg abmessen, behaupte ich mal. Ja, aber das sieht man ja auch dann wieder bei den Games. Da ist ja im Moment auch wieder das große Geschrei, weil halt wieder GDC, die Game Developers Conference, waren. Da sind auch wieder ein Haufen blöde Sachen gesagt worden. Im Endeffekt auch wieder mit dem Unterschied. Warum kaufen die Leute unsere tollen Walking Simulator nicht? Warum kaufen die unsere irgendwie HTML-Adventure-Spiele über queere Erlebnisse nicht? Das ist doch alles total rassistisch, sexistisch, gemein und überhaupt. Das ist ja also die Mehrheit nicht interessiert, ganz einfach. Ja, eben. Und das finden die ganz schrecklich ungerecht, dass die Mehrheit einfach mit ihren Portemonnaies abstimmen darf, was sie kaufen. Und dann kaufen die halt lieber irgendwie, was weiß ich, Call of Duty oder so und halt zumal Call of Duty, speziell Call of Duty. Ich kann mich jetzt an die letzten drei Teile erinnern, dass es da jedes Mal einen weiblichen mindestens Nebencharakter gab, der nicht unbedingt nur dafür bekannt war, dass er Titten gezeigt hat. Hm. Wenn ich mir jetzt beispielsweise die eine aus Infinite Warfare denke oder beispielsweise hier aus Infinite Warfare, die ich nicht mit Namen kenne, aber wo ich weiß, dass diese da waren und dass die nun mal nicht so sexualisiert dargestellt wurden. Entschuldigung, aber speziell Call of Duty ist da leider kein Beispiel. Ja, aber du weißt schon, dass Call of Duty Male Wish Fulfillment und Power Fantasy ist. Da hilft auch eine dazugestopfte Frau nicht. Call of Duty ist ein spielbarer Michael Bay-Film, also bitte habt euch mal nicht so. 80er Jahre Rock and Metal ist auch eine Male Fantasy, alter Twisted Sister. Drag ankleiden und dann so, we're not gonna take und selbst it. Und selbst die shitty Remakes von diesem Film verkaufen sich noch besser als der ganze Queer-Krempel. Alter, what does multigender mean? 10 questions you may be afraid to ask answered. Alter, was ist da los? Kann ich auch mal ganz kurz was einblenden, weil ich habe da gerade so ein SJW-Fail, der wirklich jenseits von gut und böse ist. Sekunde, kann ich das kurz einblenden? Ja, ich doch am besten weiß nicht, kannst du? Chat und dann, ja, oder mein Team geht selber ein. Genau, so, jetzt hat man dich, warte. Okay, gerade technische Probleme. Ja, Pilze, Freigabe. Ja, ist wahrscheinlich wirklich einfacher, wenn du den Link in den Seitenchat postest und der Chris baut das dann ein. Dann machen wir jetzt Fahrstuhlmusik bei uns im Stream, oder was? Ja, bitte. Pausenmusik. Okay, warte, dann poste ich den Link. Das waren so ein paar Femenaktivistinnen, die vor irgendeiner Botschaft, vor der halt so ein Stück von der Berliner Mauer aufgestellt worden war, mit so einem possierlichen kleinen Vorschlaghammer drauf eingeprügelt haben und nicht einen kleinen Kratzer in den ostdeutschen Stahlbeton geprügelt haben. Ja, aber das war ja auch noch, ich weiß, dass das jetzt etwas politisch inkorrekt, aber mit dem Amri und dem Weihnachtsmarkt, wo der da mit dem LKW reingefahren ist, da dachte ich mir auch, das ist halt so typisch deutsch, du tust in so ein Weihnachtsdorf reinfahren und dann ist der LKW komplett kaputt, nachdem halt einfach nur so Weihnachtsdekoration so gut hingebaut worden ist, dass halt der scheiß LKW aufgehalten wird. Das ist halt Stereotyp einfach. Ja, das ist größte Weihnachtsdeko gegen den Terrorismus. Wenn man, der hat sich einfach den falschen Stand ausgesucht, in den er reingefahren ist, okay? Der hat sich den Stand mit den Lebkuchen ausgesucht. Die sind alle so scheiße hart, ja. Da gab's, glaube ich, schon mal so ein Meme, wo halt so ein chinesisches Auto auf ein deutsches Fahrrad aufgefahren ist und was ist passiert? Die Stoßstange hat sich ums Hinterrad gekrempelt. Ja. Es ist ab 2 Minuten, das ist schon danach. Also, das Video. Bisschen früher? Ah, genau. Hier. Sekunde. So, machen wir Fullscreen. Eine Fail-Compilation. Oh ja. Mann. Ah, oh, ja, das later. Ist... Okay. Also, sie haben es nicht geschafft, auch nur ein Stück da rauszuhauen, ja. Da kein White Knight, dem sie die Hand hätten drücken können. Aber haben Mission failed. Irgendwas Mission failed, we get him next time. Oder war das nur symbolisch? Also haben sie tatsächlich probiert, das, da was rauszuschlagen? Hör mal, also selbst wenn sie es nicht versucht haben, sie haben es nicht geschafft. Also die haben es eh nicht hingekriegt, egal ob sie es versucht haben oder nicht. So. Multidemi-Gender-Queer. There is an infinite diversity of genders in the world. Punkt. Also ich bin der Meinung, ja, dass oder irgendein, genau, Genderwissenschaftler hat gesagt, dass so nein. Das ist offensichtlich, ja. Es ist einfach so. Die Menschheit, unendliche Sexualitäten. Wir schreiben das jetzige Jahr. Genau. Ich meine, fast schon Equal Pay Day. Gender können sich überlappen oder sich gegenseitig negieren. Sie können positiv oder negativ sein. Sie können fest oder im Fluss sein. Und sie können in allen Kombinationen auftreten. Ja, what the fuck? Ja, Leute, Leute. Eierlegende Wollmilchsau. Leute, eigentlich haben wir uns... Warte mal. Ja? Meme-Magic can overlap and negate one another. They can be positive or negative memes, fixed or in flux, and they can coalesce, oh mein Gott, in any number of combinations. Also, du könntest damit auch einfach predigen gehen, wenn du Gender durch Gott oder durch Meme-Magic oder durch Pepe ersetzen tust. Also, die Idee... Ist da, praise Keck. Praise Keck. Die Idee der multiplen Gender ist für viele neu und für einige beängstigend. Ja, ich habe auch. Leute, das, der Grund, warum das gerade alles so rauskommt, ist, weil das schon irgendwie ja die Strafe für die eigene Ignoranz ist in unserer Gesellschaft, weil die Leute halt auf Tumblr, wenn sie von Tumblr wissen, dann schon wissen, was das ist, halt einfach so ein fucking Safe Space, seltsame Zone ist, ja, wo irgendwelcher Scheiß gemacht wird und unter anderem halt sowas. Und jetzt findet das auch Gehör. Jetzt öffnet sich das Overton-Fenster für all solchen Kopfkrebs halt weiter und weiter. Was eigentlich nicht wirklich, was eigentlich schon ganz gut ist, weil man dann dazu gebracht werden wird, aus der Ignoranz, die man halt davor sich leisten konnte, rausgehen zu müssen. So. Oh Mann. Being multigender doesn't necessarily mean that you will make any physical transition. Ja, genau. Nehmen wir einfach die Definition von Trans-Leuten, die ja transitionen und einfach in einem kurzen Zwischenpunkt zwischen einem in das andere Geschlecht sind und sagen, nö, die müssen das auch nicht machen. Du kannst machen, was du willst. Ich stelle mir das aber auch schwierig vor, so eine Operation, dass du dann multiple Gender hinterher hast. Das ist schon ganz schön aufwendig, oder? Ach, nein, du brauchst nur Bleiche. Multiple Gender-Störung. Du brauchst nur Bleiche, du brauchst nichts weiter. Ich meine, was würde Freud eigentlich sagen, wenn er das jetzt sehen würde? So? Viele Menschen erfahren mehr als ein Gender. Ja? Und der Fakt, dass sie das tun, muss wahrgenommen werden. Was ein Irrsinn. Erstmal viele Menschen, wie viele sind das denn? Oh also, mein Gott, Alter. Oh, ich gehe mal davon aus, dass Transgender irgendwie ein 0.5% ist, vielleicht. Und wie viel sind da Multigender? Digga, ein 0.5% ist sogar noch viel zu großzügig. Ist viel zu großzügig. In Amerika sind 0.3% der Bevölkerung von 330 Millionen Leuten trans. Okay? 0.3. Multigenderism is fundamentally anti-binary. Was soll das denn? Warum müsst ihr denn anti-binary sein, nur weil ihr im Kopf irgendwie mehrere Identitäten habt? Was soll denn der Scheiß? Andere Leute sind halt binary. Könnt ihr denen nicht auch ihr Ding lassen? Das ist jetzt ein Beitrag aus den USA. Ich liebe dich. Ich möchte beide sein. Ja, es ist aus den USA, ja. Ich glaube schon, von so the body is not an apology. Och, Leute, einfach die Beschreibung zu dem Foto, okay? Ja, das ist doch eine Satire-Seite über Feminismus, oder? Nee, nein, das ist eine richtige Seite zu Feminismus. Das ist die von... Nee, da glaube ich, die sind so abgedreht. Nein, das ist die von Jessica Valenti, wo Frau Witzorek meint, dass sie sich davon am meisten inspiriert hat. Das stimmt schon so, das stimmt schon so. Die Tatsache, dass man die Menschheit in zwei Geschlechter aufteilt, schließt jemanden aus. Wen denn? Die meinen, sie seien es nicht, ja, also komm. Ja gut, die einzigen, die man da halt wirklich ausschließen könnte, wären die Intersexuellen. Das ist nun mal ein biologisches Ding. Das ist nicht im Kopf von irgendjemand, sondern das ist biologisch manifest. Aber hör mal, nur weil ich sage, dass es zwei Gruppen gibt, heißt es nicht, dass es nicht auch noch eine dritte oder vierte, zehnte, siebzehnte Gruppe gibt, von der man aber nicht mehr irgendwie redet, wenn es darum geht, über zwei Gruppen zu reden, die die größten sind und die halt, die sagen, somit auch statistisch die Norm sind. Ja. Es ist halt einfach nur diese Abneigung gegenüber der Gesellschaft, die einen umgibt, gegenüber der Realität, die einen umgibt, und dann zu sagen, ja, aber scheiß doch auf die Norm und so. Und was ist denn schon eine Norm? Ich meine, das muss man auch Feministen irgendwie erklären können, ja, was eine Norm ist, dass es Statistik ist, ja, und wie das funktioniert. Weil die es einfach nicht checken. Dann heißt es so, Oppression, ja, Oppression. Ja, wer entscheidet denn, was die Norm ist und so und hier und da, ja? Die Statistik. Ja, aber, und dann gehen die sogar noch weiter, weißt du, das ist ja das Ding, was kritische Theorie ja eingeleitet hat. Es geht ja nicht darum, dass du eine Hypothese aufstellst, einen Gegenbeweis findest für deine These und es dann heißt, okay, nein, ich muss meine These anpassen an die Welt. Nö, dann heißt es, nö, ich drücke meine These einfach weiter durch. Und dann gehen die einen Schritt weiter und sagen, ja, dass Mathematik und Physik eigentlich die Sprache von Männern ist, ja. Und das ist so auch alles schon sexistisch. Ich glaube, das ist die dümmste Frage, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Can multigender identities include neutral, negative or partial genders? Alter, was? Das macht keinen Sinn. Ja. Doch, das wird auch erklärt. This extends to identities such as agender or neutral, which refer to having no gender, demigender, which refer to having partial gender, and antigender, which is the opposition of another gender, like anti-girl. Also ich muss sagen, Gender in den Fuß schießen. Und aber das ist jetzt auf dem Fuß rumkauen, während man sich in den Fuß schießt. Ohne Spaß. Das kommt doch alles so vor wie, ich weiß nicht, ein Pralinenladen mit 200 verschiedenen Sorten und du isst irgendwie alle und das, was du am Ende auskotzt, das kannst, ja, so eine Art. Ja. Das kannst du behalten. Das ist halt das Problem mit Überspezifikation, weil die nämlich trotzdem alle diese kleinen Dinge, alle diese kleinen Fitzelchen, alle diese Identitäten schon zu so einer größeren Hierarchie zusammenbauen könntest, bei der es Überbegriffe gibt und Unterbegriffe. Ja? Und du kannst nicht einfach sagen, dass es alles auf einer und derselben Ebene ist, weil es halt nicht ist. Ja. Das ist auch geil. Eine Person kann so viele Gender haben, wie sie sich vorstellen kann, außer denen, die kulturelle Appropriation beinhalten. Also du darfst alles sein, aber kein Transschwarzer oder Trans-Eskimo oder so. Das geht nicht. Ja, aber was ist mich andere Kulturen kannst du nicht annehmen, nur andere Geschlechter oder was? Ja, aber was ist denn jetzt, wenn ich mich identifiziere mit so Gandalf oder mit Bilbo Baggins? Ja, was ist damit? Das ist doch hier Fiction-Kin, oder wie das heißt. Alter, Kin, Alter. Das ist doch Kin. Dein Headcanon. Wer du in deinem Kopf alles bist. Wenn du dir das vorstellen kannst, ist es in Ordnung. Hast du doch gerade gelesen. Ja, nee, aber das heißt ja nicht, dass man es ist. Meine Fresse, Alter, was ist denn das? Doch, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Astronaut bin, dann möchte ich von euch bitte mit Herr Astronaut angesprochen werden. Aber das ist doch eine Krankheit, wenn man so drauf ist. Mann. Nein, in erster Linie ist es eine Jobbezeichnung. Moment mal, das kannst du nicht so... Bullshit-Artist. You're told to use, Alter. Ja, klar. Ich sehe da überhaupt keinen Hebel und keine Möglichkeit für einen Hebel, um Leute in ihrer Sprache zu policen. Überhaupt nicht. Doch, du hast es doch gerade von der Frau Wiezorek gehört. Das feministische Netzwerk möchte, dass Gender Mainstreaming und der ganze Kack bis in die private, in die Privatsphäre hinein durchgesetzt wird. Und mit, wenn nötig, auch wahrscheinlich mit Gewalt nehmen. Ja, dann soll sie es versuchen, Alter. Komm her, fight ja, me komm IRL. Ran. Ja. Komm ran, ja. So. Also einen Hebel sich jedes Mal, wenn ich auf Klo gehe. Ja, auf Klo. Also die Witz direkt zusätzlich im Schlafzimmer sitzen zu haben, das wäre mir zu viel. Ich bin schon mit einer Frau überfordert. Wenn schon von Anfang an in diesem Artikel geht es nicht. Bist du sicher, dass Frau Witz direkt eine Frau ist? Healing from Toxic Whiteness, an online training program from Everyday Feminism. Ja. Warte mal, halt, stopp mal. Ist das jetzt, das ist jetzt kein Scherz, oder? Nein, das ist kein Scherz. Nichts davon ist ein Scherz. Toxic. Es hört sich aber wie ein permanenter schlechter Witz an. Das ist das Problem bei der Sache. Rassismus. Ja, nur Kevin, hier ist halt die Sache, okay, ich empfehle dir wirklich, das jetzt mal ohne Scheiß, das ist schon Teil von der Realität, die uns umgibt. Das ist so ein Ding, was wir vielleicht nicht gerne wahrhaben wollen, es ist ja, falsch, es ist absurd, aber es ist Realität, okay? Vielleicht sollten wir uns da mal anmelden. Endzeit-Prophet. Sondern, dass es diese Leute gibt, die das vertreten und in Deutschland sind die auch dank den Grünen in der Politik auch nicht gerade also auch anwesend. Und also auch dank der SPD. Also auch dank der SPD, ja. Ja, also wir haben ja auch schon auf der EU-Ebene Papiere, wo man sagt, dass man sich langfristig das zu akzeptieren hat, dass Gender die Pressefreiheit einschränkt. Gibt es EU-Papiere dazu? Also, ja, das alles, also das ist zwar immer relativ lustig, sich über so einen Artikel einen Mund zu zerreißen, aber die Termiten haben schon ziemlich heftig in der Gesellschaft gespeist und also und das kann ich mir absolut vorstellen. Die Straßenbahn, also, die wir uns gerade angeschaut haben, die ist auch von der SPD ausgekocht worden. Das hatte ich auch kurz eingeblendet mit der Friedrich-Ewald-Stiftung und so, die da mit bei sind in diesem Netzwerk, auch wieder so ein Netzwerk. Also Kevin, ich empfehle dir und auch allen anderen, die das so sehen und denken, das wäre so ein böser Scherz. Also da kommt eigentlich schon das durch, dass man ja aus seiner Ignoranz zu diesen Dingen rausgezerrt wird oder sie zuallererst mal sieht und dann einfach in seinem Kopf nicht verstehen kann, dass Leute es wirklich ernst meinen. Aber man müsste ja dann sich selbst diese Stufe ist ja okay, man müsste sich dann von dieser Stufe aber höher entwickeln und dann es ernst nehmen und dann anschauen, welche Gegenargumente man dazu hat. Denn ohne die kommt man nicht weiter. Man kann nicht einfach sagen, nö, ihr lügt und geht weg. Denn das werden diese Leute ausnutzen. Die Leute, die hier damit schon geschult werden, mit dass hier Gender Identities gibt, unendlich viele, die bekommen im selben Atemzug bei diesen Seminaren auch gesagt, dass ihnen hier in der Gesellschaft jeder sagen wird, hier, ihr werdet Leuten begegnen, die euch dann dafür nicht ernst nehmen werden oder euch missgendern, ja. Die sind nun mal so und die sind halt so dämlich. Und wenn man dann sich so demnach dämlich verhält und die Leute dann zum Schweigen versucht, zu bringen, werden diese Leute darin halt Bestätigung finden und sich noch mehr radikalisieren, noch mehr in diesen Bereich reinstürzen. Naja, das aber wenn du various forms of body terrorism ausgesetzt wärst, würdest du dich auch wehren, oder? Ja, Mann, ach so, ich weiß, was die meinen. Die meinen so Badebomben. Sonst könnte man vielleicht mal so von diesen, ich nenne es mal Verniedlichungen, weggehen und das Thema vielleicht einfach mal so faktisch direkt und wo jetzt eigentlich der aktuelle Stand ist, weil mich würde eigentlich mal direkt interessieren. Ihr habt schon recht, ich glaube auch, dass sie das ernst meinen, dass es ein paar Verrückte gibt, die das nicht nur sagen, weil es halt bei ihren Anhängern gut ankommt, weil es sich gut verkauft, sondern weil die das halt auch wirklich so glauben, aber inwieweit und da habe ich persönlich so meine Zweifel, dass das wirklich schon, sag ich mal, kurz vor der Machtergreifung steht, um es mal etwas überspitzt zu formulieren. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Speziell in meinem Umfeld. Das steht ja schon lange nach der Machtergreifung. Also wir haben diverse Sachen, also zum Beispiel, wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon kurz darüber geredet, ob es eventuell problematisch wird, über Feminismus in der Öffentlichkeit zu reden, abfällig. Und da war ich auf jeden Fall schon persönlich Zeuge im Bundestag bei einer Veranstaltung von den Grünen, wo halt eben darüber geredet wurde, über den Backlash und diesen ganzen Kram. Also die Leute sind absolut davon überzeugt, dass also ja, nee, Antifeminismus mir geht's nicht, ein Teil vom... Mir geht es nicht um die Aktivisten dieser Idee. Mir geht es jetzt allgemein um die allgemeine Akzeptanz davon. Ja, und beispielsweise... Mal, die brauchst du dann nicht, weil das... Von diesen Initiativen zum Beispiel von der Frau Schwesig gefördert werden und Geld bekommen. Mit Millionenbeträgen. Das ist das Ding, ja. Du hast diese Akzeptanz nicht unter der Bevölkerung, aber deswegen das verspringen die ja direkt. Ja, also Frau Schwesig gehört auch in die Medien rein. Ja. Frau Schwesig, ich weiß was beim letzten, Entschuldigung, wenn ich noch unterbrechen muss, aber ja, nee, schon gut. Beim letzten Landesparteitag, wo ich auch halt war in Köthen, von der Landes-SPD, da war halt beispielsweise auch so eine Feministin, die halt geredet hat und direkt der nächste Redner hat die halt auf dem Podium zerpflückt und gesagt, sie soll mit ihrem Feminismus vielleicht da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und hat dafür bedeutend mehr Applaus geerntet als beispielsweise die, die da geredet hat. Okay. Ja, und was wird man später in den Medien lesen? Naja, davon gar nichts, aber das lag auch daran, weil es zu dem Parteitag noch ein ganz anderes bedeutendes Thema gab. Das hat aber mit was ganz anderem noch zu tun. Können wir gerne nachher nochmal drüber reden, würde ich auch sehr gerne. Ja. Aber das war eher so ein absolut untergeordnetes Thema. Es war aber, wenn man jetzt das im Kontext vom Feminismus betrachtet hat, ein sehr interessantes Beispiel. Also, du hast halt so Sachen wie diese einstimmige Annahme von der Änderung von Sexualstrafrecht und dieses Zeug. Das sind die Gesetzvorhaben, die es schon gibt. Und es geht auf jeden Fall auch in die Richtung, dass man halt eben das gleichsetzen möchte, dass quasi alles, was böse ist gegen Feminismus, sozusagen zu Gewalt gegen Frauen führt. Das ist ja auch in dieser Istanbul-Konvention so angedeutet. Und diese Dinge, und das wird ja auch in immer mehr Ländern, sogar die Schweiz will das ja jetzt schon annehmen, diese Istanbul-Konvention, obwohl die überhaupt gar nicht im, also die kommt vom Europarat, da sind die ja gar nicht drin. Aber die wollen das trotzdem irgendwie mit haben. Das war jetzt erst vor 2 Wochen, hatten wir ja, glaube ich, auch kurz darüber geredet. Und ja, also es ist halt immer viel so, die kommen um die Ecke und sagen so, ja, hier, Gewalt an Frauen und so, wir müssen was machen. Und dann haben sie ihre komischen Papiere, die keiner gelesen hat, wo dann irgendwie halt so Sachen drinstehen wie die ganzen Medien müssen alle sich nur noch mit dem Thema Gewalt gegen Frauen beschäftigen oder auf jeden Fall nur aus der feministischen Sicht mit diesem Thema beschäftigen. Und du hast ja diese ganzen Initiativen und dieses ganze Zeug und da hat ja keiner, und auch diese politische Bildung, wir haben da auch schon lang ausgiebig hier an verschiedenen Punkten drüber gesprochen, dass das halt so mit AstroTurfing von oben herab halt versucht wird, eine gewisse Sicht dazu aufzubauen von der Politik und halt auch ganz, ganz viel, also von der SPD und von den Grünen. Und ja, also vorbei am, was jetzt so der autonome Mensch auf der Straße irgendwie meint. Das ist dann im Endeffekt egal. Ne? Wenn das da im Bundestag einstimmig beschlossen wird, dann ja, und die ganzen Journalisten, die darüber geschrieben haben, in den meisten Fällen sowas wie von der Taz oder so, vom Missy-Magazin sind und da ihre Agenda pushen, dann läuft das halt in die Einheit. Ich meine, klar ist die Basis wahrscheinlich in der überwiegenden Anteil der Parteien nicht wirklich super zufrieden damit, aber halt, wie gesagt, Nein heißt Nein, wurde in Medien nicht ausführlich besprochen, was das Gesetz tatsächlich bedeutet. Und der Bundestag tut es halt mal durchdrücken. Das finde ich schon ziemlich, eigentlich schon fast verstört. Das ist noch geprahlt. Die haben teilweise richtig, richtig krass gelogen dazu und Sachen, also Lügen durch Auslassen größtenteils. Also wenn man sich da mal diese von Frau TV und so, was zu dem Thema gekommen ist, das war echt widerwärtig. Und auf der EU-Ebene haben wir halt so Versuche wie Leugnen am Holocaust gleichzusetzen mit Ablehnung von Feminismus. Also ja. Das ist bitte halt was? Schon, ja, also da gibt es EU-Papiere dazu. Wir haben da vor einer Weile schon mal einen Stream gemacht. Kein Wort ist illegal, wir tun die Quellen auch nochmal besser aufarbeiten. Aber das ist dann irgendwie winken an mir vorbeigegangen. Ja. Und das macht halt, finde ich, also das ist dann schon heftig. Also wenn du dann hörst, okay, Feminismus darfst du nicht mehr kritisieren und das ist dann dasselbe wie Volksverhetzung. Und auf der anderen Seite hast du dann Demi-Gender-Super-Queer-Sachen und du denkst so, werde ich jetzt gezwungen, also wirklich Geschwubbel zu akzeptieren? Also auch per gesetzliche Grundlage? Weil ich meine, also Holocaust-Leugnung ist die eine Sache, ist ziemlich eins der besten belegten historischen Ereignisse, aber Gender, Demi, Queer Identity ist jetzt nicht so arg belegt. Ja, und hier die, wie heißt du nochmal die hier, Julia Schramm, die hatte sich ja mal bei so einer Veranstaltung von den Grünen hingestellt und gesagt, es wäre ja schlimm, dass die Polizei Antifeministen nicht ausreichend verfolgt. Das war so ein Originalzitat von ihr, wobei sie nicht Antifeministen, sondern Maskulisten irgendwie gesagt hat. Aber ich denke mal, dass sie das damit gemeint hat. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, euch mal einer von diesen Leuten mal einzuladen? Ja klar, aber kriegt das mal hin. Ich meine das jetzt wirklich ernst, dass halt einfach mal, ja, weil klar. die ihren eigenen Argumenten mal aussetzen und die mal abklopfen. Wie, also ich hab, als die Huma Hutfar, das ist eine kanadisch-iranische Gender-Forscherin, die wurde im Iran festgehalten und halt gefoltert. Und als ich von ihrem Fall Wind bekommen habe, habe ich die komplette deutsche feministische Clique angeschrieben auf Twitter. Überall, wo DMs offen waren oder halt Direkt-Tweets, überall alle angeschrieben. Meinte, hey, guck mal, was ist damit? Da bekommt man halt auch nichts zurück. Wir sind halt sozusagen ja. Was kleine deren Ansichten sind ja auch einsehbar. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt ruhig wären oder keine Plattform hätten, wo sie das, ich meine, damit beschäftigen wir uns ja hier von früh bis spät mit dem, was die irgendwie so von sich geben. Ja klar, aber ich meine, ihr habt euch ja auch einen von der identitären Bewegung eingeladen, also sollte es ja eigentlich auch kein Problem sein, sich irgendeinen von der feministischen Bewegung mal einzuladen. Also ja, einladen, aber... Ja, eben, also die Sache ist halt ganz einfach, die Identitär, die sind ja auch geil drauf, dass sie halt öffentlich sprechen können, also das ja, hat... Das ist wohl wahr. So, weißt du? Ja. Und, aber natürlich, wenn jemanden kennt, der gerne seine feministische Position mit uns besprechen möchte, der darf ruhig Werbung dafür machen. Auf jeden Fall. Das wäre hier ein Norm, das würde ich vollkommen unterstützen. Und wir wären auch nicht jetzt aggressiv oder so, sondern wir würden einfach sachlich diskutieren. Ja, ja gut, das entscheiden ja dann im Zweifelsfall sowieso wieder die anderen, ob das jetzt aggressiv oder unfair. Nee. Ah, du hast es zugemacht. Da war noch so eine tolle Liste drin in dem Artikel. Okay. Ja, suche ich die nochmal raus. Von den Identitären, ich sag mal, herzlich gesagt, ziemlich auseinandergenommen. Und da kam das jetzt auch nicht irgendwie übertrieben rüber. Es war halt relativ sachlich, relativ zivilisiert und zwar halt der... angenehm zu verfolgen, sag ich mal. Ja, danke. Ja, an uns soll es nicht scheitern, ne? Also ich, aber es ist auf jeden Fall nicht so, also bei den Identitären ist es halt schwer, irgendwie was zu erfahren, was nicht einen Filter irgendwie hat. Ne? Also gut, die haben auch mittlerweile ein paar YouTube-Kanäle und so, aber wenn du wissen willst, was die Feministen so von sich geben, dann ja, kannst du eigentlich überall halt lesen. Also das ist so ein bisschen der Unterschied und so auch halt eben, dass die ein bisschen wichtiger das finden, dass sie irgendwo sich mal äußern dürfen. Und bei den Feministen wird es dann wahrscheinlich eher heißen, so diese Sexisten oder keine Ahnung was. So. Also mich würde es sehr überraschen, wenn sich da jemand meldet, aber ich sag mal, am Ende überleben doch nur die Argumente, die sich irgendwie im Austausch mit anderen Argumenten als die besseren bewährt haben. Zumindest. Ist es leider nicht. Das haben wir ja auch bei Gamergate zum Beispiel gesehen, dass Frau Sarkisian mit ihrem Bullshit überall Medienpräsenz bekommen hat, während ihre Kritiker immer gleich abgeledert worden sind. Hassgruppe, geht mal nach Hause. Also ich sehe da keine solche Gerechtigkeit. Ich sag mal, mit Gamergate... Ja, die existieren trotzdem. Die Debatte findet dann halt nicht statt. Ne? Die wollen halt die Debatte gar nicht führen. Und guck mal, wie SPJ, also wie heißt es? Society of Professional Journalists, hat ja Leute eingeladen zu einem Podium zu dem Thema. Und es hat einfach, die haben einfach alle gesagt, nee, wir kommen nicht. Weil wir reden nicht mit diesen Leuten, weil die sind böse und Nazis und was weiß ich alles. Also hier, die Liste habe ich gemeint. Das wollte ich einfach nochmal. Was es alles gibt, ja. Also Mirror Gender zum Beispiel, der Gender, ein Gender, das sich verändert, um die Leute um dich herum zu reflektieren. Ja. Oder Chaos Gender, ein Gender, das absolut unvorhersagbar ist. Oder hier Cyclo Gender, je nachdem, wo deine Hormone sind, ändert sich das. Ja. Also. Die Sache ist, und das habe ich auch so ein relativ großes Problem mit dieser Political Correctness. Beispielsweise Holocaust, beziehungsweise das, was eigentlich dann da steht, diese Auschwitz-Lüge, also beziehungsweise das ganze Thema, was damit zu tun hat. Ich kann es verstehen, warum man damals, als das Gesetz erlassen wurde, halt ein Verbot eingeführt hat, damit das nicht mehr geäußert werden darf. Nur das Problem ist leider einfach, dass durch dieses Verbot eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema schlicht vermieden wird. Ja. Kleines Beispiel, es gab doch, oder beziehungsweise das wird doch jetzt auch verfilmt, es gab doch vor etwa 20 Jahren mal in England jemanden, der mehrere tausend Dollar Belohnung darauf ausgesetzt hat, dass ihm irgendjemand einen physischen Beweis für den Holocaust gebracht hat. Und dann haben erstmal alle Historiker ganz doll mit den Schultern gezuckt, weil sie jetzt schlagartig nichts vorzulegen hatten. Ich meine, wir brauchen nicht drüber diskutieren, dass das stattgefunden hat, aber Fakt ist trotzdem, denke ich, sollte man über sowas reden dürfen und nicht einfach nur, weil es, was weiß ich, als unangemessen gilt. Allgemein ja, jede Diskussion darüber unterdrücken. Das finde ich halt ziemlich großes Problem. Ist übrigens exakt dasselbe bei diesem Feminismus. Bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist ja vor allem auch das Problem, dass halt eben, man kann nicht einfach sagen, hier, guck mal, das sind die Beweise und alles, sondern dann wird dann immer eine Debatte darüber geführt, darf man sowas überhaupt verlangen, einen Beweis dafür, dass der Holocaust stattgefunden hat. Ja. Inzwischen gibt es ja beispielsweise den Beweis, dass man vor, ich glaube, 3 Jahren war das, ein Verfahren gegen den Buchhalter von Auschwitz geführt hat. Es gab diese Archive, wo halt genau aufgelistet war, wie viele Leute in Auschwitz umgebracht wurden, wie viele Wertgegenstände von denen erbeutet wurden. Nur das Problem war halt, dass derjenige, der für diese Buchhaltung verantwortlich war, nicht belangt wurde oder belangt werden konnte, weshalb auch immer. Und das wurde jetzt halt aufgearbeitet und er hat sich dazu bekannt. Und wie ist denn die gleich nochmal? Da gibt es noch so eine ganz prominente ehemalige vom BDM, so eine ganz alte Frau, die sich halt. Ja, genau. Ich erinnere mich, und die wurde ja auch dann vor kurzem verurteilt, ne? Ja, weil sie in einem Beitrag, wo sie halt bei diesem Prozess anwesend war, sich dann halt nachher hingestellt hat und bla, größte Lüge der Weltgeschichte, während exakt dieser Typ, dieser Buchhalter, wo er auf diese Person angesprochen wurde, die er auch kannte, zumindest von dem, was sie halt so von sich gibt, gesagt hat, solche Leute, die sind einfach in der Zeit zurückgeblieben. Ja. Ah, genau, Ursula Haverbeck, kann das gewesen sein? Genau, die Ursula Haverbeck, genau. Mir ist jetzt halt nur der Name nicht eingefallen, aber muss jetzt auch googeln. Am Beispiel dieser vermeintlichen Auschwitz-Lüge, dass man beispielsweise daran eine sachliche und auch argumentative Debatte führt und auch solche Leute, die halt, wie gesagt, sowas leugnen wollen, in die Debatte mit reinzieht, damit die ihre Argumente abklopfen können, ob das halt wirklich so standhält. Und am Ende, denke ich mal, wird sich herausstellen, dass die halt falsch liegen. Nur man muss halt wagen. Das ist ja immer das Ding. Ich würde mich ja sogar freuen, wenn wir in Deutschland jetzt zum Beispiel YouTuber hätten, die da rumleugnen können. Dann würde ich mich freuen, einfach die Argumente zu entkräften. Aber durch dieses Verbot ist halt sozusagen so ein, führt man da eine Debatte, ob das Verbot richtig oder falsch ist, aber sozusagen die Argumentation, wenn dann so ein Leugner daherkommt, ihn einfach argumentativ auseinanderzunehmen, dann macht man sich dann sozusagen schon, es erschwert sozusagen eine bessere Aufklärung in meinen Augen. Also, ja. Hier beispielsweise der Historiker Ian Kershaw, den sieht man auch dann und wann mal wieder in irgendwelchen ZDF-Dokus, der halt auch diesen, ich glaube, Sonderartikel 135 vom Grundgesetz kritisiert hat. Der ist auch von seiner Universität abgemahnt worden, deswegen, weil er das einfach nur kritisiert hat, weil es einer sachlichen Auseinandersetzung im Weg steht. Und man muss doch nur mal in die Türkei schauen, wo beispielsweise die Debatte um den armenischen Völkermord so große Wellen schlägt oder beziehungsweise wo das immer noch ein Sakrileg ist, das auch nur zu äußern, wo das im Endeffekt hinführt. Also ich denke, sinnvoller wäre es auf jeden Fall, die Diskussion darüber freizugeben, weil, das haben wir auch schon öfter gesagt, die Leute sich im öffentlichen Raum mit solchen Meinungen halt einfach disqualifizieren und die kriegen ja auch Gegenwind und am Ende zeigen die Leute genauso mit dem Finger auf diese Leute wie auf die Reichsbürger, die glauben, wir würden in der GmbH leben oder Leute, die glauben, die Erde wäre flach. Und oder die Feministin oder beispielsweise, ja genau, ja. Das finde ich sinnvoller, als was zu verbieten. Richtig. Aber kommen wir mal wieder zu unseren Artikeln zurück, so werden wir nämlich nie fertig. Also das hier ist über Borderlands und wie eine junge Dame beim Borderlands-Spielen gelernt hat, dass sie asexuell ist. Ja. Da fragt man sich halt jetzt, Henne, Ei, Ei, Henne, was war zuerst da? Ist also Borderlands praktisch, sollte das in Russland verboten werden, weil es asexuellen Propaganda ist? Ja, es geht um diese Frau hier, Maya, die gut aussieht, aber mit ihrem guten Aussehen nichts anfangen kann. Und das hat halt dieser Dame, die den Artikel geschrieben hat, die Augen geöffnet, dass sie selber halt asexuell ist. Und auch der Autor von Borderlands, Anthony Birch, der ja auch vielen bekannt ist aus Hauptsache, du bist nicht Anthony Birch, der hat das halt auch gepusht in seinen Q&As zu dem Thema. Ja, also, hat man das Borderlands nicht im Videospiel und so im Videospiel nicht dieses böse Zeugs von Gamergate? Ja, ja. Borderlands ist ja eins von denen, also das ist ja auch so ein SJW-Hotspot eigentlich. Also wie gesagt, Anthony Birch war der Hauptschreiber dafür, für den zweiten Teil, und der macht ja keinen Hehl draus, dass er genau deswegen auch in die Industrie reingegangen ist, um solche Botschaften zu verbreiten. Ja, aber Borderlands, da ist überhaupt nicht der Fokus drauf, was Sexualität angeht. Also, du hast einfach nur einen Avatar und du entscheidest, welchen du haben willst nach der Spezialfähigkeit, den dieser Avatar halt hat. Jeder kann jede Waffe nutzen, die haben nur verschiedene Skills, ja. Also halt, ja. Aber wenn man vom Spieler ausgeht, ja, aber ich meine, kennst du Moxie? Wie bitte nochmal? Ich sagte, wenn man nur vom Spielerlebnis als Spieler ausgeht, aber ich meine, kennst du Moxie? Den, ja, klar. Borderlands-Charakter? Ja, klar, klar. Also von daher. Ich finde es halt nur völlig lächerlich, also seine sexuelle Identität aus dem Videospiel zu beziehen oder aus dem Film oder aus einem Buch. Das ist einfach Quatsch. Vor allem ist Maya überhaupt nicht asexuell. Was soll der Scheiß? Und das selbst wenn sie es wäre. Das ist interessant, was du gerade gesagt hast mit dem. Ich kann mich nicht erinnern. Schatzplaneten und du bist quasi so ein Space Indiana Jones. Das ist die Story. Nee, also, und zwar, was du gerade gesagt hast, war recht interessant. Du hast gesagt, man kann aus einem Buch keine Sexualität ableiten. Ja, und ich meine, Sexualität ist ja jetzt politisch. Und eine politische Einstellung kannst du durchaus entdecken. Ja, Sexualität halten aber auch nur Leute für politisch, die einen an der Murmel haben, meiner Meinung nach. Aber das glauben die doch dann wirklich, verstehst du das? Leute, das geht ja hier nicht darum, was du glaubst. Das ist das Phänomen von in den Himmel schauen, Wolken beobachten und dann dort einen Teddybär in der Luft sehen, ja? So, da ist nichts, aber du denkst, da sei was, ja? Das ist halt dieses Phänomen, dafür gibt es auch irgend so einen komplizierteren Begriff, halt, das ist egal. Wo sind die Frauen? Die IT-Branche hat ein Gender-Problem. Das Lustige mit dem Artikel ist das heißt es selber, ich weiß nicht, viele Kommentare gelöscht hat unterhalb des Artikels. Und in den USA, also es bezieht sich auf die USA, hast du ja schon ein 2:1 Hiring Bias für Frauen. Also das Wort wörtlich, du hast einen Pussy-Pass, wenn du dich bewirbst in der IT-Branche. Du kriegst auch, wenn du zum Beispiel Mutter wirst, da kannst du die Milch abpumpen, die wird dann von einem Mitarbeiter halt zu deinem Baby gebracht, wenn du weiterschaffen möchtest. Und irgendwie hat halt die Branche trotzdem zu wenig Frauen aus Gründen, die man sich nicht erklären kann. Weil es die Frauen einfach nicht so sehr interessiert. Ich mache eine IT-Ausbildung, wir sind 25 Leute in der Gruppe, davon sind 4 oder 5 Frauen. Es ist nun mal einfach. Ich meine, wenn du solche Stunts, solche Quoten und all dieser scheiß ideologische Bullshit ist für Frauen, die da schon längst in dieser Branche drin sind, irgendwie schwieriger, weil die dann damit immer konfrontiert werden, wenn sie auf Q&As gehen, so von Leuten gefragt werden, ja, wie fühlt sich das an, eine Frau in der IT-Branche zu sein? Also, was soll das? So, Facebook und Apple bezahlen das Einfrieren von Eizellen und das wird hier als tolle Sache gefeiert, aber im Endeffekt bedeutet es nur, wir machen das für dich, damit wir dich noch eine Zeit lang besser ausbeuten können. Das muss da auch mal völlig klar sein. Transport abgepumpter Muttermilch zum Baby, das ist alles nur, damit die Firma weiter von dir profitieren kann. Das ist nicht dazu da, um Frauen per se zu helfen, naja, sondern gut, nur den Firmen zu helfen. Also, das ist ja lächerlich. Ich meine, wenn du auf einer Party bist und sagst, hey, guck mal, ich spreche 3 verschiedene Sprachen, dann kommt als Mädel zu dir her und sagt, ja, oh, cool, kannst du verschiedene Sprachen sprechen. Was sprichst du denn so? Und du sagst, ja, HTML, PHP, Java. HTML vor allem, danke. Weißt du, HTML, ja, weißt du, also damit tust du jetzt nicht unbedingt landen. Also ich, ach, jeder Programmierer würde dich jetzt hauen, aber okay. Ja. HTML ist auch eine Sprache. Aber HTML, das ist doch die Programmiersprache, mit der Zoe Quinn ihr Spiel gemacht hat, oder nicht? Ja. Ja, ist aber trotzdem eine Sprache. Ja, aber ja, Hypertext Markup Language. Nein, das ist Hate Text Markup Language. Kurz mal wegen diesem, ich weiß nicht, war das Generative Freezing oder irgend so, wie das hieß, halt, dass die halt Eizellen einfrieren. Ist das jetzt eine Reaktion auf dieses ganze Gender-Gedöns oder ist das einfach nur eine Weiterführung von dem kapitalistischen Effizienzdenken, dass man halt die Leute einfach sozusagen länger beschäftigungsfähig halten möchte und einfach dieses... Warum nicht beides? Ne? Dass man halt dieses Frauen bekommen Kinder hinauszögern möchte. Ja. Eben, sag ich ja, das ist nur für die Firma, das ist nicht für die Frauen im Endeffekt. Nee, weil, jetzt die Frage, ob sich das jetzt bei Google und Co. Von diesem Gender-Gedanken ableitet oder einfach von diesem kapitalistischen Effizienzdenken ableitet. Deswegen sage ich ja, warum nicht beides? Also es macht doch vollkommen Sinn, dass die das nach außen hin so propagieren, als sei das sowas voll Hippes und sowas voll Cooles und so, ja, Gender und so, ne? Ja, aber die Krux ist, wenn es sich vom wirtschaftlichen Standpunkt her ableitet, entkräftet das komplett die feministische Wertung dahinter. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber der Firma ist es doch auch, der Firma bringt es doch auch mehr positive Publicity, wenn sie behaupten, es sei des Genders wegen. Ja, eben. Und im Hintergrund kann ja immer noch der Buchhalter sagen, das bringt uns 13% mehr. Wenn wir du vergleichst gerade die Absicht hinter einer Handlung mit der realen Auswirkung davon im Endeffekt. Also so die zwei existieren nebeneinander. Das ist nicht so zwangsläufig ein Widerspruch. Ich meine schon, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ja. Das ist auch ein bisschen so seltsam. Das reibt sich. Aber zu sagen, dass du etwas für die Gleichheit tust und für den progressiven Fortschritt in der Gesellschaft, dann aber halt im Endeffekt, wie das dabei rauskommt, halt das Endergebnis ist dann halt, ja, wie du schon gesagt hast, man zögert nur dieses Schwangersein hinaus und mischt sich damit rein und das ist alles für die Firma ganz super. Das ist beides der Fall. Hier die deutsch-dänische Grenze soll neu verhandelt werden. Also ich finde es gut, wenn Schlesig zu Dänemark kommt, dann haben wir die los. Ja, aber dann ist da hat einer von der populistischen Partei aus Dänemark hat das in den Raum geworfen, ob man nicht dann die Grenze neu verhandeln soll und hat dann so einen großen Backlash bekommen, hat das Reden dann aber auch zurückgezogen wieder. Also seine Forderung nach neuen Grenzen. Also neuer Lebensraum im Süden, die Dänen brauchen halt auch so sowas. Da gab es doch in Ungarn auch mal so eine Bemühung von dieser Neonazi-Partei Jobbik, halt die alten großungarischen Grenzen wiederherzustellen. Also das ist nur beim besten Willen nichts Neues. Ja, das gibt es fast jedem Jobbik Land. Deutschland hat es sowas auch mal gegeben. Jobbik hatte, einer von der Partei von Jobbik war wortwörtlich ein russischer Spion. Also da gibt es einen Skandal, dass halt einer von deren Abgeordneten in einem EU-Parlament halt wortwörtlich auf der Gehaltsliste vom Kreml stand. Also ich habe damit nichts zu tun. Ja, ja. Komm, wenn wir das fast aufmachen, dann kommen wir am Ende zu dem Schluss, dass halt alle populistischen Parteien, die kriegen doch alle Geld vom Kreml teilweise. Le Pen ist es inzwischen erwiesen, zwischen der AfD und dem und kremlnahen Organisationen gab es auch bereits Vermutungen, dass es da Zusammenarbeit gäbe zwischen der Syriza in Griechenland, gab es Kontakte sogar Dugin. Ja, da hatten wir die Woche einen Stream dazu. Ja, genau. Kriegen denn nicht die anderen von Leuten wie Soros Geld, Bill Gates etc. pp.? Ist das nicht dasselbe im Grün? Oder von der Schwesig mit der Demokratie-Lebensstiftung, wo sie 100 Millionen Euro rausbuttert, um feministische Sülze rauszupumpen in die Gesellschaft. Die einzigen nationalistischen Parteien in Europa, wo das für die Russen, zumindest aus Sicht der Russen, die ja scheinbar ein Problem mit der EU haben, ziemlich nach hinten losgeht, ist im Baltikum, in Polen und in Schottland. Weil das nationalistische Parteien sind, die erstens sehr erfolgreich sind und zweitens sehr pro-europäisch sind. auch wenn die nicht unbedingt so ein Verständnis von Rechtsstaat haben, wie beispielsweise die Peace in Polen, aber die würden nie auf die Idee kommen, die EU in Frage zu stellen. Das muss man auch mal festhalten. Und die Balten auch nicht, weil die halt sich noch sehr, sehr gut dran erinnern können, was vor 25 Jahren die Russen in diesen Ländern mal angerichtet haben. Und das ist nicht ganz so aus der Welt zu schaffen. Wenn du halt noch Familienmitglieder hast, die mal von einem russischen Panzer zermalmt worden ist, dann hat das immer so einen bitteren Beigeschmack. Aber davon können die Deutschen auch ein Lied singen, also dass sich unsere Nachbarn erinnern. Wenn unsere Panzer irgendwo sind. Panzer der Roten Armee haben auch in Ostdeutschland Leute überfahren. Also von daher, das Argument zählt nicht so wirklich, finde ich. Ja, klar. Hier mit dem Artikel, Millionäre sind am Auswandern aus Frankreich natürlich relativ stark und aus Deutschland bringen viele Leute auch schon ihr Geld ins Trockene und haben halt keine Lust mehr so auf Frankreich. Frankreich hat viele Probleme sozusagen, also einfach nur viele Probleme. Und in Deutschland haben wir ja auch die ein oder anderen Problemchen. Und das, ich finde es einfach interessant, wenn man sieht, wie vermögende Menschen dann sich umorientieren und in andere Länder auswandern. Also, Kapitalflucht. Ich sag mal, seit jetzt Martin Schulz angefangen hat, nach Kräften an der Agenda 2010 zu sägen und auch wenn es bisher nur als Kritik an manchen Punkten, ich sag mal, er wird jetzt nicht fordern können, die Agenda 2010 komplett zurückzunehmen. Das wird er nicht machen können. Wenn er nicht sämtliche SPD-Wähler, die vorher zu der Partei standen, da waren, vergraulen möchte. Aber man sieht ja schon, dass gegenwärtig diese ganze neoliberale Politik in Teilen zumindest rückgängig gemacht werden soll. Ja, wobei halt mit der SPD, also sie haben ja damals einen Koalitionsvertrag mit den Grünen, haben sie ja auch Gender Mainstreaming aufgenommen. Und da haben wir angefangen, Gendergramm übelst zu pushen und gleichzeitig Sozialleistungen zu kürzen. Es kommt mir dann auch immer ein bisschen so vor, so Gendergramm ist, damit die Leute was zu debattieren haben und damit sich jeder irgendwie homophob oder sexist benennen lassen kann, während dann tatsächlich die sozialen Themen von der linken Politik halt vernachlässigt werden. Also sozusagen halt Sozialleistungen zu haben. Also jetzt ohne die Agenda 2010 verteidigen zu wollen, aber der Fairness halber muss man sagen, dass damals, als die Agenda verabschiedet wurde, muss man auch sehen, Deutschland hatte damals 6 Millionen Arbeitslose. Ich weiß, das ist nicht wirklich eine Entschuldigung für Leute, die seitdem vielleicht in eines dieser Arbeitsverhältnisse reingekommen sind. Zeitarbeit, Kurzarbeit, was auch immer. Und wo sich seit 10 Jahren deren Situation nicht wirklich verbessert hat. Das ist nicht wirklich eine Ausrede für die, ist mir schon völlig klar. Nur der Fairness halber muss man sagen, wir waren damals schon fast in der Situation, in der heute Frankreich ist. Ja, das stimmt auch. Unter anderem dadurch, weil der Sozialstaat weitestgehend zu einem überbordenden Wohlfahrtsstaat ausgeufert ist. Da musste etwas gemacht werden. Wir hatten ja damals mit der Euro-Einführung eine leichte Wirtschaftskrise bekommen, wo es ja immer heißt, von allen Deutschland profitiert so wahnsinnig vom Euro. Naja, also wir haben uns im Sozialstaat kahl geschlagen, weil wir Probleme durch die Euro-Einführung bekommen haben. Hätte sich dann irgendwie das andere europäische Umland vielleicht um eine ähnliche Politik bemüht, dann würde das denen auch ein Stück weit anders gehen. Also, weil die Angleichung vom Wirtschaftsraum halt schwerer ist. Aber das ist halt immer. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es die gleichen Leute waren, die den Spitzensteuersatz gesenkt haben und die den Niedriglohnsektor geschaffen haben und somit halt den Vermögenden in Deutschland die ganzen Trümpfe gegeben haben und den Leuten, die sich eh nicht wehren können, die Karten aus der Hand genommen haben. Also. Ich sag mal so, das war derselbe Reflex, derselbe Ansatz, den auch beispielsweise Ronald Reagan in Amerika verfolgt hat, halt einfach zu sagen, wir entlasten und bevorteilen die Superreichen derart, dass die so reich werden, dass alle anderen in der Gesellschaft auch was davon haben. Ja, aber das ist doch ein Märchen. Das ist doch das älteste Märchen der Geschichte. Also dieses Trickle-Down-Ding hat noch nie funktioniert, wird nie funktionieren und ist eine reine Luftnummer, um von den Ungerechtigkeiten abzulenken. Ich weiß, aber rate mal, wie das oder wie groß die Verwerfungen allein innerhalb der SPD sind oder allgemein innerhalb der Linken. Dass die Grüne derzeit so viele Mitglieder und so viel Prozente bekommt, liegt doch nur unter anderem dadurch, dass diese Maßnahmen von der SPD damals ergriffen wurden. Ja, die SPD hat halt schon den Fehler gemacht, ihr Stammklientel zu verraten. Das ist leider so. Wenn es danach geht, hat eigentlich im Prinzip jede Volkspartei in Deutschland oder jede große Partei in Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik regelmäßig ihre eigene Klientel verraten, wenn es das angeht. Sei es jetzt mit der Flüchtlingspolitik durch Merkel, die Konservativen verraten hat, mit der Agenda 2010, wo Schröder die Sozialdemokratie verraten hat. Oder früher beispielsweise die Große Koalition, der NATO-Doppelbeschluss. Du kannst das zurückgehen bis 1949. Aber die Sache ist, ich habe Wobei, persönlich herzlich ich würde das sogar noch einhaken. Du kannst das sogar bis 33 zurückgehen. Hitler meinte, deutsches Leben steht über allem. Und am Ende seiner Politik stand, noch nie sind so viele Deutschen gestorben wie unter seiner Politik. Großartiger Mann. Weißt du, beste Idee. Sagst, du gibst auf die Deutschen Acht und tust nur Krieg anzetteln. Okay, Inklusion at its best, meinetwegen können wir dann auch die Nationalkonservativen mit einschließen, dann haben die sogar auch noch ihr Fett weg. Habe ich persönlich jetzt nicht wirklich ein Problem mit. Aber ja, im Prinzip ist es doch so. Also trotzdem, aber finde ich, kann man jetzt nicht sagen, dass die Parteien ihr Label, also beziehungsweise ihr Hauptlabel, was weiß ich, bei der CDU Heimat und Volk oder bei der SPD Soziale Gerechtigkeit, so sehr das meinetwegen in den letzten Jahren auch vernachlässigt wurde. Aber das ist halt nun mal der Markenkern. Wenn du jetzt sagen würdest, die SPD wäre für konservative Werte, würde jeder auslachen. Ja, das Oder dass kommt drauf die. an, wenn du so Leute wie hier Müntefering und so nimmst, die waren, aber das ist ja auch sowas, was ich schon öfter gesagt habe, es wäre am besten, wenn der rechte Flügel der SPD zur CDU geht und der linke Flügel der CDU zur SPD, dann hätten wir wenigstens wieder ein bisschen irgendwie Orientierung in der Scheiße drin. Aber Also, solange es so Leute wie Müntefering bei der. ich würde da auch nicht lachen, weil also so Sachen alleine wie, und das ist auch so ein Ding, wo es einen großen Unterschied zwischen Basis und dem gibt, was im Endeffekt passiert, das ist mir auch schon aufgefallen. Also diese ganze Religionsnummer, das ist ja bei der SPD auch so gewesen, dass sie das schon seit Jahren sich irgendwie da hingeschrieben haben, von wegen, ja, hier, wir finden das alles großartig mit der Verwicklung von den großen Kirchen mit dem deutschen Staat und wir wollen da überhaupt nichts dran drehen und das ist so wunderbar, die Zusammenarbeit und dieser ganze Scheiß und die hier Nahles mit ihrem Spruch von wegen, sie wäre wegen Jesus in die SPD eingetreten und so ein Zeug. Also, da wird mir auch ganz anders, wenn ich sowas höre. Und ich auf der anderen Seite weiß ich aber, weil kenne ich ja alle möglichen, die haben sich jetzt auch irgendwie gegründet, da die Humanisten in der SPD, die damit weniger anfangen können. Aber das sind halt nicht die, die da das Sagen haben. Und das ist dann im Endeffekt das Problem, was ich habe, wenn ich die wählen soll. Warum sehen wir eigentlich die Soll ich ganze dir nicht Zeit mal diesen widersprechen? hässlichen Mann? Wer ist denn das überhaupt? Das ist Alex Jones. Ist das nicht der von Breitbart? Nein, Nicht der ganz. Infowars. Nicht ganz Infowars. Infowars, ja, Ach genau. ja, stimmt, ja, stimmt, ja. Das ist doch das Russia Today von Amerika. Sozusagen, ja. Ich glaube noch ein bisschen schlimmer. Oh, was? Der Mann, der Trump die Lügen ins Ohr setzt, ist Das Daniel. ist Glaubt der echt? nicht Janop Glaubt ist der das nicht wirklich? eigentlich Janopoulos? Ein Hausbesuch ist das Nee, ein wirklich. glaubt der Artikelschreiber wirklich, dass Alex Jones diesen Einfluss besäße? Fantastisch. Naja, der Fairness Wäre ich da halber, hingefahren? da muss ich jetzt eigentlich auch dazu sagen, das könnte auch durchaus aus dem Reich der Verschwörungstheorien stammen. Habt ihr zufällig mal was ver Ich habe doch noch nicht mal was gesagt. Könnt ihr euch zufällig vorstellen, dass es einen Grund hat? Es hieß ja immer, dass Trump sich nie die Berichte von der CIA durchliest, dass er seine Tweets diktieren lässt, dass er die Sachen, Ja, die er unterschreibt, nie wirklich durchliest. Könntet ihr euch vorstellen, dass es zufällig daran liegt, dass Trump allgemein ein Problem mit Lesen hat? da habe ich auch schon dieses Ding, das hast du mir, glaube ich, geschickt, ne? Dieses Trump ist ein Analphabet. Aber ich Genau. kann mir schlechterdings vorstellen, dass jemand mit Analphabetismus praktisch sich in so eine Position bringen kann. Dass also es gibt viele Leute, die eine Leseschwäche haben, die das ist doch genau derselbe Quark, das ist doch genau derselbe Quark, wie Hillary Clinton hat, wie heißt es, Pneumonia, was war nochmal die deutsche Beschreibung dieser Krankheit? Lungenentzündung ist Pneumonia. Ja, genau, und sie wäre unheilbar krank und wird bald sterben und keine Ahnung. Ja, das ist doch dasselbe Niveau. Ich glaube mal nicht, weil also prinzipiell ist es schon so, zum Beispiel Richard Branson, der ist auch Legastheniker und so gibt es ganz viele davon. Das war ja auch in diesem einen Buch, was ich da damals bei unserem Buchclub vorgestellt hatte, so eines der zentralen Sachen, dass der Forscher da geguckt hat, wie das kommt, dass so Leute mit so einem großen Nachteil, wie halt eben das nicht richtig lesen können, dann so einen großen Anteil an irgendwelchen CEO-Positionen und sowas haben. Also eigentlich überproportional zum Anteil in der Bevölkerung. Und also das ist schon so, dass das nicht unbedingt ein Hindernis sein muss. Aber ich habe auch Donald Trump, glaube ich, schon mal lesen sehen, irgendwelche Sachen vom Teleprompter und so, wo er vorher gemeint hat, dass man das nicht machen sollte. Und so und so. Ja, natürlich. Wenn ihr dir beispielsweise das Video, was ich da gepostet hat, angesehen habt, da ging es ja auch beispielsweise darum, dass er mal von seiner Anwältin in so einem Interview gefragt wurde, ob er mal eine Stelle von einem, wie heißt das in Amerika nochmal, von so einem Edikt. Wer ist jetzt da explodiert? Von irgendwo einer Direktive, die er halt unterschreiben sollte von zum Thema, glaube ich, Gesundheitspolitik war das, mal vorlesen sollte. Und er hat gefragt, ja, ich habe jetzt gerade meine Lesebrille nicht bei und deswegen kann ich das nicht vorlesen. Da habe ich mich so gefragt, wann habe ich Trump jemals mit einer Lesebrille gesehen? Die Sache ist, es wirkt bei Trump teilweise schon echt sehr, sehr seltsam, was das angeht. Also du glaubst, da könnte was dran sein? Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Ja, aber ist das nicht das, im das Endeffekt... Das sollte ich erst, dass ich glaube, aber das könntest du mir vorstellen. Ist du gefällst nicht, mir, du bist für Verschwörungstheorien empfänglich, das finde ich gut. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht dasselbe wie Obama ist ein Muslim oder dieser ganze andere Kack? Ja, oder, glaube, dadurch wird doch Politik erst richtig interessant. Uiuiui. Ich sag mal so, ich würde jetzt mindestens erstmal den Gegenbeweis abwarten, dass er wirklich was vorliest. Also okay. Sich wie Obama oder Bush in so eine Grundschule sitzt, was weiß ich, Malbo vorliest. Ja. Das ist doch falsch rum. Nee, das war kein Malbuch, das war die kleine Raupe Nimmersatt. Das ist ein Kinderbuchklassiker. Genau, ja. Der Artikel vorher, das war mit Estonien und dann mangelnden Ausbau vom Internet in Deutschland. Also ja, das ist das beliebte Vorbild für E-Government und so und so. Ich habe ich auch schon, gibt es in allen möglichen, ja, praktisch wöchentlich sitzen irgendwo irgendwelche Politiker und holen sich einen drauf runter, wie toll das in diesem Land ist und dass man es genauso machen sollte. Das ist irgendwie so ein kleiner Zwergenstaat und im Vergleich und auch mit Uber und diesem Zeug, da habe ich auch schon so viel von gehört, so ja, wir haben da einfach einen Vertrag mit Uber gemacht und die führen dann direkt die Steuern an uns ab, hat er irgendwie erzählt, der eine aus Estland. Ist, glaube ich, auch ein bisschen einfacher für 1,315 Millionen Bürger Internet einzurichten, als für, sagen wir mal, ein paar 80 Millionen oder so. Ja, ja, man meint das aber früher, die Taxiunternehmen in dem Land, die haben halt viel beschissen, so, ne, also quasi nicht alles versteuert von dem, was sie eigentlich da erwirtschaftet haben. Und mit Uber wäre das Problem halt nicht mehr, weil das ist alles transparent und da können sie halt genau gucken und so. Wo ich mir auch dachte, naja, das ist, glaube ich, ein Problem, was wir in Deutschland eher nicht haben. Naja. Ja, was mit den Serienmörderinnen hier? Ding, dass Serienmörderinnen aus anderen Gründen morden als Serienmörder. Und ich dachte, dass es haram ist zu sagen, dass wir nicht eins zu eins gleich sind als Mann und Frau. Und deswegen habe ich mich in meiner feministischen Art getriggert gefühlt und dachte, dass das muss man verbieten, dass man da einen Unterschied macht. Also das ist haram. Willst du jetzt eine Serienmörderquote? Geh doch einfach zur Armee. Ja. Nee, aber hier, also da hat dann jemand vom LKA, der hat halt viele Fälle untersucht und hat halt sich Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein in Sachen Serienmord angeguckt. Und oftmals heißt es ja, dass man biologistisch argumentiert, wenn man sagt, dass es Unterschiede gibt. Aber die Unterschiede gibt es halt auch beim Mord. Also, ja. Wie ist das denn mit Multigender-Mördern? Ja, ob es da dann einen Unterschied gibt in Sachen Demigur, Gender, Bender, Mörder, Fantasy. Frauen nur bei Bedarf. Das ist das Drama, oder? Wann und wie herrscht denn ein Bedarf an Mord? Vor allem während es bei männlichen Serienmördern um Habgier, Sex und Macht geht, morden Frauen aus viel pragmatischeren Motiven, um sich Probleme und Konflikte zu entledigen. Habgier, Sex und Macht sind keine Probleme und Konflikte, oder was? Ach du Kacke. Zumindest keine pragmatischen, siehst du doch. Ich finde es auch lustig, dass Frauen schämen sich für ihre Taten, da, wo es ja immer diese ganze von wegen, ja, Selbstvertrauen und nach dem Motto, finde dich, steh zu dir und Kram und setz dich für dich ein. Und also ich bin dafür, dass wir den Gap schließen hier mit den Serienmorden. Ja, die müssen sich wohl dabei fühlen, das zu tun. Ich wäre eine Quote. Ich wäre für eine Quote. Das ist bei der Equal Death Day irgendwann. Ach, da werden einfach ein paar männliche Mörder umdeklariert, da passt das schon. Geht doch jetzt alles mit der Multigender-Gedöns. Wenn Frauen sich. Möchtest du nicht vielleicht doch ein weiblicher Mörder sein? Dann selten, weil sie eine habgierige Witwe sind, sondern weil sie ein Problem loswerden wollen. Das ist aber natürlich auch ein viel legitimerer Grund, jemanden umzubringen, oder? Ist das nicht ein und dasselbe? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Würde ich sagen, ja. Okay. Weil man Frauen den Serienmord nicht zutraut, werden sie oft erst durch Zufall entdeckt und gestoppt. Das ist ja eine schreiende Ungerechtigkeit, dass man Frauen klar das auf, nicht zutraut. Klar auf fürs Missy-Magazin, würde ich sagen. Ich denke auch. Ne? Gender not profiled, würde ich mal sagen. Auf eine erkannte Serienmörderin kommt eine unerkannte. Ah ja. Aber halt keine Zahl für Männer daneben stellen. Verstehe ich dann auch nicht. Dann würde ich auch gerne einen Vergleich sehen. Ja gut, das mit den Dunkelziffern ist natürlich problematisch. Frauen greifen zu Kissen oder Gift. Männer zu Kniften oder Messern oder was. Oh Mann. Das könnte damit zu tun haben, dass Frauen vielleicht körperlich ein bisschen schwächer sind. Au, au, scheiße, jetzt habe ich wieder 40 bis 50 argumentiert. 40-50% weniger Stärke im Oberkörper durch den Hormonunterschied. Das ist so im Schnitt. Selbst das reicht aus, um eine AK abzufeuern, aber ach, was sag ich nur? Ich habe ja nur mit den Dingern gearbeitet. Bei allen Opfern fehlen Organe, was? Ach, ist von irgendeiner anderen News. Ach so, okay. Ja, Mann, jetzt kann ich richtig gut machen. Also AK. Ja, gut, AK ist eine Geschichte. Ich meine, da muss ja nur ein Knöpfchen drücken, ne? Aber ich meine, in Deutschland, da ist es ja schwerer, eine Waffe zu kommen, behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es nicht genau, ja. Und keine Ahnung, wenn dann die Frau den Ehemann ersticht, das braucht ja auch ein bisschen Kraft, oder? Ja, wie machen die das? Aber eine AK bedeutet mehr Rückstoß, mehr Wurst. Da ist ein Bild von der AK-30 und das konnten selbst die kleinsten Rekruten halten. Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur? Wir wollen erst über Nacktbilder reden. Ja, das sind, wir sind so Militärautisten. Komm, mach weiter. Ja. Nein, Quatsch. Ich fand es so gerade lustig, dass wir ein Bild von einer nackten Frau haben und ihr redet über Waffen. Wir hätten gerade nur unsere Privileges. Lass das mal. In einem Rathaus hängen Aktfotos an der Wand und das ist Haram und deswegen beschweren sich Leute und das geht vor und zurück und manchmal werden da halt Aktfotos in einem Rathaus aufgehangen und Beamte haben wahrscheinlich nichts Besseres zu tun, als sich über Fotos an der Wand zum Maul zu zerreißen. Also ich fand es einfach nur irgendwie lustig und bizarr, einfach dieses, ich weiß nicht. Aber ist auch interessant, 2016 haben sich angeblich Muslime beschwert und jetzt ist es auf einmal frauenfeindlich. Egal, was du machst, irgendjemand wird sich immer daran stoßen. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass Aktfotos in einem Rathaus, wo halt auch wirklich alle von kleinen Kindern bis hin zu alten Leuten hinkommen, Da müssen nicht unbedingt ist los mit dir? Hast du was gegen nackte Frauen? Das ist doch Kunst, ja? Aber ich, nein, ich, das ist 2017. Ich will die einfach in einem separaten Nebenraum haben, wo ich die für mich habe. Ja. Ja, du meinst, aber die müssen nicht unbedingt da sein, wo alle anderen auch lang gehen. Die kann man ruhig in einem speziellen, also vielleicht in einem Seitenflügel oder was weiß ich, oder in einem extra Raum machen, wo dann halt dran steht, hier Aktfotografie oder was. Das muss nicht im Foyer des Rathauses stehen. Warum? Ja, in einem extra Raum, wo sie keiner mehr sieht, ja, damit sie halt eben von der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind. Weißt du, mit dir, du Kulturfeind, ja? Also das führt ja nur zur Body-Shaming, wenn man das nicht ausstellt. Also weißt du, dass man sich seinen Körper schämt. Wir haben uns ja auch drüber geärgert, dass man, als der komische iranische Ministerpräsident in Rom war, die nackten Statuen verhängt hat. Genau. Also, warum soll Nacktheit nicht Teil unseres, ist ja, ich meine, jeder ist irgendwann mal nackt, spätestens in der Badewanne. Also, warum, wo ist das Problem, solange es keine pornografischen Bilder sind? Ja, also, solange das stilvoll ist, also, und ich fand, das Bild war stilvoll, also, weißt du, ich... Das Beispielbild fand ich auch völlig in Ordnung, da kann man ja auch, aber ich weiß ja nicht, was die anderen Bilder alle so zeigen, ne? Aber es ging doch gerade um das Bild, dachte ich. Also, ich habe dazu gelesen, dass da mehrere Bilder immer sind. Wie, du liest die Artikel durch? Ist das nicht da gang und gäbe, dass da die ganzen Figuren immer irgendwie mit so einem Feigenblatt vor den erogenen Zonen gezeigt werden? Also, ja, die wurden abgehauen. Die große Kastration, die wurden abgehauen und dann wurden die Feigenblätter als Ersatz davor gepackt. Ach, gib's doch zu, das hast du doch nur aus dem Film. Richtig. Aber ich hab's nachgegoogelt und es stimmt. By the way, Media, also Heute-Show, wenn ihr die Heute-Show anschaut, dann seid auch im Klaren, dass im Februar 2017 die Heute-Show sozusagen die meisten Retweets auf Twitter bekommt. Also das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner in Deutschland, ist die Heute-Show. Ich fand das verstörende News und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Heute-Show ist der kleinste gemeinsame Nenner. Ja, aber wer retweetet die? Sind das so die News-Aggregatoren oder sind das irgendwelche, wie soll man sagen, Bots? Könnte es ja auch sein, ja. Nee, ich glaube schon, dass es viele Leute gibt, die das alles richtig finden, was da so erzählt wird. Also alles echte Accounts. Hier, da hast du es Heute-Show. Ah ja. Heute-Show spielt ohne Weltpostillon. Läuft. Postillon auf Platz 5, ja, schön. Und Spiegel Online zum Beispiel wird von den Bundestagsabgeordneten, die auch auf Twitter erst sind, am meisten geteilt. Also. Ja. Oh, Spiegel Online. Ja gut, aber ich retweete das auch oft mit einem Kommentar versehen, so von daher. Oh, die Rocket Beans direkt neben, zwischen Heiligalli und Extra 3. Ey, cool. Nice. GZ. Wir sind nicht dabei. Das kommt noch nicht. Spätestens im Jahr 2034. Ja, wenn der Trend so bleibt, meinst du? Ja. Na dann. Was ist? Achso, hiphop.de. Okay. Okay. Tweets. Wunderprächtig. Ach, die haben das so immer in Relation gesehen, oder wie halt eben Anzahl Tweets mit Likes verglichen und sowas. Ja, genau. Okay. Interaktion. Ja, das war nämlich auch so ein Gedanke von mir, dass halt eben, es gibt ja Accounts, die alle 5 Minuten irgendeinen Tweet raushauen, da hast du dann einen Like drauf und dann die Masse würde dann ja quasi halt auf diesen Account sein, aber gut, haben sie nicht gemacht. Der heiße Draht zum Hausarzt, da kannst du jetzt dann Online-Hausarzt haben. Und dann machen wir jetzt ein Experiment in Baden-Württemberg. Das gab's doch schon, oder? Irgendwo habe ich das doch schon mal gesehen, aber mir fällt jetzt nicht genau ein, wo. Waren es die Staaten vielleicht? In Staaten auf jeden Fall. Also, weil ich finde es ganz interessant, weil wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, bin ich danach immer mehr krank wie vorher. Also wenn ich ein Wartezimmer habe. Ich fand es nur interessant, sozusagen, wie sich die Gesellschaft um uns herum durch die Technologisierung verändert. Ich meine, ich finde es jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ich müsste mir das mal genauer angucken. Ja? Also irgendwie, keine Ahnung, gibt's ja immer. Ist auf jeden Fall interessant, würde ich behaupten. Mhm. Also. Ist halt immer so eine Sache mit der Diagnose, ne? Der kann halt eben dann nicht mal eben schnell, weiß ich nicht, Atmung abhören oder irgendwas, ne? Ich will Verbote! Wir brauchen eine Ökodiktatur, weil wir konsumieren alle zu viel und wenn wir keine grünen Todesschwadronen haben, die dich erschießen, wenn du zu oft im Auto fährst, dann geht die Welt unter und deswegen brauchen wir Verbote, die das gesamte private Leben durchdringen. Ah ja, bitte. Ich meine, wenn schon reguliert werden soll, was ich sagen darf, dann bitte doch auch, was ich essen und trinken darf, ja? Ja, also okay, Steaks und die Leute besitzen zu viele Mobiltelefone und man verbraucht zu viel Öl und alles. Also ich würde auch behaupten, dass das eigentlich ganz gut ist. Also wenn wir dann so einen Lebensstandard wie in Kuba hätten, dann wäre zumindest unser Öko-Fußabdruck besser. Deswegen setze ich mich auf jeden Fall für eine grüne öko-marxistische Diktatur in Deutschland ein. Ich fände das gut. Ja, gut, dann ist mein Arbeitsplatz wahrscheinlich irgendwann futsch, aber hey. Ja, also, aber ich finde es gut, weißt du? So. Ja. Aber ich, das mit dem Grün, weißt du, ich bin ja auch dafür, dass wir die Umwelt nicht unnütz komplett zerstören. Auf der anderen Seite haben wir halt auch so Sachen wie, wir hatten mal Prognosen, dass wir die Straßen nicht mehr benutzen können, weil zu viel Pferdescheiße in den Straßen liegt. Also der technologische Fortschritt, der wird schon auch noch ein paar Sachen ein bisschen anders aussehen lassen und einfach nur dieses grüne Reise nach Hysteria finde ich halt auch ein bisschen fragwürdig, weil wir hatten noch einmal das große Waldsterben, wo alle Wälder in Deutschland abgestorben sind bis ins Jahr 1995. Wälder gibt es in Deutschland immer noch irgendwie. Ja, da werden die jetzt sagen, ja, und weil wir darauf aufmerksam gemacht haben und sich was geändert hat, konnte man das verhindern, bla bla bla, deswegen kann es jetzt doch in den Wald gehen, so, weißt du? Ja. Auf jeden Fall sind es besorgte Bürger, die die Umwelt schützen wollen. Naja, wegen der Digitalisierung und Automatisierung, da gab es ja auch mal Stimmen, die halt gemeint haben, dass, oder was heißt Stimmen, von irgendeinem Institut, ich weiß auch den Namen nicht mehr, die halt gemeint haben, dass 50% aller Jobs durch die Automatisierung und Digitalisierung allein in Deutschland verloren gehen können. Das wären 20 Millionen Arbeitslose. Wenn du dir allein mal die Automobilindustrie anguckst, überleg mal, was passiert, wenn in Zukunft, und das ist ja gar nicht mal so weit weg, guck dir nur Tesla an, selbstfahrende Elektroautos. Davon brauchst du vielleicht noch ein paar Stück, da mietest du dir nicht mal das Auto, sondern nur noch das Recht, damit durch die Gegend zu fahren. Oder davon durch die Gegend gefahren zu werden. Dafür müsste man dann einmal das komplette, die komplette Straßenverkehrsordnung umschreiben. Man bräuchte bedeutend weniger Zulieferindustrie. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Und die Autobauer würden weniger absetzen. Ja, also wenn Deutschland allein den, allein den Wechsel dahin würde ja schon eine ganze Menge mehr Vernichtung von Jobs durch Automatisierung bedeuten. Ja, also wie soll man sagen, Automobilindustrie ist eine Sackgasse für Deutschland. Desto früher das irgendwie Politik vielleicht auch erkennen oder sehen möchte, desto besser wird das für Deutschland in, ich weiß nicht, 2 Jahrzehnten oder 3 Jahrzehnten sein. Wobei das halt auch immer diese Sache ist mit der Automatisierung. Also da gibt es ja verschiedene Studien von wirklich auch renommierten großen Unternehmen, Thinktanks, ob es jetzt von Oxford oder von Cambridge ist oder von ING DEBA, deren Thinktank, ja, alle davon sprechen, dass viele, viele Jobs wegfallen. Da frage ich mich immer so, wir brauchen Zuwanderung, weil sonst die Wirtschaft in Deutschland kaputt geht. Auf der anderen Seite stehen wir aber vor der größten Arbeitsplatzvernichtung, die es je gab, also von der vierten industriellen Revolution. Das sind immer so zwei Narrative, die für mich so rein logisch irgendwie nicht ganz komplett vereinbar sind. Ich denke mal eher, dass wir in den nächsten Jahren vor der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens in irgendeiner Form stehen werden. Weil was anderes macht in meinen Augen keinen Sinn. Wenn 20 Millionen Arbeitslose, als die Weimarer Republik krachen gegangen ist, hatten wir 6. Ah ja, aber da gab es ja auch weniger Deutsche, also weniger, wie sagt man, Bürger. Ja, wir importieren uns ja extra jetzt noch Facharbeiter, damit wir diese Delle auffangen können. Na, ob wir uns jetzt auch so viele importieren, das ist gut. Das ist halt, ich habe ja gerade gesagt, irgendwie, dass mein Berufsfeld beeinflussen würde, von wegen autonome Fahrzeuge. Und also ich bin Kraftfahrer und bei uns wird auch immer wieder über diesen autonomen LKW diskutiert. Ja, mittlerweile ist ja so, dass ja jede Menge Bordsysteme, Fahrspurassistent, Tempomat, die ganzen Bremssysteme und sowas alles. Also das Ding macht ja schon viel alleine. Ja. Aber ich denke mir mal so irgendwie, ja gut, dann hast du halt einen LKW, der von A nach B fährt. Hält sich ja auch nicht selber ab oder auf. Ja. Habt ihr und irgendjemand... Jetzt? Und irgendjemand muss ja auch immer aufpassen, ja, dass die Systeme funktionieren. Daher weiß ich jetzt nicht so genau, was ich davon halten soll, ob das wirklich eine Arbeitserleichterung ist oder nicht. Ja, aber für die Autoindustrie, die jetzt Fahrzeuge für halt eben ganz normal PKW und sowas herstellt und so, da, ich glaube, ja, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass es ein riesengroßes Problem geben wird. Muss das? Ich sag mal, diese ganzen automatisierten Systeme müssen doch nur besser sein als die ganzen menschlichen Fahrer. Und selbst nach jetzigen Statistiken, die ganzen Tesla-Autos, die jetzt schon, die man nur auf die Autobahn fahren muss und dann können die Spur von selber halten, die können selber überholen, die können selber sich einordnen. Die haben eine 30% niedriger, jetzt schon eine 30% niedrigere Unfallrate. Ja gut, es geht mir jetzt aber nicht nur um die Unfälle. Ich meine, überleg mal, du hast doch ein Navi bestimmt in deinem Auto, oder? Ja. Und wenn du da nicht die aktuellsten Karten drauf hast, was passiert dann manchmal? Schick dich in irgendeine komische Gegend, wo er die Adresse nicht gleich findet, muss er dich halt umsehen und so weiter. Ja, das sind alles so Krankheiten, verstehst du? Über die muss man sich halt in der Logistik auch Gedanken machen. Weißt du, Neubaugebiet oder, keine Ahnung, neues Industriegebiet, gibt es vielleicht gerade mal ein halbes Jahr, die Firma wird noch gebaut und du sollst dann da anliefern. Ja, was macht dann der autonome LKW? Ja. Ja, der tut sich dann von der Drohne, von der Deutschen Post und von Amazon die Daten runterladen, die die Drohne automatisch sammelt, wenn sie über dein Dorf kreist und dir dein Paket schickt. Ja, aber ach der so. Fan ist halber, ja. Überlege dir mal, ich meine, es gibt ja jetzt schon Postpackstationen, da fahren dann die automatischen LKWs ran, füllen dann automatisch diese Postkästen, je nachdem, was da ist, auf und dann kommt die Amazon-Drohne an und fliegt das direkt zu deiner Wohnung. Ist doch technisch ja, okay. Alles jetzt schon vorstellbar. Ja, da gut, müssen wir doch nur noch diese Packstation auf dem Radar haben. Ja, was machst du denn zum Beispiel mit einem, keine Ahnung, 1,5 Tonnen Druckluftkessel? Den kannst du dich in eine Packstation packen, verstehst du? Der muss direkt angeliefert werden, am besten da, wo er hingebaut wird. Ja, klar, aber ich glaube mal, der bedeutende größere Teil von dem, was halt so an Waren umgeschlagen wird, sind halt nicht unbedingt solche großen Kessel. Man muss mit Automatisierung so verfahren wie mit staatlichen Aufgaben. Man muss eine Aufgabe anschauen, einen Bereich anschauen und dann entscheiden wie mit dem Staat. So, man möchte ja im Endeffekt so viel wie nötig an staatlicher Unterstützung haben, aber so wenig wie möglich. So viel wie nötig, so wenig wie möglich ist dann sozusagen eine ziemlich gute Baseline, würde ich mal so sagen. Stimmt ihr da so zu? Nein, ich will, dass die Roboter alles übernehmen und dass ich. Wenn wir uns mal so viel wie nötig diesen Artikel hier angucken. Okay. Das Problem, was ich gegenwärtig habe, vor allem auch mit den Gewerkschaften, ist halt einfach die Tatsache, dass halt, was diese Automatisierungsentwicklung angeht, eher auf die Bremse getreten wird, anstatt die Entwicklung voranzutreiben. Es war schön und gut, Arbeitsplätze schützen zu wollen oder halt Arbeitsverhältnisse schützen zu wollen. Nur wenn wir jetzt uns angucken, dass es eh darauf hinausläuft, dass Millionen von Menschen durch Automatisierung arbeitslos werden, so oder so, sollten wir uns vielleicht lieber darauf darauf vorbereiten, dass wir die Verhältnisse einer automatisierten Volkswirtschaft vielleicht jetzt schon anfangen zu klären. Ja, natürlich. Ich verstehe schon, was du meinst, aber so würdest du sagen, dass die beste mögliche Gesellschaft wäre eine, die ohne menschlichen Fehler existiert, das heißt eine Gesellschaft ohne Menschen überhaupt? Das ist ja das Ding. Wir müssen ja im Endeffekt dann irgendwie, so der Letzte macht dann quasi das Licht aus. Ja, dann haben wir eine vollautomatisierte Gesellschaft, die da irgendwo läuft, aber keine Menschen sind da drin. Das ist auch nicht, das ist ja nicht der Job von Automatisierung. Der Job davon ist ja eher, dass im Rahmen gehalten wird und dass Jobs erledigt werden, die Menschen nicht gerne machen würden. Ich würde eher sagen, dass Automatisierungen so Kläranlagen zum Beispiel also bei gefährlichen Jobs, weißt du, so bei noch gefährlichen Jobs als Autofahren. Ja. Oder unangenehmen Jobs, ja. Ja, genau, bei unangenehmen Jobs, bei solchen Dingen, ja. Ich habe auch halt ein Seminar halt besucht. Ich habe dir kurz angesagt, ich studiere Computerlinguistik und wir haben da auch über die Gefahren von solchen Systemen halt gesprochen und haben uns darüber unterhalten, wie zum Beispiel, ja, so irgendwie so Pfleger zum Beispiel, ja, wenn Leute Depressionen haben oder irgendwie so jemanden haben wollen oder so Sexpartner, ja, dass sie da jetzt auch so Sexroboter halt wirklich mehr und mehr gepusht werden und somit dann sich auch Beziehungen zwischen Menschen so verändern würden. Oder würdest du zum Beispiel, wenn du ein Kind hast, würdest du dein Kind an eine Roboter-Nanny dalassen oder nicht an eine Roboter-Nanny dalassen? Warum nicht? Ich meine, wenn die Roboter-Nanny effizienter ist, wenn sie weniger Prozente an Fehlern hat, dann hast du ja ein sehr, sehr humanistisches Weltbild. So, und komm schon, das steht ja der Modernisierung im Widerspruch. Aus dem einfachen Grund, was mein Kind ist und ich mich um mein Kind kümmern wollen würde, so wie man sich um mich gekümmert hat, aus dem einfachen Grund. Ja. Und jetzt dasselbe halt kannst du auch anwenden für Fahrzeuge zum Beispiel. So, dass du halt selbst dein Auto fahren möchtest, weil es halt dein Auto ist. Und dann ist das Auto schon die Automatisierung, aber das selbstfahrende Auto und du bist einfach nur halt, hast weniger Jobs damit. Das ist halt schon zu viel. Ja, ich denke, dass das mit der Automatisierung ein Prozess ist, den man sich nicht entziehen kann. Also wir haben ja auch Computer, die in der Buchhaltung eingesetzt werden und der Webstuhl wurde auch nicht verboten. Also ich denke, dass es eher überrollen wird. So ähnlich wie die EU zum Beispiel, die rollt uns gerade auch davon. Es ist halt ein Unterschied, dort zu automatisieren, wo es vorher keine Automatisierung gab, ja, aber eine gebraucht hat, oder dann das Automatisierte noch weiter zu automatisieren. Ja, man hat schon Autos. So, das wäre so eine Firma, die halt einfach von niemandem geleitet wird, so wie das bei ganz vielen Startups ist. Ja? Dann hast du halt deine Twitters und deine Googles und deine Facebooks, die da ihre Algorithmen haben, die auf irgendwas trainiert werden. Und dann hast du halt einfach ein Problem davon, ja, worauf trainierst du sie? Wie machst du das? Oder würdest du zum Beispiel vor Gericht gehen wollen, bei dem ein Roboter das Urteil fällt? Ja. Eine Maschine das macht, ja? So, ja nein. Der Fairness... Ja, gut, das ist so ein. Aber wir driften damit, glaube ich. Ein Gericht, wo der Roboter die Rechtsprechung vornimmt, das. Ich sag mal, oder um es mal etwas zu verbildlichen, ich denke, die ganzen, ich sag jetzt mal, Fantasien bezüglich der Automatisierung spielen sich, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, zwischen Matrix und Ghost in the Shell ab. Matrix sozusagen, dass die Maschinen alles übernehmen und uns, was weiß ich, unterjochen, und Ghost in the Shell, dass die Automatisierung dazu führt, dass die Menschheit, beziehungsweise die Menschen ihre eigenen Fähigkeiten erweitern. Nichts davon wird passieren. Nichts davon wird passieren. Es wird viel langweiliger. Leute trauen sich nicht, weder in Matrix noch in Ghost in the Shell reinzugehen. Das traut sich keiner. Deswegen wird auch all dieser... Ich sag ja nicht, dass es gleich zu... Das wäre vielleicht auch ein Thema für ein Extras. Okay, gut. Ja. Geht gut. Mehr im Detail und differenzierter darüber sprechen kann. Ja, das wäre besser für einen Extra-Stream. Ja, habt recht. Danke. Ich hab euch lieb. Die EU, die hat die Woche ein Papier vorgeschlagen, in dem sie 5 verschiedene Szenarien vorstellt, wie die EU aussehen könnte. Das erste Szenario wäre einfach so laufen lassen wie bisher. Ein zweites, das war übrigens der Juncker. Genau, also auch der Juncker. Aber also das Papier wurde auf jeden Fall vorgestellt und halt auf jeden Fall mal so laufen lassen wie bisher. Szenario Nummer 2 wäre einfach nur einen gemeinschaftlichen Währungsraum, also halt Single Market. Szenario Nummer 3, dass die Staaten, die mehr machen wollen würden, mehr machen, und die, wo halt nicht mehr machen wollen, nicht mehr machen. Zum Beispiel, wenn Polen und Deutschland und Dänemark eine Armee haben wollen, dürfen die haben, auch wenn die Italiener, die Spanier sagen, nö, wir wollen keine Armee. Szenario Nummer 4 ist doing less more efficiently. Im Grunde geht es auf einen EU-Superstaat heraus, ist aber halt umgephrased, dass man je nach Krise etwas ausbaut. Und Szenario 5 wäre, wenn man den Leuten in Brüssel den Auftrag gibt, die eigene Souveränität abzuschaffen und Vereinigte Staaten von Europa aufzubauen. Und, ja, mir gefällt diese Formulierung hier, rapidly enforced. Decisions are agreed faster at European level and rapidly enforced. Ja, also ich denke mal, ehrlich gesagt, dass es weder zum letzten, dass es halt die immer engere Union kommen wird, sondern mehr zu Szenario 4, dass man halt sich auf das konzentriert, wofür die EU am ehesten sinnvoll ist, beispielsweise Grenzschutz. Weil ich sag mal, beispielsweise Marine Le Pen, wobei, die aus allem aussteigen möchte, ja, und Frankreich am liebsten vor allem abschotten würde. Denkt die ernsthaft, das bringt etwas, wenn man an der französischen Grenze Zäune aufbringt? Mal ganz im Ernst. Die Flüchtlinge kraxeln einfach drüber. Also, okay, wenn einfach, du da einen ordentlichen Grenzschutz machst, das würdest du schon zumindest deine Grenzen sichern können. Aber das Problem ist, wenn du dann zum Beispiel Illegale im Land hast, dann gehen die auch weniger häufig aus deinem Land raus. Also, ja, aber wäre es denn nicht sinnvoller, wenn man, was weiß ich, an den Grenzen, wenn alle 27 EU-Staaten, die nach dem Austritt Großbritanniens verbleiben, sich gemeinsam um den Schutz der einen EU-Außengrenze kümmern, weil ganz ehrlich, um die Migration von einem EU-Staat zum nächsten, das stört wirklich beim besten Willen keinen. Ob jetzt Griechen, Polen oder Ungarn hierher kommt, das stört doch beim besten Willen keinen. Das Einzige, woran sich die Leute stören, sind doch Muslime, Russen und dergleichen, alles, was außerhalb der EU ist. Naja, also daran stören sich die Leute doch. An manchen Russen und Polen und so und Rumänen stören sich. Ja, aber bedeutend weniger als an Muslimen. Aber ich meine nur, Szenario 4 ist eigentlich dasselbe wie Szenario 5, nur dass man bei Szenario 4, wenn halt eine Krise da ist, nur handelt. Also im Grunde ist halt das, was sich mal die Staaten überlegen sollen. Wollen wir wirklich irgendwie mehr miteinander machen? Oder wollen wir, also einfach mal den Leuten in Brüssel auch sagen, wir haben keinen Bock, dass ihr weiterbaut, oder wir haben Bock, dass ihr weiterbaut. Aber so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ein EU-Referendum fände ich toll. In allen Staaten, wo man diese 5 Szenarien abstimmen kann. Das fände ich schön, dass einfach diese Frage, EU ist super toll oder EU ist super gammelig, einfach mal abschließend beantwortet würde. Da dann kannst du garantiert davon ausgehen, dass allein in Deutschland sehr, sehr wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen für einen Austritt aus der EU stimmen werden. Ich halte das nicht für sehr sinnvoll, aus dem einfachen Grund, weil beispielsweise gab es vor kurzem auf Arte einen Beitrag über das Datenschutzabkommen der Europäischen Union, einer der größten Reformen, die im EU-Recht jemals eingeführt wurde. Das wäre nicht möglich gewesen, hätte man das auf nationaler Ebene gemacht. 27 verschiedene EU-Datenschutzverordnungen, das hätten Google, Facebook und diese ganzen Superunternehmen, die hätten einmal sich ins Fäustchen gelacht und dann einfach weitergemacht. Aber bei einer europaweiten, einheitlichen Datenschutzverordnung sieht das schon bedeutend anders aus. Ja, aber auch da ist halt wieder die Frage, braucht man dafür jetzt wirklich eine EU oder kannst du da nicht auch eine Zusammenarbeit machen, punktuell halt zu den bestimmten Sachen? Das ist aber bei allen diesen Dingen so, auch wenn man irgendwie sagt, jetzt wir brauchen Freihandelsabkommen, irgendwelche Zölle und sowas, da kann man sich ja auch über die Details unterhalten und oder halt so Kram wie, wenn das dann vom Verband der Automobilindustrie, wo die dann sagen so, ja, hier die Blinkerfarbe ist anders in Amerika als in Europa. Ja, da kann man sich auch an den Tisch setzen und sich entscheiden, welche Blinkerfarbe man jetzt irgendwie haben will, ne? Also dafür braucht man jetzt eigentlich kein Freihandelsabkommen. Ja, aber die Sache ist, mit solchen Detailfragen, Entschuldigung, wenn ich das sage, aber was ist denn jetzt das Schlimme daran, wenn das irgendwelche Experten, die sich wirklich damit auskennen, meinetwegen, ja, aber du hast du da, damit auseinandersetzen? Du hast da halt auch die Experten, die sich wirklich damit auskennen, was zu Gewalt gegen Frauen zu tun ist. Die hast du da auch sitzen. Und das sind dann halt die Experten, ja, die eine Politik fahren, über die du ja auch selber gesagt hast, dass sie halt von den Leuten nicht getragen werden, von der breiten Masse, die das für Quatsch halten. Aber über sowas wie die EU kommt es halt eben rein. Also ich bin auch nicht komplett dagegen, gerade halt eben, was diese ganzen Standards angeht, die man halt irgendwie, also es ist halt einfacher, wenn man generell sowas hat und sich über solche Sachen dann irgendwie verständigt und austauscht. Aber ja, also zum Beispiel diesen ganzen Europarat, dieses ganze Menschenrechtsgremium der EU hat es meistens noch nicht zu geben. Du, versteh mich nicht falsch, ich würde dir niemals widersprechen, wenn du sagst, auch als SPD-Mitglied nicht, wenn du sagst, dass die EU dringend reformiert werden sollte. Beispielsweise auch der SPD-Abgeordnete im EU-Parlament von Sachsen-Anhalt sagt, dass das auch dringend reformbedürftig ist. Nur das Problem ist halt einfach, dass das teilweise so ein relativ behäbiger Betrieb ist. Nee. Bevor du da irgendwas grundlegend reformiert bekommst, bricht dir der ganze Laden auseinander. Was unter Reform zu verstehen ist. Ne? Also Reform kann natürlich auch in alle möglichen Richtungen gehen. Das kann ja auch sein, dass man mehr abgeben soll jetzt an Entscheidungskraft, so wie das ja in diesen Szenarien hier halt auch eigentlich ist. Das ist ja sind ja verschiedene Sachen. Manche würden es zurückschrauben, manche würden es weiter ausweiten. Die Sache ist, solche Sachen wie beispielsweise EU-Terrorabwehr. Ich habe da beispielsweise mal so ein ganz interessantes Modell gehört, so ein Vier-Wege-Modell, wo einmal Frontex, das ist die EU-Grenzschutzbehörde, die gesamte Überwachung aller EU-Außengrenzen in Griechenland, in Osteuropa, in Südeuropa, im Mittelmeer, koordiniert von allen EU-Mitgliedstaaten, wenn die überfordert sind, wie 2015 bei der großen Flüchtlingskrise, dass sie dann das Militär zur Rate ziehen, dann wäre ein europäisches Kommandozentrum, wie beispielsweise das von der EU, sehr hilfreich, wo sich dann alle Staaten dran beteiligen, die das wollen. Als nächstes, wenn dann halt diese großen Flüchtlingsströme ankommen würden, würde dann ein europäisches Flüchtlingshilfswerk, wie beispielsweise das von der UN, greifen und dann schlussendlich würden die Flüchtlinge auf erstens von den Europäern verwaltete Flüchtlingszentren verteilt werden, dass man halt eine zentrale Verteilung hat, wo dann die Flüchtlinge auch registriert werden, wo dann halt auch die unter Kontrolle von Europol stehen. Bloß das Problem ist halt einfach, dass man halt erstens 27 verschiedene Armeen hat, 27 verschiedene Polizeibehörden, 27 verschiedene Rechtssysteme, und das müsste man halt so ein kleines bisschen verzahnen. Naja. Nicht so, dass die Staaten alleine nichts mehr machen können, aber dass sie halt also sagen können. Es gibt ja, was diese ganzen Flüchtlingsdinge angeht und so, gibt es ja schon lange Abkommen in allen möglichen Richtungen, an die sich die Länder halten. Und Du dir beispielsweise mal das vom Fall Amri, das ist ja so ein super Beispiel, wo sich das veranschaulichen lässt. Der ist in Griechenland angekommen, ist da straffällig geworden, ist weiter geflohen, weil er gedacht hat, nee, komm, in griechischen Knast will ich nicht. Ist nach Deutschland gekommen, dort nicht angenommen worden, zurück nach Syrien, hat sich dort radikalisiert, zurück nach Deutschland und hätten die Griechen es gleich in ein europäisches System, an ein europäisches System, sagen wir mal Europol, das haben wir ja längst, weitergegeben, dann hätte man da verfahren können. Ja, das wäre bedeutend billiger gewesen, als wenn jedes Land seine eigene System wollte. Du kommst ja nicht von diesem Ding zu, wir brauchen eine Zusammenarbeit in allen Punkten irgendwie, oder ist es so schlecht, dass es verschiedene Systeme gibt? Nicht in allen Punkten, aber in solchen Punkten, die halt national übergreifend sind, wie halt beispielsweise im Terrorismus, würde ich das schon machen, ja. Ja, das oder ist eine europäische NATO beispielsweise. Ja, keine Ahnung, also es... das sind alles Detailfragen. Ja, also ich bin da mittlerweile sehr skeptisch geworden, halt eben gerade wegen diesen gewissen Policies, die da teilweise halt eben kommen und wo da auch drin steht, dass man das halt auch alles irgendwie strafrechtlich und weiß der Geier nicht wie, sich mit sämtlichen Institutionen halt nur darum zu kümmern, halt jetzt hier irgendwie so eine Policy umzusetzen. Und an solchen Punkten bin ich dann doch schon ganz froh, dass ich hier noch irgendwo ein kleineres System habe, wo ich hier noch auf Bundesstaatenebene da drauf zugreife. Also quasi die Leute, die dafür verantwortlich sind, die Leute sich anzugucken, die mir hier im Endeffekt auf den Schädel hauen, also halt die Exekutive, dass die halt eben möglichst klein gefasst ist und nicht so groß gefasst ist, weil das widerspricht ja auch eigentlich dem, was wir in Deutschland als Gewaltenteilung haben, zumindest. Wenn man jetzt irgendwie sagt, wir bauen jetzt dort so ein EU-FBI oder sowas. Der einzige Knackpunkt wäre ja beispielsweise, das gibt es übrigens schon zwischen den Geheimdiensten, das ist glaube ich das Europäische Büro für äußere Angelegenheiten, Das ist sozusagen eine Schnittstelle zwischen allen europäischen Geheimdiensten. Das ist nicht so, dass dann beispielsweise die Bundespolizei oder der BND entmachtet werden, sondern dass sie sozusagen Zugriff auf ein europäisches Register haben, wo halt all diese als Gefährder eingestuften Personen beispielsweise aufgeführt werden. Dass man halt einen europäischen Überblick darüber hatte, weil so könnte man das europaweit nachverfolgen. Das Problem beispielsweise bei den Terroranschlägen von Brüssel und Paris war ja nicht nur die Tatsache, dass die halt in sich untereinander vernetzt haben. Die Tatsache war ja auch, dass die nationalen Sicherheitsbehörden, der französische, belgische Geheimdienst, mit der Überwachung allein für sich nicht hinterhergekommen sind. Die Sache war ja auch, dass sie keinerlei Auskünfte von ausländischen Geheimdiensten, die an genau denselben Leuten dran waren, hatten. Und das wäre beispielsweise so eine Sache, die man mit relativ einfachen Mitteln beheben könnte, beispielsweise am Koordinationszentrum. Wie Europol beispielsweise, das ja schon existiert. Ja, also die Amerikaner haben ja im Prinzip das gemacht, dass sie irgendwie nach dem 11. September gesagt haben, wir brauchen jetzt noch eine Behörde für die ganzen Geheimdienste, die nur dafür zuständig ist, sich halt darum zu kümmern, dass alle Leute untereinander vernetzt sind, halt diese Homeland Security Behörde. Und ja, ob das jetzt im Endeffekt irgendwas besser oder schlechter gemacht hat, auf jeden Fall haben sie in Amerika schon ein paar Grundrechte einkassiert, um sich um die ganze Nummer zu kümmern. Das und, ist ja was anderes. Das, ja, weiß ich nicht. Nee, der Fenster, das ist was anderes. Ja. Okay, was ist das hier eigentlich? Das ist auch was anderes. Also Trump, der ist doch der super Pussy-Grabber, der Frauen hasst, der jetzt ein Gesetz veranlasst hat, dass man sich mehr um Frauen in Unternehmerbereich, speziell in der Tech-Branche, kümmern soll. Ich fand es einfach nur interessant, dass irgendwie das Gesetz nicht groß in den Medien besprochen wird, wo sich Trump für Frauenrechte einsetzt und Frauen Geld hinschmeißt, damit man mit Moment. Hey, jetzt auf Kongress. Ja, aber das geht auf seine Kappe. Also. Bist du sicher? Ja. Also der winkt es ja durch. Ich fand es nur interessant, dass das irgendwie nicht groß in den Medien ist, dass der Trump dann sozusagen halt das weitermacht wie vorher, jetzt zum Beispiel auch ein Obama gemacht hätte und da wird sich jetzt niemand du robotisierst gerade irgendwie. Himmel? Sag noch mal was. Jetzt ist er bestimmt gleich weg. Scheiße. Ah, da ist er wieder. Ja. Hört ihr mich wieder? Jetzt hören wir dich wieder, ja. Ja, wunderprächtig. Die Studie hier, die ist es mir zu teuer, die zu kaufen. Aber ich habe Ausschnitte von der Studie gelesen. Und in der Studie geht es um Wahlbeeinflussung vom Ostblock, also Sowjetunion und von den USA. Und einfach nur generell dieses, oh mein Gott, die Russen, die haben die Amerikaner gehackt in der Wahl, verblasst halt irgendwie, wenn du dir anguckst, wie oft beide Mächte in anderen Wahlen sich eingemischt haben und dass die USA da halt mit großem Abstand voraus sind. Sich generell in sehr viele Wahlen einzumischen, finde ich das dann immer so lustig. So, oh mein Gott, der Russe, der hat uns die Wahl geklaut. Dann denke ich mir so, ja, komm, Amerika, Alter, halt aufs Maul, Alter, jetzt ernsthaft. Darüber regt ihr euch jetzt auf. Ihr macht doch andauernd so Quatsch bei allen anderen. Also, komm jetzt, Alter, das ist so Non-News. Ja, auf jeden Fall ist eine gute Studie zu dem Thema, wenn ihr die mal lesen wollt. Was ist das für ein Journal? Wo kommt das her? Aber nicht aus Russland, oder? Nein, nein. Das ist ein amerikanisches Wissenschaftsjournal. Okay. Das ist einfach nur aufgelistet, wie oft beeinflusst worden ist. Türkei, gibt es Gerüchte, dass sie an einer Atomwaffe dran sind, die sie selber bauen wollen. Und die, von wem ist denn das? Die Türkei, die Atomwaffe, das Gerücht, oder? Ja, das Gerücht. Oder der Artikel. Der Türkei an der Atombombe. Das sind über den BND eine Annahme, die irgendwann mal rausgekommen ist. Gut, die Frage ist auch. Ich habe mal berichtet, dass die Schweiz versucht hat, sich eine Atombombe zu kaufen. Also. Ja, also es ist halt auch immer mit Vorsicht zu genießen, wenn das von zumal die Türkei rauskommt. Ist doch einer von den Staaten, in denen US-Atombomben lagern. Also, ja, bei uns ja auch. Also, das ist ja, 23 Atombomben in Büchel, die aus dem Kalten Krieg noch da liegen. Ja, ja. Also, Also die Türkei, die hat ja auch Wasserstoffbomben. Also nicht nur Atomwaffen, sondern auch... Ja, das sind auch Wasserstoffbomben. Ja, aber halt, weißt du, Wasserstoffbomben, die rum sind ja nochmal ein bisschen anders. Also jetzt nur so eine kleine Atomwaffe. Also. Aber ja, es ist auf jeden Fall interessant, dass man... man hat Gerüchte über Atomwaffen in der Türkei. Ich finde es nur interessant. Also über ein eigenes Atomwaffenprogramm und nicht über das nukleare Teilhabegesetz über die NATO, wo man ja sich von Amis Atomwaffen lesen kann. Ja, aber das passt doch ziemlich gut zu dem, was Erdo so von sich gibt in letzter Zeit, dass wir die Nazis sind. Und er hat ja wohl jetzt auch nachgelegt und hat gesagt, er würde in Deutschland jederzeit sprechen und dann kommt er einfach. Und wenn das jemand verhindern will, dann gibt es einen Aufstand. Ja. Und so einen Aufstand kann man ja viel besser untermauern, wenn man auf einer Atombombe sitzt. Ja, wobei der Aufstand gut wäre, weißt du? Ist ja nicht so, als ob wir auf derselben Atombombe sitzen. Aber gut. Hier, das Skin für Konfession, da wurde halt ein IS-Kämpfer verhört von der JPG und da redet er halt darüber, dass es halt Unterstützung vom türkischen Geheimdienst gibt für Grundstoffe für ISIS, also halt mit Lastwagen, Waffen und man hat ja auch die Waffenproduktion vom IS, der ja die meisten Grundstoffe aus der Türkei bekommt. Man kann jetzt, ich finde, inwieweit der türkische Geheimdienst mit involviert ist, da bin ich jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden mit der Informationsdichte, aber dass die Türkei involviert ist, auf jeden Fall. Inwieweit ja, das jetzt ein Flügel ist innerhalb der Regierung, der das einfach nur so macht, der vielleicht auch in höheren Positionen hockt, das sei mal noch dahingestellt, aber dass es ohne Türkei kein IS geben würde oder zumindest ja weniger stark wäre, das kann man nicht bestreiten. Also, meinst du, die bauen sich so einen Boomer auf, wie die Amis da ist? Ja. Darf ich mal ganz kurz einhaken? Mhm. Sekunde, ob ich das Bild mal kurz freigebe. Sekunde. Und zwar würde ich mal gerne eure Meinung dazu haben. Seht ihr das jetzt? Warte, ich blende dich schnell ein. Ah ja. Exakt. Und zwar ist das von der Seite, die ich übrigens isislifemap.com. Das ist im Prinzip nichts weiter als so ein Google Maps Layout, wo halt einfach so die Gebietsverhältnisse im syrischen Bürgerkrieg übereinander gelegt werden. Übrigens auch in anderen Kriegen. Und was ich hier jetzt im Prinzip sehr, sehr seltsam finde, wir sehen, beziehungsweise es geht hier um die Befreiung der Stadt Palmyra, die jetzt schon zwei oder dreimal von der syrischen Armee zurückerobert wurde. Und ich möchte jetzt mal einfach nur gerne wissen, was dieses kommunistische Symbol bei den syrischen Streitkräften zu suchen hat. Die übrigens mit Luftschlägen direkt von der US-Luftwaffe unterstützt wurden. Das würde mich mal ganz doll interessieren. Sind es nicht gerade auf dem Bild Kurden? Sind es nicht PKKler? Nein. Das ist, wie gesagt, das Bild und das ist, Sekunde, hier da, wo man diesen gelben Ring sieht, aufgenommen worden. Die Kurden sind hier im Norden im gelben Gebiet. Das ist in Palmyra, mitten in Syrien auf der Höhe von Homs. Ja, aber mit diesen wie alten sicher Runden. Bist du, dass das syrische reguläre Truppen sind und nicht irgendeine von den 100 Millionen Splittergruppen, die sich da prügeln? Also ich gucke mir einfach nur mal das Gebiet an. Das Rote hier ist die syrische Armee. Da kannst du relativ sicher von ausgehen, dass es sich dabei um allerhöchstens vielleicht noch russische Milizen handelt. Hast du das Hintergrundbild verifiziert zu Palmyra? Ja, diese Palmyra Ruinen sind definitiv Palmyra. Ja, würde ich auch sagen. Also das dürfte das Theater von Palmyra sein. Ja. Aber wie gesagt, also hier müsste jetzt jemand mit militärischem Sachverstand mir sagen, ob die Abzeichen zum syrischen Militär gehören. Und wie du schon sagst, zwar liegt es in dem roten Gebiet, aber wenn du mal guckst, außenrum ist ziemlich viel grau. Also, das ist ja richtig. Da sind nun mal x Milizen, die sich bekämpfen, nicht bekämpfen. Nicht in dieser Region. Im Süden, hier rund um Damaskus, ja. Hier im Norden in der Provinz Idlib, ja. Hier im Norden, an diesem kleinen Abschnitt zwischen der Provinz Afrin und dem Euphrat, ja. Der Rest sind fast ausschließlich Kurden, fast ausschließlich IS und fast ausschließlich die syrische Regierung. Weil das Hammer und Sichel, das würde ich, wenn dann, entweder sozusagen den syrischen Aufständischen, die in Assad loswerden wollen, zuschreiben oder einer Fraktion von den Kurden. Nee, aber einfach nur rein ideologisch, nicht jetzt im Kontext von dem Bild, sondern einfach nur generell Hammer und Sichel, würde ich in die beiden Gruppen verorten. Also verstehe mich falsch, ich sehe das mit dem syrischen Bürgerkrieg, beziehungsweise ich glaube der, in Anführungsstrichen, Propaganda, die auch hierzulande, was das angeht, gerne mal verbreitet wird, speziell was Mosul angeht, nicht wirklich. Also was gegenwärtig in Mosul abgeht, man muss sich nur mal beispielsweise Sachen angucken, was beispielsweise die irakische Armee in Mosul abzieht, das ist auch nicht wirklich angenehm. Und beispielsweise gab es jetzt vor kurzem einen Angriff, einen Giftgasangriff in der Nähe von Mosul im nördlichen Abschnitt, der bereits von der irakischen Armee zurückerobert worden ist. Und da wird halt vermutet, dass der Islamische Staat dahinter steht. Die Sache ist, im Irak, schon aufgrund der Gegebenheiten, können es nur die Kurden, die Iraker und die Syrer sein, die an dieser Schlacht beteiligt sind. In Aleppo ist das schon wieder eine ganz andere Situation. Die Sache ist, ich setze mich jetzt mit diesem Bürgerkrieg schon seit der IS im Irak eingefallen ist auseinander und ich weiß, dass das in diesen beiden Städten eine völlig unterschiedliche Situation ist und dass auch die Berichterstattung da teilweise, sagen wir mal, hinterfragbar ist. Ich würde sagen, die Berichterstattung hier in Deutschland über den Konflikt dort ist absolut mangelhaft. Kann man komplett nicht ernst nehmen, sag ich mal. Der Fairness halber muss man auch sagen, das ist mit der Berichterstattung aus Russland, aus dem Irak, aus allen anderen Ländern, die dazu berichten, relativ hinterfragbar, sag ich mal. Das Einzige, was man wirklich machen kann, ist sich die Berichte nehmen und nach Sachen suchen, die eigentlich der vermeintlich ideologischen Linie widersprechen und das dann im Kontext zu den anderen setzt, ob das andere wieder bestätigen, ob das andere verneinen und das dann so zumindest sich versuchen, rauszuarbeiten. Also du hast dann am Mosaik und kannst die ganze Zeit am Puzzle sein, um das irgendwie ordentlich hinzubekommen. Aber das mit der Hammer und Sichel, das finde ich auch merkwürdig. Also es ist, wie gesagt, logistisch macht es keinen Sinn, aber Hammer und Sichel würde ich entweder an Kurden oder halt syrischen Widerstandskämpfern in die Schule schieben. Aber wie die denn da hinkommen, das macht keinen Sinn. Also. Das ist jetzt das grandiose Problem. Die Sache ist nämlich, wie gesagt, das ist fernab aller Oppositionsgebiete, das sind die Grünen hier im Norden und im Süden. Das ist jenseits aller Kurdengebiete. Der Fairness halber muss man auch sagen, die Kurden haben in Aleppo mit der Regierung zusammengearbeitet, wie man an diesem kleinen Abschnitt hier sehen kann. Mhm. Die haben mit der syrischen Regierung zusammengearbeitet und sind immer noch in Aleppo aktiv. Zum Teil. Das große Problem ist halt in Syrien die Internationalisierung von dem Konflikt. Also würden nicht so viele Leute von außerhalb halt mit eingreifen oder mit unterstützen, dann würde der niemals so lang gehen, der Konflikt. Weil du hast ja auf türkischer, kuwaitischer, saudi-arabischer, iranischer Seite Gründe mitzumischen. Dann hast du zum Beispiel, du tust ja als Assad gerne nicht jetzt unbedingt den IS bekämpfen, sondern alles, was nicht IS ist und dann erst später zum Ende den IS bekämpfen, um natürlich auch die Aufständler unter Kontrolle zu bekommen. Und als Türkei zum Beispiel ist es dir eher genehm, die PKK auseinanderzunehmen, wie jetzt direkt den IS. Da ist dann der IS so Beifang, den man dann auch schon auch mal mitbekämpfen will. Aber solange der IS jetzt die Kurden aufreibt, dann ist es jetzt aus türkischer Sicht jetzt nicht unbedingt so wichtig. Also, und das bringt halt viele Probleme in Sachen Befriedung mit sich. Also. Das Problem ist halt, du hast einmal den Iran, du hast die Türkei, du hast Saudi-Arabien, zwei oder drei Großmächte, die sich halt allesamt nicht vertrauen, die sich halt allesamt nicht leiden können. Und beispielsweise die Russen, Den Russen ist nur wichtig, dass ihre Stützpunkte am Mittelmeer und halt die Luftwaffenstützpunkte in Syrien nicht angetastet werden. Aber ob Syrien darüber hinaus wieder komplett unter der Kontrolle Assad steht, das ist dem Kreml herzlich gesagt völlig egal. Ja. Im Gegenteil sogar, der Kreml oder beziehungsweise Russland ist eine der wenigen Länder, das die, die kurdischen Autonomiebestrebungen im Norden Syriens anerkennt. Aber das macht aus russischer Sicht auch einen Haufen Sinn, weil desto mehr die Türkei innere Konflikte hat, desto eher können wir die Türkei unter einen russischen Scheffel mitstellen. Also idealerweise hast du als Großmacht Russland natürlich eine Türkei, die mit inneren Angelegenheiten beschäftigt ist und nicht sich Gedanken über den Russen selber macht und über den Einfluss von Russland. Deswegen wollen die natürlich auch gerne eine PKK sehen oder halt generell kurdische Bestrebungen, jetzt nicht speziell PKK, aber einfach kurdische Autonomiegebiete. Und ich meine, der Russe, der wird sich hüten, sozusagen im Assad so weit unter die Hände zu greifen, dass er alle Gebiete zurückerobert und genauso Probleme in Syrien wie der Amerikaner im Irak bekommt. Also mit der Befriedung von der Region. Also, ja. Also was ich auf jeden Fall schon mal glaube, ist, dass das Bild geshoppt ist. Ich habe mir das jetzt mal größer gemacht und diese runden Symbole, die zum Beispiel auf dem Arm von dem Soldaten sind oder auf der Fahne, die sind dazu geshoppt. Also ist schon mal von vornherein, frage ich mich, wie glaubwürdig der Scheiß ist. Hier oben an der Fahne, das Symbol ist drauf. Meinst du nicht, dass das wie so eine Watermark sind? Die einfach quer darüber gehauen wurden, damit keiner das Bild irgendwie verfälschen kann. Ja, aber also das macht mich jetzt schon wieder erstmal stutzig, warum das so. Und auch wenn ich mir das angucke, wenn ich mir die Figuren angucke, vielleicht sind die im Vordergrund auch da drauf geshoppt worden, weil die Grenzen, die Ränder von den Figuren sind sehr, sehr komisch. Also hier der Typ, der hinter dieser getragenen Fahne steht. Der sieht extrem reinkopiert aus. Also es könnte auch einfach sein, dass uns hier jemand kurdische Separatisten vor Palmyra geshoppt hat. Also da müsste mal jemand dran, der sich wirklich damit auskennt. Aber dass man den Religiösen Angst macht mit Hammer und Sichel und sagt, ihr müsst mit uns kämpfen, sonst müsst ihr Atheisten werden und Marx küssen. Weißt du? Na gut, der Fan ist aber, ja, okay, gut, wenn du es jetzt so sagst, dann also ich will auch nicht sagen, das ist unbedingt so, aber man sollte auf jeden Fall da noch ein bisschen prüfen, bevor man dieses Foto wirklich als eine Quelle... es ist vollkommen richtig. Ich will jetzt auch nicht darauf hinaus, dass ich diese Seite für absolut und fehlbar halte, nur... aber sie fasst die Sachen gut zusammen. Also ich mag die Seite auch. In Syrien so unsichtbar, undurchsichtlich die ganze Sache halt ist, unter anderem solche Seiten, weil die macht nichts weiter als halt ein Overlay über die ganze Region legen und halt Aktionen davon zusammenfassen, was halt in der Region passiert, mal unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Ich weiß beispielsweise, dass die Iraker die irakischen Berichterstatter nicht wirklich sehr viel drauf geben, ob ihre Infos jetzt geprüft sind oder nicht. Das ist wirklich so. Und dementsprechend denke ich aber trotzdem, dass das, wie es hier halt dargestellt wird, diese Frontverläufe halt doch relativ glaubwürdig sind. Unabhängig davon. Aber auch sagen. Also ich würde auch, um ehrlich zu sein, ich ziehe die Seite am deutschen Mainstream-Berichterstattung vor. Also das ist nämlich der entscheidende Punkt. Da habe ich nämlich auch, ehrlich gesagt, aufgehört, den deutschen Medien größtenteils zu vertrauen, weil ich halt die Seiten halt bedeutend interessanter und bedeutend glaubwürdiger finde. Sie müssen ja nicht hundertprozentig glaubwürdiger sein, aber sie sind einfach bedeutend glaubwürdiger als unsere Medien. Ja, sie sind akkurat. Oder die russischen oder die amerikanischen. Ja, also auf jeden Fall. Also das würde ich auch so unterschreiben. Aber das ist generell so eine Sache. Außenpolitik oder alles, was außerhalb von einem Land passiert, ist immer sehr schlecht in der Presse behandelt. Also habe ich so das Gefühl, dass ich zum Teil wirklich Artikel lese, wo ich mir denke, wie kommt der denn überhaupt darauf? Also es macht gar keinen Sinn. Ich kenne zig Thinktanks, die es komplett anders sehen und dann lese ich einen Artikel in der Welt und denke mir so, ich verstehe gar nicht, wie man drauf kommen kann. Aber die werden halt wahrscheinlich nur von der dpa eine Pressemeldung haben und dann noch ein bisschen den Weltbias mit einarbeiten. Und dann kommt halt manchmal echt so in die Pansche raus, die kaum was mit der Realität zu tun hat. Also Ich meine, man hat ja auch sehr lange das als Verschwörungstheorie gebrandmarkt, dass die Türkei Einfluss hat in also dass der IS zum Teil Waffen und halt Nahrung und Grundmaterial für Bombenbau aus der Türkei bezieht. Und mittlerweile ist das einfach ein Fakt, an dem man nicht mehr rütteln kann. Also beim besten Willen nicht. Also wenn du halt einfach aus den ISIS-Gebieten die Fotos siehst, wie du halt dann zum Beispiel einen Zucker, den du ja in Bombenbau brauchst, wenn du dann halt die ganzen Tonnen von Zucker siehst mit türkischem Logo drauf und mit dem Händler, wo es halt herkommt, das ist halt schon, keine Ahnung, schwer anzugreifen. Aber die Bilder sind halt schon rumgegangen zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland das so war, wenn die Türkei irgendwie erwähnt wird, dass es absolut Tinfoil ist, wenn man das sagen würde. Und dann ist ja ein bisschen später ein internes Papier vom Bundestag rausgekommen, was das ja auch nochmal bestätigt hat. Und dann meinte man, oh, Verzeihung, wir wollten das nicht publizieren. Also, ja. Also irgendwie auf der Seite war noch halt eine große Liste an Luftschlägen, die beispielsweise die US Air Force veröffentlicht hat. In Palmyra, man sieht es ja hier, das ist fernab aller Gebiete, wo normalerweise noch zu Zeiten der Obama-Administration die US-Luftwaffe, die hat normalerweise entlang des Euphrats operiert, um halt beispielsweise die Kurden bei ihrem Vorstoß hier jetzt in dieser Region zu unterstützen und ist jetzt halt auch zusammen mit den syrischen und russischen Streitkräften bei der Rückeroberung dieser Stadt aktiv gewesen. Der war hier noch in dieser Timeline, den finde ich jetzt leider nicht mehr. Hm. So, es gab es beispielsweise auch. Sekunde. Nee, findet man ja auch nicht mehr. Aber beispielsweise die Tatsache, dass gegenwärtig kämpfen ja größtenteils nur noch irakische Kräfte in Mosul, um die Stadt halt zurückzuerobern. Und die Kurden halten sich größtenteils hier außenrum zurück. Das geht auf eine Vereinbarung zwischen der autonomen Region Kurdistan und der irakischen Armee zurück, dass die Kurden halt bis zu einer bestimmten Waffenstillstandslinie, sage ich jetzt mal, auf Mosul vorrücken und danach die irakische Armee machen lassen. Einfach um zu vermeiden, dass Mosul, wie beispielsweise andere Städte wie Kirkuk, möglicherweise in kurdische Hand fallen. Die Iraker möchten einfach vermeiden, dass die Kurden noch mehr Einfluss im Norden des Iraks gewinnen. Ja, damit sich der irakische Staat nicht völlig auflöst. Also, das ist ja auch ein Stück weit verständlich, dass man versucht, den Staat noch zusammenzuhalten. Wobei das halt meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob das wirklich machbar ist. Das Problem ist halt, wenn du wirklich einen kurdischen Staat bekommen würdest, das war ja auf längere Zeit auch immer im Iran. Und auch mit der Türkei würde das zu viel, viel Sprengstoff führen. Also die Frage ist wortwörtlich, ob das... Also ich glaube, dass der Iran wirklich relativ wenig Probleme damit hat. Zum einen hat der Iran relativ viel Grenze zu dieser autonomen Region. Zum anderen haben die Kurden gar nicht vor, sich in den Grenzgebieten leben ja auch noch mal sehr viele Kurden. Also das könnte auch für den iranischen Staat selber einen Gebietsverlust darstellen, wenn Kurdistan sich etabliert und dann... Deswegen möchte man sich ja mit den Kurden relativ gut stellen, sag ich mal. Zumal der Irak, das ist ja gerade das Paradoxe, seit die USA im Irak eingefallen sind und Saddam gestürzt haben, ist lustigerweise die Situation gekommen, dass der Irak jetzt mehr und mehr unter die Kontrolle von Teheran gerät, weil jetzt die schiitische Mehrheit, der Iran ist ja eine schiitische Nation, im Irak mehr und mehr Einfluss gewinnt. Es sind ja auch mehr und mehr schiitische Milizen, die halt in der irakischen Armee sozusagen inoffiziell mitarbeiten. Ich meine, das Problem ist halt, dass ich weiß nicht, ob das jetzt Syrien oder Irak ist. Alle Nachbarländer freuen sich ein zweites Loch im Arsch, wortwörtlich, wenn halt Bürgerkrieg dort herrscht, weil sie dadurch relative Macht bekommen können. Also du kannst es auch sehen, wenn du die Leute, die am Anfang beim IS mit dabei waren und die auch den irakischen Bürgerkrieg unter amerikanischer Herrschaft befeuert haben, wenn du dir anguckst, wie zum Teil die Leute durch die umliegenden Länder gereist sind, da kannst du dich auch so am Kopf kratzen, dass du denkst, also, wenn jetzt nicht der iranische oder türkische Geheimdienst mal ein Auge zugedrückt hat, ist es schwer zu verstehen, wie Anführer von Al-Qaida so oft in den Irak reisen können, um mit ihren Abtrünnigen zu sprechen. Also der IS wäre ja mal in der Theorie ein Ableger von Al-Qaida gewesen. Ja, also das ist dann auch schon sehr, sehr ins Detail. Also, ja. Also, was ich weiß, ist, dass beispielsweise der IS ja ursprünglich mal sozusagen ein Ableger von Al-Qaida im Irak war, aber auch damals gab es schon halt wohl Differenzen. Und irgendwann hat sich Zarqawi, das war der, der bevor al-Baghdadi an die Macht gekommen ist, ja. Der wurde in der Organisation, der auch von den USA dann halt mit einer Bombe platt gemacht wurde, der halt teilweise diese Al-Qaida-Filiale halt auf Abstand zur Mutterorganisation gebracht hat, weil der halt damals schon seinen islamischen Staat ausrufen wollte. Und der wurde zigfach von Al-Qaida-Leuten besucht, damit eben gerade dieser Abstand nicht zustande kommt und er unter dem Scheffel von der Al-Qaida bleibt. Und die Reise von den Top-Al-Qaida-Leuten zu ihm, wenn du dir die Reisetagebücher sozusagen anguckst, in welche Stationen die haben, ist mittlerweile ziemlich gut dokumentiert. Da kommst du dann sozusagen auf den Nenner, dass irgendwie ohne jetzt sozusagen ein Geheimdienst, der das abnickt im Umland von den verschiedenen Ländern, die halt drumherum liegen, dass so eine Reise kaum möglich ist. Also wenn du von Afghanistan über Iran, Türkei, Syrien nach Irak einreist, also du kannst mir nicht sagen, dass wenn du ein großer Terrorist bist, dass es wirklich kein Geheimdienst mitbekommt. Vor allem, wenn du Zeiten hattest, wo niemand durchgekommen ist und die Leute sofort verhaftet worden sind, wenn man dann einen Zeitpunkt hatte, also mehrere Jahre, wo plötzlich alle durchgereist worden sind. Also, aber das ist dann auch wirklich sehr ins Detail. Also, ich sag mal, der IS ist dahingehend, finde ich, ein ziemliches Kuriosum, weil er die erste Terrororganisation ist, die im Prinzip es geschafft hat, Territorium zu erobern. Ja, die wollen halt ein Kalifat. Ja, klar, das wollte Al-Qaida ja im Prinzip auch schaffen, aber der... Nein, Al-Qaida nicht unbedingt. Also die hatten es ja nicht per se auf Territorium abgesehen. Also die tun zwar von Territorium... Also, wenn ich Al-Qaida richtig verstanden habe, wollten die in der islamischen Welt das sozusagen die Scharia oder dieses Weltbild. Aber die Al-Qaida, die hätte gern die arabische Welt sozusagen näher in Richtung Kalifat gerückt. Und der IS hat sich gedacht, wir gründen einfach ein Kalifat in der arabischen Welt. Und jeder, der jetzt auch von unseren muslimischen Brüdern das anders sieht, der ist sofort unser Feind. Und Al-Qaida wollte sozusagen die Kultur der muslimischen Länder ein bisschen mehr wieder auf den rechten Weg bringen. Aber das sind zwei verschiedene Ansätze. Also, ja. So, Entschuldigung, ich möchte jetzt nicht ganz so abrupt unterbrechen, aber ich wollte nur mal anmerken, wir haben jetzt auch schon die 3-Stunden-Marke knapp überschritten. Ja? Also, ich würde empfehlen, dass man zum Ende kommt. Ja, das machen wir. Haben wir noch Volker Beck? Abrupter Ende. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Aber das ist auch ein sehr, sehr ausgiebiges Thema. Also Syrien könnte man sicher nochmal in einem Sonderstream machen, aber ich denke auch, wir sollten jetzt mal ein bisschen zu Potte kommen. Ja. Da würde ich mich gerne schon mal für anmelden, wenn das okay ist. Ja, weil ich da definitiv einiges zu sagen könnte. In Südafrika spricht der Präsident davon, dass man das Land von weißen Mitbürgern beschlagnahmen soll. Und dann gibt es einen Verband, der sozusagen die weißen Mitbürger repräsentiert und meint, dass das eine Erklärung für einen Rassenkrieg ist und dass man bitte jemanden braucht, der einem hilft, mit der Regierung zu vermitteln, weil es sonst wortwörtlich zu einem Rassenkrieg in Südafrika kommt. Verdammte Meme-Magie, jetzt haben sie den White Genocide tatsächlich real gemacht. Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, der Zuma, der greift nach allem, was ihm in irgendeiner Art und Weise Zustimmung im Volk bringt, weil er selber mit genug Skandalen, Korruption etc. belastet ist und deshalb versucht er halt jetzt hier über die populistische Schiene halt die bösen Weißen sind schuld und so, das zu fahren. Aber ja, ich hoffe mal nicht, dass sich das verfängt. Hast du irgendeine Ahnung, ob er da Zuspruch aus der Bevölkerung erhält? Nee, aber es gab zumindest in Südafrika halt ja auch schon Konflikte, zum Beispiel mit den chinesischen Einwanderern, dass halt die afrikanischen Ureinwohner sozusagen die chinesischen Einwanderer pogromieren wollten, weil die halt so erfolgreich sind und den Einzelhandel mehr oder weniger an sich gezogen haben. Und da gab es dann auch schon Ausschreitungen und Angriffe. Also das Rassismus ist keine weiße Erfindung. Das ist ganz klar. Ja, ja, eben, da habe ich eben gerade dran gedacht, dass, dass es extreme... Hey, der CCC hatte einen lichten Moment oder was? Der ist gegen Zensur im Kampf gegen Fake News und möchte lieber, dass man den Leuten hilft. Da hatten wir ja letztes Mal, dass wir so eine Agentur gründen könnten, wo man den Leuten beibringt, wie man Fake News erkennt und dass es viel sinnvoller wäre, als zu zensieren. Gute Idee, CCC. Ja, Wuppertaler Gymnasium, demonstratives Beten. In Wuppertal, das weiß man ja, da war ja auch schon die Scharia-Polizei unterwegs und das ist ja auch so ein Pierre-Vogel-Hotspot und so. Da an einem Gymnasium fangen jetzt auf einmal die jugendlichen Muslime an, demonstrativ zu beten und Freiräume zu fordern und Beträume zu fordern und so. Und dann hat die Schule gesagt, nö, gibt's nicht. Und was ist dann natürlich passiert? Rassismus! Kreisch! Ich finde halt, sowas hat an Schulen nichts zu suchen. Das Kreuz nicht, der Halbmond nicht und demonstratives Beten schon gar nicht. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn die Schule das verbietet und ich finde es völlig lächerlich, dass das hier denen dann wieder schon wieder dieses Nazi-Ding irgendwie angehängt wird und dass natürlich auch die Muslime dann hier so ein Jugendprediger und so da drauf springen und das sofort so, ha, ich wusste es, wir sind unterdrückt und so, das ist Kackdreck. Und genauso das hier, also es gibt da ein Restaurant in Kreuzberg offensichtlich, das den dem beschissenen Antifas missfällt. Dann gehen die da schon mal hin und schüchtern die Gäste so ein, dass sie weggehen oder schmeißen halt die Fenster ein oder sprayen halt was an die Wand. Ich habe das Gefühl, in Deutschland gerät immer mehr irgendwie diese linksautonome Scheiße außer Kontrolle, weil denen halt auch keine Grenze gesetzt werden. Das ist wie mit kleinen Kindern. Wenn die lang genug Scheiße machen und niemand ihnen irgendwie mal auf die Finger haut, dann glauben die irgendwann, das wäre ihr gutes Recht. Und wie kann das? Hat die wahrscheinlich gestört, dass das Ding vertikal hieß und da gibt es dann kein Links, wenn das nicht horizontal ist. Ja, wahrscheinlich. Aber was soll das? Ja, also was geht das? Guck mal, die haben dann sogar eine Suppe umsonst gegen Vandalismus angeboten, um diesem Ding entgegenzutreten und zu sagen, hier, also wir haben nichts dagegen, irgendwie auch irgendwie in eure Richtung was zu machen. Aber ohne Erfolg, abends sind 30 Leute im Restaurant erschienen, haben Parolen gerufen und die Gäste vertrieben. Und ja, und hier wird auch im Internet brüsten sich an Täter mit Angriffen auf Neonazi-Treffpunkte, Steinwürfe etc. pp. Also hier wird von Indie Media gesprochen. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum da nicht endlich was gemacht wird gegen. Also, und der FDP-Innenpolitiker, der hat vollkommen recht. Die Politik des Zurückweichens des Rechtsstaats vor Banden muss beendet werden. Und ja, mehr gibt es da auch gar nicht hinzuzufügen. Und wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich da jetzt sofort mal Solidaritätsessen gehen. Ganz ehrlich. Ekelhaft. Mal abgesehen von dem ganzen Solidaritätsgedöns, warum in diesen Lokalen, ich meine, wie viele Leute sind da jetzt reinmarschiert? Stand das da auch irgendwo? 30. 30? Ja, dass da mal ein paar... Mich hätte mal interessiert, wenn ein paar Gäste aufgestanden wären und gesagt hätten, ja komm, hier, verpisst euch, wir wollen dir gefälligst einfach nur einen entspannten Abend haben. Dann hätte es das... Hast du die Bilder von heute aus Berkeley zum Beispiel gesehen? Nee. Da, wo, da gab es eine Pro-Trump-Rally, da gab es wieder schön viele Bilder von Leuten mit blutigen Gesichtern, von Leuten, die mit Pfefferspray, Senioren, die mit Pfefferspray behandelt wurden und so. Also ich weiß nicht, ob ich aufstehen würde alleine, weil du weißt ja nie, wer macht mit. Und wenn 30 gewaltbereite Arschlöcher in Schwarz da stehen, weiß ich nicht, wie du dann am Ende rauskommst. Ja, tut mir leid. Okay, na gut, da kann ich vielleicht nicht unbedingt so gut mitreden, weil ich jetzt ehemaliger Bundesangehöriger bin. Mir wäre das ziemlich egal, ob dann da 30 Leute stehen würden. Gefallen ja, lassen aber, würde ich mir das nicht. Ja, aber du weißt also, auch, dass nicht jeder Bundeswehr... im Suppenladen stehen da garantiert nicht auf und suchen Streit mit irgendwelchen Vermummten. Ja, nur wenn mir jemand den Arm versauen würde, dann würde ich mir das doch beim allerbesten Willen nicht bieten lassen. Aber eigentlich ist das ja eine ganz einfache Sache, da hat die Polizei zu kommen und die Arschlöcher mitzunehmen. Ja. Ja, na klar, nur ich würde denen das halt einfach klar machen, dass die halt gefälligst da nichts zu suchen haben. Ganz aber einfach. Offensichtlich passieren diese Sachen ja anhaltend und immer wieder und es wird offensichtlich nicht verhindert. Aber wir haben in Berlin ja nun mal auch leider eine Regierung, die solche Leute auch in gewisser Weise unterstützt, indem sie sowas wie die Riga toleriert, indem sie die ganzen Autobrandstiftungen nicht konsequent verfolgt, etc. pp. Da ist immer noch nichts passiert, oder? Was passiert in der Riga-Straße, denn? Die Riga-Straße ist immer noch da und gerade erst letztens haben in der Tiefgarage in der Nähe wieder zig Autos gebrannt. Also ich weiß nicht, was das für ein faustischer Pakt ist, den Rot-Rot-Grün da mit diesen Arschlöchern hat. Aber, also, ich sag mal, ja, das wahrscheinlich... Das ist auch wieder so ein politiknahes Netz, ne? Also. Und ja, das ist es ja nicht umsonst, gibt es ja Berührungspunkte mit zum Beispiel der Böll-Stiftung etc. pp. Ja, auf jeden Fall hier diese Fake-News-Sache, das ist jetzt hier der bayerische Intendant des Bayerischen Rundfunks, der hier drakonische Strafen gegen soziale Netzwerke fordert. Die Strafen müssen in die Millionen gehen, schreibt er. Also, wenn jemand was Falsches verbreitet, muss der Millionen zahlen. Ich verstehe nicht so ganz, was das für ein Verhältnis, weil wir haben schon immer noch die in der Jugend. Meinungsfreiheit ist ein überragendes Gut und Facebook und Co. müssen ja nicht jeden auf Wahrheitsgehalt prüfen, aber wenn der Hinweis auf einen potenziellen Rechtsbruch gegeben wird, muss dein Plattformbetreiber in angemessener Zeit und Form reagieren. Betroffene, die sich selbst so halten. Betroffene, die Veröffentlichung frei erfundener Zitate. Ist halt die Sache, Leute Nazi nennen, wird irgendwie nicht belangt. Aber halt, sobald jemand ein Zitat von einem Politiker erfindet, dann müssen Millionen irgendwie raus. Ja, typisch. Ja, gut, Herr Fenster, wenn dir irgendjemand was andichten würde, würdest du das, glaube ich, auch nicht so toll finden, ne? Ja, aber was hätte ich denn für eine Möglichkeit zu beweisen, dass ich das nicht gesagt habe? Na gut, der Fairness halber, die Leute, die es da ja betreut, ich nehme an, du sprichst jetzt Renate Künast an. Ja, zum Beispiel. Der halt, die hat aber auch als Bundestagsabgeordnete andere Möglichkeiten als du, als ganz normaler Typ auf der Straße. Ja, deswegen kann mich die Antifa auf Indymedia Nazi nennen und es passiert gar nichts. Aber hier sollen Millionen, was ist mit Indymedia? Warum müssen die nicht Millionen dafür zahlen, dass sie mich in die Nähe der jungen Nationalen gerückt haben oder Abel? Ja, also, gut, aber jemand... Ja, nichts aber. Nicht aber, entweder jemand, oder. Na, wenn jemand... nicht böse gemeint, aber eher unbekannt. Ich spiele es mal Teufels Advokat. Ich weiß schon, wie du das meinst. Aber wenn jetzt jemanden eher Unbekannten als Nazi bezeichnen, ist das, glaube ich, noch ein bisschen was anderes, als wenn sie es bei einem Politiker machen. Nee, ist nicht. Also vor dem Gesetz sind alle gleich. Das steht im Grundgesetz. Und dementsprechend kann es hier keine Klassenjustiz geben. Punkt. Bei Renate Künast in diesem Beispiel, das ist ja das Beispiel, was immer genannt wird, da wissen ja jetzt auch alle Leute Bescheid. Und vor allen Dingen, wenn jetzt einer irgendwie durch die Gegend rennen würde, was über diese Leute erzählen würde, dann überlegt man ja auch vielleicht nochmal zweimal irgendwie, ob das überhaupt stimmt. Aber wenn jetzt über irgendwelche Nobodies irgendwas verbreitet wird, dann geht erstmal schuldig bis Unschuld erwiesen wurde. Und ich könnte da sogar noch ein bisschen weiter so reinhaken und sagen hier, was ist, wenn die Antifa dann so identifizierende Informationen preisgibt, quasi Doxing betreibt? Würde es dann nicht heißen, dass es ja okay ist, wenn jemand gedoxt wird, der halt weniger bekannt ist, weil er halt bekannt ist, also halt weniger bekannt ist? Wäre das dann nicht auch so eine Sache? Es gibt mittlerweile bei fast allen diesen Sachen eine ganz furchtbare Doppelmoral in Deutschland. Das riecht mich tierisch auf. Und es ist eigentlich halt so, auch mit dieser Böhmermann zu Hause haben wir ja auch schon ausgiebig drüber gesprochen. Es gibt einfach so Punkte, wo dann diese ganze Maschinerie sich in Gang setzt und da irgendwie einen verteidigt, wenn das einer aus der richtigen Clique ist und genau die gleichen, für die gleichen Taten eigentlich andere Leute dann irgendwie, man sich dann darüber aufregt und das ist dann alles ganz furchtbar und so. Es ist genauso wie mit Trump, wenn er nur andeutet, dass man irgendwie an der Grenze was macht und das vorher Obama irgendwie Millionen von Leuten abgeschoben hat, hat dann keinen gestört. Und es ist andauernd bei jedem Thema irgendwie diese Doppelmoral. Und ich will ja einfach, also es reicht mir schon, da kann ja mal wegen der Intendant des Bayerischen Rundfunks der Meinung sein, dass das jetzt bei Facebook irgendwie alles schlimmer ist oder dass Politiker da irgendwie schlimmer von betroffen sind. Aber jetzt hier irgendwie gleich drakonische Strafen zu fordern, was im Prinzip hinterher darauf hinausläuft, dass irgendwie so ein Ulrich Wilhelm hier meint, er könnte das entscheiden, was irgendwie da okay ist und was nicht. Und man müsste dann einfach nur alles glauben, hier so listen and belief mäßig, was die Betroffenen dann da so nach dem Motto, es gewinnt immer der am lautesten heult und die linkeste Ausrichtung irgendwie hat. Und also das gibt's nicht, da bin ich auf jeden Fall dagegen und werde ich gegen anarbeiten, so gut ich kann. Also ich verstehe schon, Kevin, ich verstehe schon deine Intuition hinter der Aussage, ja. Das natürlich ist halt ja eine andere Person ist. Aber nur weil es eine andere Person ist, heißt es nicht, dass die Tat gerechtfertigt ist. So, das ist ja das Ding. Und wenn wir hier wirklich davon reden, dass es hier um das Anschwärzen ist und um das Lügen in die Welt setzen mit der Absicht der, ja, halt wirklich so ja, Hetze halt. Man hat halt echt halt gehetzt, so von wegen, das so, da ist es nicht normal, egal zu wem es halt gemacht wird. Das meinte ich ja auch nicht unbedingt. Ich meine, dass einfach die Fallhöhe bei einem jemanden aus dem Bundestag ein anderes als beispielsweise bei uns. Wenn, was weiß ich, ein Staatschef von irgendeinem großen Land sagt, wir wollen jetzt diese und jene Reform umsetzen, die die Branchen in ganz vielen anderen Ländern schädigen wird, ist das was anderes, als wenn du und ich das fordern würden. Um es mal etwas zu überspitzen. Meinst du das mit so... Mit dann sollten die auch andere Möglichkeiten haben. Also du meinst es wirklich so explizit in diesem Machtbegriff? Ja, so, weil wir halt Plebs sind und die halt Macht haben und wir halt keine. Ja. Also haben wir irgendwelche Macht? Haben wir irgendwelchen Einfluss? Natürlich haben wir Macht, natürlich, natürlich. Wir haben eine Community, die sich dementsprechend an ausrichtet, wie groß sie ist, ja. Im Endeffekt ist jetzt der Politiker ja auch nur eine Person und wenn die jetzt darüber stolpern würde, über diese Verleumdung, dann ist es ja wieder eigentlich genau auf dem gleichen Level, wie zum Beispiel, wenn jetzt in die Media meinen Namen veröffentlicht hätte. Also ich habe damals, als ich meinen letzten Job angefangen habe, darauf bestanden, dass ich auf der Homepage nicht stehe. Ich bin der Einzige, der das je gefordert hat. Also weil ich halt schon geahnt habe, dass es irgendwann mal vielleicht dazu kommt, dass irgendjemand mit irgendwas nicht zufrieden ist, was ich irgendwann mal gesagt habe und dann irgendwie meinen Namen googelt, weiß, wo ich arbeite und dann da mit irgendwelchen Verleumdungen um die Ecke kommt. Und es ist noch nicht mal so, dass ich meine, dass meine Kollegen, die mich ja ganz gut kennen, irgendwie das glauben würden, wenn dann ein Fremder anruft und irgendwie sagt, hier, das ist irgendwie Nazi oder keine Ahnung wie was. Es geht schon alleine darum, der Schaden kann halt alles Mögliche sein. Der Schaden kann sein, alleine der Aufwand, der dadurch entsteht, der Schaden kann sein, dass es irgendwie öffentlich erzählt wird, so nach dem Motto, ja, hier bei der Firma arbeitet hier ein Nazi und dass man sich dann dafür irgendwie rechtfertigen muss, das kann alles Mögliche sein. Und das ist durchaus wahrscheinlich, dass ich über diese Nummer dann stolpern würde. Und da kannst du ja auch nicht sagen, so, ja, hier der Politiker, ja, der kann ja seinen Job verlieren, aber so jemand Normales, der hat ja dann nichts weiter zu befürchten, wenn irgendwo irgendwelche Lügen bei ihm verbreitet werden. Also da sehe ich keinen Unterschied. Also, ja, wirklich, das Argument von Macht hat nichts wirklich damit zu tun, was die Auswirkungen sind. Also so wirklich, so stell dir einfach vor, dass die Information selbst zu einem Menschen, das ist ja das, worum es ja geht, die zu veröffentlichen und dann wirklich zu sagen, hier habt ihr mehr Informationen, hier heizt den ein, ja. Die Information selbst über einen Menschen hat keine Macht inne. Also in sich selbst, ja, macht es halt nur so ein Ding, was halt entsteht aus dem System, in dem du dich befindest, ja. Und ich könnte schon verstehen, dass zum Beispiel so ein Politiker härter fallen könnte, ja, als jemand, der halt einfach so ein ganz normaler Normalbürger ist, halt ein Laie, ja, der hat halt weniger zu verlieren, weil er einfach wenig riskiert hat. Aber trotzdem ist es ja so eine existenzielle Frage und da sind dann quasi alle gleich. Ja, weil wenn ein Schlägertrupp zu dir nach Hause kommt, ob du jetzt Politiker bist oder nicht, dein Nasenbein riecht halt nach einem gewissen Schlagstärke. Also, ja, das wenn du verleugnest. Das ist bei Politikern also, ganz anders. Ja, das ist okay. Bein anders gebaut. Nein, aber ich meine nur, wenn du jetzt wirklich so einen Mob dann nach Hause bekommen würdest, weißt du? Dann fahr ich mal kurz den Porsche hier ab. Das ist ja auch schon das Vorletzte, was wir hier haben. Und also finde ich schon mal geil, Allianz zur Verteidigung des Wesens einer freien, liberalen Gesellschaft kann nicht groß genug sein. Mit hier Herrn Forschert, mit, was hat er damals geschrieben, hier über Sacha Baron Cohen, wie wir die Dame genannt haben, hier die Islamistin da von der CDU, der Demokratie muss auch verführen können oder irgendwie sowas. Oder Politik muss auch verführen können, lauter so ein Kram und von wegen hier so, was? Ja, das ist eine junge Muslime, auf die muss man sich stützen. Und der komische Dennis Yücel mit seinem, ja, was könnten wir mit Deutschland anstellen, wenn es abgeschafft ist, irgendwie nach Polen oder so, aufteilen zwischen den Nachbarländern oder irgend so ein Kram. Ne? Das sind hier, das sind die wunderbaren, das ist die Elite unseres Landes hier, die für die freie, liberale Gesellschaft einstehen. Ich fahre den Herrn mal. Um es mal ein bisschen pathetisch zu formulieren, wir leben ja in Zeiten der Zuspitzung, erhitzter Debatten, Polemiken. Und ich finde es so wichtig, dass wir in so einer Situation so ein Zeichen einer politischen Kultur. Ja, Polemiken, wie sie Herr Yücel schreibt. Tour setzen, dass wir sagen, bei allen unseren Unterschieden, also ich würde sagen, ordnungspolitisch ist zwischen Taz, Jungle World und uns eine denkbar große Differenz. Aber wenn es darum geht, den Kern unserer Verfassung. Das waren die beiden Magazine, für die er jetzt früher mal geschrieben hat, für die Taz und für Jungle World. Achso, kurz nochmal, ich habe davon herzlich gesagt, ich habe mitbekommen, dass da was gab, aber irgendwie gab es auch so Meinung, dass der Yücel sich unter anderem durch seine durchaus sehr kontroversen Aussagen teilweise auch ein bisschen in Misskredit gebracht hat. Gab es da irgendwas? Ja, wobei das mit den kontroversen Aussagen, das soll er ja ruhig machen. Ich finde es nur bei ihm lustig, dass er doppelte Staatsbürgerschaft hat und die Türkei doppelte Staatsbürgerschaft nicht anerkennt und ihn als türkischen Staatsbürger behandelt und er sich da vielleicht schon auch durchaus bewusst war, in welche Gefahr er sich begeben hat. Ich finde es nicht gut, dass er so Probleme bekommt, aber ich werde jetzt vielleicht auch nicht als ich weiß nicht, was nach Deutschland 36 reisen, wäre jetzt vielleicht auch nicht klug gewesen für manche Personengruppen. Also, und genauso ist es halt mit der Türkei. Deswegen sehe ich da schon auch, warum manche Leute nicht so ganz so arg Free Dennis sind. Weil er halt. Aber grundsätzlich sollten wir trotzdem alle Free Dennis sein, weil es kann nicht angehen, dass irgendein beschissener Diktator irgendwo einfach Journalisten einsperrt. Und man kann über den einzelnen Journalisten denken, was man will. Und das kann man für richtig, falsch oder grün oder gelb halten. Aber allen Demokraten sollte gemeinsam sein, dass sie sagen, erstmal den Typ freilassen und dann können wir ihn immer noch bashen. Ne? Ja. Also sich da jetzt, das habe ich auch auf Twitter gesehen, Leute, die dann sagen, oh, das hast du dir selber eingebrockt und so, das ist Quatsch und das ist falsch und das finde ich absolut unter aller Sau. Also freilassen auf jeden Fall und danach können wir gerne mit dem Mann streiten und können ihm Tiernamen geben oder irgendwas, aber Aber halt jetzt zu sagen, weil das mein Feind ist, ist der Erdo mein Freund, weil er den eingesperrt hat, das ist aber billig. Ja, das ist die auch. Grundgesetze, das Wesen von einer freien, liberalen Gesellschaft zu verteidigen, dann finde ich, kann in Deutschland die Allianz nicht groß genug sein. Und ich finde, es spricht für sich, dass die Einzigen, die nicht Teil dieser Koalition sein wollen, die Leute von der AfD sind und die Deutsch-Türken oder türkischen Deutschen, die AKP-Fans sind. Das sind so diejenigen, die Dennis vor allem hassen. Ja, und zusätzlich noch die FAZ, die auch diesen komischen Aufruf nicht gedruckt hat. Wurde auch ziemlich gewäscht deswegen. Und wenn wir sagen, alles andere versammelt sich von ganz links bis in unserem Fall eher so bürgerlich-liberale Leute und sagen, nee, uns ist diese Meinungsfreiheit wichtig, uns ist wichtig, dass Korrespondenten wie Dennis weiterhin ihren Job machen können. Ich finde das wunderbar. Ja, ist das jetzt ein Korrespondent, der berichtet, oder ist das Meinung, was der macht? Meinungskorrespondent. Und an der Stelle kann ich nur sagen, mich hat es echt gerührt und ich weiß von Dennis, dass ihn das extrem gefreut hat. Also das ist, und das kann ich ohne Schmu sagen, ganz in seinem Sinne. Ja. Wir haben uns alle lieb. Ja, Mann, Alter. Diplomatic dust up between France and Bolivia over a video game. Finally, video games are political. Great success. Hat da jemand Videospiel erwähnt? Ja, Mann. Hier, weil das Szenario, in dem das Videospiel spielt, Bolivien irgendwie auf den Keks geht. Bolivien, by the way, hat so viel Solarenergie, dass sie die zum Teil verschenken, nur so am Rande, haben jetzt hier die Leute tun sich gegenseitig auf die Finger hauen, weil das ist haram, weil es geht halt darum, dass halt Bolivien ein Narco-State wird, also ein Staat, der hauptsächlich von der Drogenschmuggel beherrscht wird. Und man redet dann halt von CIA und tralala, wie das halt so ist, wenn Regime-Change stattfindet. Also was für Gruppen dann involviert sind und deswegen ist jetzt da zwischen Bolivien und Frankreich, jetzt heulen die rum wegen einem Videospiel. Also ich möchte auch, also, dass die Merkel sich beim nächsten Castle Wolfenstein da mal richtig in die Bresche wirft und sagt, nee, da muss jetzt mal Schluss mit sein, dass Deutschland so komisch dargestellt wird. Ja, also genau. Bolivien regt sich jetzt darüber auf, dass Ubisoft als französischer Publisher ein mexikanisches Drogenkartell-Szenario mit Antiterrorkrieg zusammenwirft und das dann halt in einem Spiel rausbringt, oder wie? Genau, wortwörtlich. Und da ist halt so mein Ding so, also ich, wenn du nicht als Bananenrepublik wahrgenommen werden möchtest, reg dich weniger über Videospiele auf als Land. Das wäre so mein Tipp. Ich bin zwar kein Experte, aber wenn du deine Repräsentation in einem Videospiel doof findest und dann darüber ein Fass aufmachst, habe ich nicht so viel. Ich erinnere an das Gejammer des Iran, als 300 rauskam und solche Sachen. Also es wird immer wieder so eine Sau durchs Dorf getrieben, wenn irgendwem irgendwas nicht passt. Und es ist wie, da sind die Bolivianer irgendwie mit Anita Sarkeesian verwandt, dass sie einfach nicht sehen, wie viel Relevanz ein Videospiel für die Gesellschaft hat. Und wie gesagt, wenig. Bolivien, ich erinnere mich, wenn ich deinen Namen höre, an dein Solarpanel-Programm und nicht an Ghost Recon von Tom Clancy. Nur damit du das weißt, Bolivien, ich hab dich lieb. Bist ein gutes Land. Ja. Ich würde es jetzt so toll finden, wenn Deutschland als islamisierter Failed State dargestellt wird im nächsten GTA. Ja, also. Die feministische Herrscherkaste über die niederen Massengebiete. Im Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich fast vorschlagen, wir verbannen unsere angedachte SPD-Diskussion, wenn du Lust hast, Kevin, in einen Sonderstream, wo wir dann auch die entsprechende Zeit haben, das Thema zu besprechen. Oder ja. Was hältst du davon, ja? Ja, klar. Ich denke, jetzt ist es langsam aber sicher auch Aufnahmegrenze, Kapazität erreicht und so. Nach 3 Stunden und 40 Minuten. Na, nicht ganz. Wir haben ein bisschen später angefangen, aber 3,5 haben wir. Deswegen, denke ich, das ja, wird ja auch die Zuhörer freuen, dass sie dann irgendwann noch ein bisschen mehr Content bekommen. Vielleicht, weiß ja nicht. Und es wird sich auch freuen, dass sie jetzt endlich ins Bett dürfen. Ich freue mich, dass ich was essen kann. Und Und wir haben jetzt. Das habe ich schon längst erledigt. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Sonderstreams, die in der Röhre sind. Also wir haben ja unseren Evolutionary Humanist. Und wir haben jetzt unseren SPDler. Also, und ja, also. Was soll denn das jetzt heißen? Also wir haben noch einen anderen Zuschauer, der auch nochmal in einen Sonderstream kommt. Und wir haben jetzt auch dich, also wo wir dann auch mal das Thema SPD beleuchten. Und dann freuen sich die Zuschauer über Sonderstreams. Ja, aber muss sagen, hat mir sehr gefallen mit dir, Kevin. War schön, dass du da warst. Hast ja gut reingepasst, würde ich sagen. Gab ordentlich Input, ne? Ist auch immer gut. Und ja. Und dann ist es fast so weit, dass Abel jetzt wieder sagen darf. Haram, Stufe Rot. Völker, hört ihr die Signale? Lasst euch nicht gendern. Die fünfte Kolonne, das sind wir. Nee, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht. Ich bin müde. Ich habe euch alle lieb. Schlaft gut da draußen. Ja, Gutsnächtle. Gutsnächtle, haut rein. Wir haben euch alle lieb. Adix. Ah,